Auswählen. Sollten wir ein bisschen Brummen haben, dann ist heute Graf Zahl 75 schuld. Fertig. So einfach machen wir das. So, dann lass uns anfangen. Mein Handy auch extra weit weggelegt. Heute sind wir zu dritt. Ein Gast, Graf Zahl 75, weil er uns heute wichtige Dinge erzählen muss über das Mega-Event in Bremerhaven. Ja, André. Genau. Wieder dabei. Da, genau. Wie immer. Und Holger ist wieder nicht da. Und da wir ja wissen, wie Kescher so sind, nachdem er jetzt 3 Monate ausfällt, müssen wir heute wohl mal was dazu sagen, bevor da irgendwelche Gerüchte aufkommen. Ist auch nicht schön und deswegen, ich versuche das jetzt irgendwie mal so möglichst am Stück kurz, aber auch ausreichend zu formulieren. Also, Holger hat so richtig verschissen. Der hat im November, irgendwie 2 Tage vorm Podcast, hat er uns abgesagt, weil er krank ist, mit dem Herz ein bisschen Probleme hatte. Und irgendwie kurz nach dem Podcast im November ist er dann, ja, hat sie ihn erwischt, irgendwie mit einem 2- oder 3-fachen Schlaganfall. Jeder weiß in etwa, was das so bedeutet. Das ist nicht so was ganz Einfaches. Er hat dann auch wirklich alles mitgenommen, also wirklich Not-OP, mit dem Tod gekämpft, ihn aber Gott sei Dank besiegt, musste dann ein künstliches Koma und ist dann langsam wieder aufgewacht und stand jetzt, ist er halt im Krankenhaus. Die Reha hat aber Gott sei Dank begonnen und einiges kann er schon wieder, einiges noch nicht, wie das nach so einem Schlaganfall ist. Da brauchen wir jetzt auch nicht ins Detail gehen. Das muss einfach reichen, zu wissen, ihn hat's da echt böse zerlegt. Irgendwer sagt immer noch 80 Hertz Brummen. Ja, kriegen wir jetzt im Moment nicht weg, müssen wir jetzt mit leben. Also wie gesagt, Holger, wirklich schwer krank. Das ist so. Da können wir euch dran ändern. Wir wissen auch überhaupt nicht, wann der weiter wiederkommt. Das können wir alles nicht einschätzen. Denn wir kriegen zwar Infos von seiner Frau, die war so nett, sich wirklich relativ zeitnah damals sogar zu melden und uns zu sagen, was los ist. Und ab und an schmeißt sie dann auch mal Infos rein, wie es ihm jetzt geht. Aber das ist halt relativ selten, weil die hat einfach was anderes zu tun, als uns Podcaster-Kollegen jetzt hier dauernd auf dem Laufenden zu halten. Ja, ich denke, dann habe ich alles. Oder weißt du noch was anderes? Ja, genau. Eigentlich ist das das Trifft, ne? Das, genau. Und jeder kann sich halt, wir gehen auch nicht zu sehr ins Detail, jeder kann sich vorstellen, bei der Krankheit, da hat jeder bestimmt schon mal was von gehört, was damit halt zusammenhängt. Und ja. Da können wir Holger halt schon mal vorab jetzt einfach nur sagen, alles Gute. Ja. Gute Besserung wünschen, dass es weiterhin in kleinen Stücken vorwärts geht. Ne? Genau. Also seine Frau wollte auch erst nicht, dass das gleich gesagt wird. Sie wollte erstmal nur, dass wir sagen, er ist krank, wie wir es auch getan haben. Aber wir haben uns jetzt auch nochmal gefragt und es ist jetzt letztendlich drauf rausgelaufen. Irgendwann wird sowieso bekannt, dann machen wir es lieber so, dass wir einmal sagen, was es ist, als dass da irgendwelche Klogerüchte aufkommen. Was jetzt dazu kommt ist, vielleicht muss ich es mal kurz erläutern, sonst sind die Leute wieder irritiert. Wir sind, also wenn ich jetzt so André und mich nehme, wir sind so, sag ich mal, wie soll man sagen, Podcaster-Kollegen, aber eben so Freunde zweiter Klasse, wie soll man das nennen? Also natürlich also, es gibt ja Freundschaften, ne? Es gibt gute Freunde, es gibt Bekannte. Ja. Und ich würde mal, man muss sich immer so zwischen Freunden und Bekannten einordnen, denke ich mal. Ja, ne? Genau. Wir feiern keine Geburtstage zusammen, wenn wir uns treffen, freuen wir uns. Genau. Aber es ist halt nicht so, dass wir halt regelmäßige Treffen haben, sondern wir podcasten ja quasi online. Genau. Das ist ja gegenüber dem alten Podcast ein bisschen anders halt auch. Und von daher, ich zum Beispiel habe Holger das letzte Mal auf dem Hartweg gesehen. Das war quasi gute 2, 2,5 Wochen, bevor er ins Krankenhaus musste, ne? Ja, bei mir so. Ist es 2 Jahre her. Ja, und auch da haben wir uns wirklich nur zum Podcast getroffen. Das heißt nicht, dass wir uns nicht verstehen, um Gottes Willen, ganz im Gegenteil, sonst hätten wir ja nicht wieder zusammen angefangen. Was ich damit nur erläutern will, ist halt, dass wir so die Freunde in der zweiten Reihe sind. Das ist einfach so. Man führt einfach völlig unterschiedliche Leben. Man wohnt noch ein ganzes gutes Stück auseinander. Aber natürlich mag man ihn und fühlt jetzt auch mit ihm. Punkt. Das ist gar keine Frage. Ja, definitiv. Ja. Warum ich das nur erkläre, ist, weil jetzt nicht wir etwas machen, sondern seine näheren Freunde, sag ich es mal so. Und zwar hat, ich glaube, so im Schwerpunkt der Hareb ist damit drin, der Michi Bullenherde. Habe ich jetzt einen vergessen? Irgendeinen ja. habe ich jetzt vergessen. Geoffrey. Joe und Geoffrey, das sind so die drei, genau. Die würde ich mal als Kern bezeichnen. Die sind da dichter dran, die können das auch besser beurteilen. Wir können das immer nur so ein bisschen als zweiter Reihe beurteilen. Aber machen wir es mal kurz. Natürlich ist das auch ein gewisses finanzielles Problem. Die kleine Familie hat sich vor 2, 3 Jahren gerade mal ein Haus gekauft. Das ist auch alles wohl safe, also die sind ja nun auch nicht dumm, die wissen, wie man sich auch absichert. Aber natürlich ist es trotzdem sehr belastend. Ne? Holger fällt komplett aus, der ist Vertriebler, das heißt, der hat auch von Provisionen gelebt und jetzt kriegt er 60% von seinem Grundgehalt oder sowas in der Art. Da entstehen natürlich Löcher. Das heißt nicht, dass die hungern und die müssen auch nicht ausziehen und die müssen können auch immer noch warm essen. Aber da ist halt kein einziges extra nichts mehr drin im Moment, weil die auch gucken müssen, wie es weitergeht. Man weiß ja nicht, was dabei rauskommt. Und darum haben die drei sich zusammengetan und haben, ich würde es nicht mal Spendenaktionen, sondern eher eine Hilfsaktion nennen. Der Interceptor schreibt gerade unter Louis. Na, der komme ich gleich zu. Wer dazu auch noch gehört, ist der Louis Seifer, also Michael Pfaff. Und der Mario unterstützt das auch. Das aber weniger aus freundschaftlicher Nähe. Also, naja, das gehört auch dazu. Die mögen sich schon. Aber die sind dazugekommen, weil die sofort bereit waren, die Kerngruppe sozusagen zu unterstützen, weil die ein bisschen Know-how haben. Der Louis kennt sich einfach aus mit Coins wie kein anderer. Und der Mario kennt sich einfach aus, wie man das mit den Geldströmen und Ähnlichem macht. So, deswegen sind die beiden dazugekommen, waren sofort bereit zu unterstützen, haben auch gute, wertvolle Tipps gegeben. Also, das ist so das ist praktisch die Erweiterung der Gruppe dann gewesen. Genau, die guten Orga-Helfer, sag ich mal. Genau, ne? Ja, genau, die Helfer, so kann man es fast nennen. Ja, das würde ich auch so, ja, das trifft's. So, und damit ist halt so ein Spendenaufruf jetzt zusammengekommen, den wir natürlich sofort und gerne unterstützen. Ich sag mal, um jetzt auch mal klar zu machen, so ein bisschen, worum es geht. Also zum Beispiel ist das Haus dreigeschossig und sein Arbeitszimmer ist unterm Dach. Das wird nach dem Schlagunterfall unter Umständen schon mal alleine ein Problem sein. Autofahren wird ein Problem, weil Uli kann ja nicht ständig fahren, also Ulrike, seine Frau, kann ja nicht ständig fahren, die arbeitet selber, die muss ja auch Geld verdienen dann. Wie das weitergeht, ob er wieder arbeiten kann, nicht, das weiß man alles nicht. Also da sind viele Sachen, die schwierig sind und deswegen dieser kleine Spendenaufruf und es soll auch gar nicht für umsonst sein, sondern es wird eine Coin geben, die hat Holger schon viele Jahre, das weiß ich. Wir haben auch, glaube ich, sogar im Podcast vor Jahren schon mal drüber gesprochen. Die hatte er mal gemacht und irgendwie nie in Umlauf gebracht, sondern nur für sich gehabt und diese Coin, die wird jetzt praktisch verkauft. Genau, die hat er wohlweislich in den Keller gelegt, Staub drüber fallen lassen, damit genau. Es ordentlich wertvoll wird. Ne? Ja, genau. Mit guten Sachen. Genau. Guter Wein muss auch lange liegen. Ne? Genau, naja, also ganz ehrlich, Ulrike hat gesagt, die glaubt da sowieso nicht, dass da was bei rauskommt. Jetzt, also Jungs und Mädels, beweist ihr das Gegenteil. Ja. Müsst ihr aber auch selber wissen. Dass eine Coin wertvoll ist und schön ist. Ne? Genau. Wir sagen mal die beiden Seiten, die das hauptsächlich, wo man das mal nachlesen kann oder auch bestellen kann dann. Das eine ist also HTTPS, ist klar, und dann michaelpfaff.eu zusammengeschrieben. pfaff.eu/2020/01/23/das-leben-ist-schön mit OE natürlich. Das ist die eine Seite, da hat Michael immer was zugeschrieben, der beschreibt auch noch so ein paar Sachen, auch die Coin. Und dann gibt es die eigentliche Hauptseite, wo man dann eben hingeleitet wird, das ist HTTP, bullenherr.de, auch schöne Domain, bullenherr.de/helftracer zusammengeschrieben, helftracer.html. Und Tracer mit 2 R geschrieben hinterm T. Genau. Wir verlinken das natürlich auch nochmal und wer da jetzt wirklich was tun möchte oder da die Coin vielleicht dann nimmt auch dazu, da findet ihr was. Da gibt es auch die Möglichkeit zu spenden. Also zum Beispiel sagt, er möchte keine Coin erwerben, genau. Sondern einfach so was Gutes tun, ja. Kann auch direkt einfach nur spenden. Ne? Genau, genau. Und wenn ihm das zu viel Geld ist, auch okay, dann spendet er halt nur 1 Euro oder wenn er gar nicht spenden will, ganz ehrlich, ist auch okay. Das nimmt einem keiner übel, um Gottes Willen. Und wer zum Beispiel sagt, ach Mensch, Vielleicht habe ich den Euro dann im Moment auch gerade nicht über. Kann er vielleicht überlegen, ob er ein paar Cent über hat und einfach mal eine Postkarte schickt. Das haben wir auch mit besprochen. Also das ist so eine Idee, die wir gesagt haben. Wir kriegen ja mittlerweile auch etliche Postkarten wieder, nachdem wir das ja immer wieder umbetteln. Und ich habe ja im Keller eh keinen Platz mehr. Oder ich habe keinen Keller. Genau, der Keller ist weg. Und wenn ihr Herr Holger Genesungswünsche schicken wollt, macht das gern per Postkarte über mich hier. Im Impressum findet ihr die Adresse über den Podcast-Keller. Und wenn ich dann so einen Stapel zusammen habe, dann würde ich den bei Ulrike vorbeibringen, dass sie ihm den ins Krankenhaus mitbringen. Weil ich glaube, gerade so mit Schlaganfall, man liegt da rum, man kann nichts machen und man muss vielleicht sogar Greifübungen machen, mal übertrieben gesagt. Also ich glaube, Postkarten sind da einfach was Schöneres als jetzt Mail oder irgendwas. Ja, da in der Hand, die kann er immer wieder angucken. Genau. Das ist der Ausdruck, dass man sagt, Mensch, das ist irgendwie mehr, als wenn man tatsächlich eine Nachricht bei Twitter lesen würde. Also es ist einfach was Haptisches, was man anfassen kann. Und das ist, glaube ich, eine schöne Sache. Macht das bitte. Ne? Das kostet nicht viel Zeit und Geld und da freut sich jemand, glaube ich, sehr drüber. Ja, das glaube ich auch, dass ihn das sehr freuen würde. Also da, wie gesagt, schmeißt uns zu mit diesen Karten. Wir fahren lieber säckeweise jede Woche einmal zu Ulrike und schmeißen ihr das vor die Haustür. Ne? Da habe ich kein Problem mit. Das kommt da wird der Briefkasten vollgestropft. Und eins noch, was mir ganz wichtig ist, lass die Familie im Moment in Ruhe. Also fangt ihr sich an, ihm zu mailen oder ihr zu mailen. Ich weiß von Ulrike, die ist körperlich und auch geistig wohl ziemlich am Ende. Dann arbeitet sie noch, dann kommt das Kind noch dazu. Also die hat jetzt keinen Kopf für irgendwelche Beileidsbekundungen oder irgendwas. Also so lieb das gemeint wäre, das ist nichts, was sie im Moment brauchen kann. Also im Moment brauchen die einfach Ruhe und müssen sich finden und müssen erstmal ihren Weg neu definieren, glaube ich. Ja, und das ist auch richtig so. Sie müssen erstmal Zeit für sich im Moment haben, das ist ganz wichtig. Denn wir haben es ja auch gemerkt, der Kontakt zu uns, zwischen Ulrike, sie hat uns sehr schnell Bescheid gesagt, das hast du ja schon erwähnt. Sie hat aber halt auch halt keine große Konversation getrieben, weil die halt genug Sachen im Moment in die Ohren haben. Das heißt, wenn man ihr geantwortet hat, geschrieben hat, das kam an, das hat man auch gemerkt, aber sie haben halt immer andere Sorgen, das sollten wir auch respektieren. Ja, es kam immer sehr kurze Antworten, das war auch völlig in Ordnung. Also, ist in Ordnung. Selbst wenn gar keine kommen, wäre es in Ordnung gewesen. Die beiden haben jetzt anderes zu tun, als sich um uns zu kümmern. Also ganz im Gegenteil, wir sollten es andersrum machen. Daher, liebe Hörer, ne, liebe Leser, wenn ihr die Möglichkeit habt, ob ihr nun spendet oder nicht, das müsst ihr wissen. Ich kann die finanzielle Situation auch nur darstellen. Ich kenne sie nicht wirklich. Wie gesagt, wir sind zwar gut bekannt und wir mögen uns, aber ich bin nun nicht in den Finanzen von den beiden drin. Da verlasse ich mich einfach mal auf die Freunde, die mir das auch so weitergegeben haben. Und bei den dreien, ich glaube, die sind auch über jeden Zweifel da haben. Also das sind keine, die jetzt versuchen, irgendwo Geld abzuräumen oder sowas. Darum geht es, glaube ich, nicht. Nein, nein, nein, das denke ich auch nicht. Ne? Also von daher, wir werden das auch noch weit streuen. Ne? Also es kommt in die Shownotes natürlich rein. Ja, klar. Wir werden es auch auf den Kanälen, die wir haben, bei Facebook und Twitter nochmal streuen, dass ihr da auch die Links direkt nochmal habt. Wobei da auch mit Sicherheit Bullenherde und Co. viel tun werden, weil die hatten das fand ich auch sehr nett, also gerade Micha hat das ja so ein bisschen organisiert hauptsächlich, war auch so nett, uns jetzt den ersten Aufschlag zu lassen. Obwohl wir eigentlich nur in der zweiten Reihe stehen, aber fand ich auch völlig okay, also machen wir auch gerne. Genau. Denn jetzt dürften die Seite auch bei Michael, dürfte die jetzt hochgeladen sein. Wir hatten abgesprochen, dass er die heute um 8 Uhr hochlädt. Das heißt, ab jetzt geht es so offiziell los, dass man halt auch jetzt mal sagt, was mit Holger ist, weil, mein Gott. Ja, und dann, wer halt Interesse an der Coin hat, sollte man vielleicht auch mal sagen, die ist natürlich von der Auflage her auch limitiert. Ne? Ich denke mal nicht, dass Holger da 2.500 Coins im Keller liegen hatte. Nee, ich glaube, also da sollte man, wenn man Interesse hat, schon nicht lange zögern. Ne? Ja. Und klappt 200 gibt es, glaube ich, oder sowas. Das sind sehr viele, ja. Genau. Und wer da sagt, Mensch, das ist mir tatsächlich, weil die Auflage so gering ist und sie auch quasi selbst designt wurde von Holger, das ist es mir wert, da ein paar Mark mehr zu geben, dann macht das. Ne? Ja, genau. Die wird im Wert nur steigen und nicht fallen. Ne? So. Das weiß ich natürlich nicht. Da bin ich vorsichtig. Immer wenn es um Geld geht, bin ich vorsichtig. Da will ich den Leuten jetzt auch nichts aufschwafeln. Also das soll jeder selbst entscheiden. Wie gesagt, Postkarte würde auch schon helfen. So, apropos Karte. Und wer sich jetzt wundert, dass wir jetzt trotzdem locker weitermachen, ja, das haben wir die letzten dreimal auch gemacht. Und wir haben am Anfang auch jedes Mal einmal geschluckt, weil es ist einfach so. Aber andererseits, gerade Holger ist, glaube ich, der Erste, der mit The Show Must Go On vorangehen würde. Also ich glaube, da tun wir nichts Böses. Nein, ich denke auch. Und wir gehen auch davon aus, dass wir immer wieder hier die 2,5 Runde komplett zusammen haben. Ne? Ja. Das ist halt nur eine Frage der Zeit. Aber ich denke mal, irgendwann hoffe ich mal, dass es wieder klappt. Ne? Genau. So, jetzt haben wir, ich finde das immer süß, heute haben wir ein bisschen Audioprobleme. Du bist so ein bisschen geschrabbelt. Im Hintergrund höre ich immer das Brummen vom Graf Zahl. Ich hoffe, bei mir kommt nicht auch noch irgendwas. Ich bin geschrabbelt. Irgendwer atmet auch noch mal kräftig ins Mikro. Heute haben wir gut Sound. Aber ich hoffe einfach, dass nachher das alles von Audio und von Audiophonic wird das alles rausgefiltert. Wir dürfen das auch mal. Andere Podcasts haben das auch. So. Vielleicht ist es auch einfach der Graf Zahl, der die ganze Zeit immer mit dem Kopf schon auf den Tisch fällt. Moment, muss ich ein bisschen zurückhalten. Ne? Okay. Aber wir kommen gleich zu ihm. Ne? Genau, wir machen ja erstmal den Vorspann durch, damit wir das erstmal alles weg haben. Apropos Karten. Wir haben bekommen, also wenn, möchte ich sie auch immer erwähnen, eine Karte von den Gründels vom Brockenfrühstück. Und wie ich dann lernen musste, hat er auch noch ein kleiner Hannoveraner, ne? Der Kleider wird unterschrieben und alle haben gedacht, das wäre so ein Fliegendreck auf der Karte, aber er hat schon eine eigenwillige Unterschrift, das hat er aber selbst auch so gesehen. Ich habe zuerst gedacht, es wäre ein Laster, aber nein, das ist tatsächlich... Ja, sah aus wie ein Bildchen, ne? Ja, also vielen Dank dafür vom Brockenfrühstück. Dann das hat uns sehr gefreut. Eine Karte von Hipfo, aber ohne Koordinaten, was wir hier mal klar bemängeln müssen. Also denkt immer dran, wenn ihr Karten schickt, Koordinaten mit drauf, von wo die abgeschickt werden. Er hat wahrscheinlich gedacht, in der Mitte der Karte war der Brocken zu sehen, das könnte man noch rauskriegen. Aber nein, wir möchten direkte Koordinaten. Genau, das wollen wir nicht selber ermitteln. Das ist ja gerade das Schöne, dass wir das da drauf haben. Dann haben wir aus England eine bekommen, und da steht Thomas drauf. Ich glaube, das ist der Thomas Lenz. Und so peinlich es ist, aber ich weiß es nicht genau. Aber ich bin mir fast sicher. Auf jeden Fall haben wir eine Karte aus England, auch ohne Koordinaten von Thomas. Bist du auch sicher? Also Thomas hieß das, was da drauf stand, ne? Ja, ja, Thomas heißt es, aber vielleicht kann er noch mal sich dazu äußern, ob es wirklich war. Ne? Genau. Richtig vermuten. Ne? Dann haben wir den Haarmichel, das Fass hier aus der Nachbarschaft. Die Karte fand ich übrigens relativ lustig tatsächlich, weil die hätte ja auch eigentlich der das Porto sparen können. Ne? Stimmt, wenn er einen Brief auswerfen können. Stimmt auch. Und dann kam noch eine aus dem fernen Australien, auch wieder von Thomas, also Thomas Lenz glaube ich immer noch, dass das ist. Das fand ich allerdings auch cool. So weit entfernt ist natürlich auch immer wieder cool. Ne? Das war ja diesmal krass, ja. Von fast vor der Haustür bis nach Australien haben wir jetzt alles dabei gehabt. Ich hoffe, ich habe jetzt auch keine vergessen. Ich freue mich immer wieder über diese Karten, muss ich ja mal sagen. So, dann haben wir die Karten. Dann hatten wir noch ein paar Kommentare. Dr. Ringding, der weist nochmal auf einen Link hin, wie man GSAK unter Linux benutzt. Oh Gott, jetzt kommt hier auch noch irgendwas wieder übers Handy rein. Könnt ihr aber in den Kommentaren nachlesen. Das ist mehr oder weniger mit Wine kann man irgendwie Linux dann auch benutzen. Ach guck, der Erste hat gespendet. Das ist, naja, auf Josef kann man sich doch verlassen. Genau, der hat auf den Link hingewiesen. Was haben wir noch? Hipfo bestätigt nochmal die Qualität dieser Multis von VX276, die wir letztes Mal als als Empfehlung hatten. Und ein User hatte Probleme mit dem RSS-Feed. Falls das noch irgendwer hat, dass das nicht aktualisiert, ich glaube, ganz am Anfang wollte er nicht so richtig und obwohl ich nichts geändert habe, ging er dann irgendwann. Also wer das Problem hat, ababonnieren, nochmal neu abonnieren, dann sollte das Problem eigentlich nie wieder auftauchen. Gut, dann haben wir das. Das waren die Kommentare, genau. Genau, dann kommt, was war im Blog, das haben wir uns auch so überlegt, wenn wir immer mal kurz anziehen, wer das nachlesen will, soll das tun. Werden wir hier nicht groß drauf eingehen. Wurmberg Frühstück. Ich habe einmal beschrieben, wie es da ist, im Harz auf dem Wurmberg hochzulaufen. Im Schnee ist das schon sehr geil, kann ich jetzt sagen. Also das war wirklich, nun hatten wir auch Unwetterwarnung an dem Tag, was wir nicht wussten, erst nachher. Hab da auch ein schönes kleines Video zugepackt. Also wer mal wirklich Winterwunderland erleben will, da kann man es auch, nicht nur auf dem Brocken. Dann habe ich nochmal aufgeführt so eine Mini-Multiserie in Stade, Mystery, Tradi oder bla bla bla. Die sind alle 11 genial. Also wie gesagt, nachzulesen alles im Blog. Und GC Project, wie man da eine eigene Ignore-Liste reinkriegt, weil man die standardmäßige Ignore-Liste dort nicht aufrufen kann. Das gibt die API irgendwie nicht her von Groundspeak. Genau. Ja. Dann haben wir, glaube ich... Ja, wir nennen die Folge alles weg, habe ich gesagt, weil irgendwie alles, was wir so heute bringen, da ist schon vieles von gelöscht, ist mir aufgefallen. Wir sind halt zu langsam, ne? Das liegt an unserem Alter. Ja, oder die sind, wir haben es doch schnell genug gesehen und dann ist, naja, wie auch immer, auf jeden Fall nennen wir sie mal alles weg heute. Gut, was haben wir noch? Kleinen Gag zum Beginn als Suchbegriff, ne? Der hat, fand ich echt so geil. Also wirklich, einer ist auf unseren Blog gekommen mit dem Suchbegriff Filme von Yetis, die echt sind. Also irgendwie fand ich halt schon, ne? Das zeigt aber auch, ein echter Yeti, ne, der trägt halt keine Hose. Ja, danach hat aber keiner gesucht. Also ich habe es nicht so ganz durchschaut, muss ich ehrlich sagen. Die Suchbegriffe werden ja weniger angezeigt. Ich möchte nicht wissen, wie viele noch über den vielleicht gekommen sind. Ich weiß auch nicht genau, wann die im Blog angezeigt werden und wann nicht. Früher war halt irgendwie doch mehr ab 18 Suchbegriffe, ne? Wir müssen das mal wieder ein bisschen provozieren, glaube ich. Ne? Das stimmt, wir müssen mal wieder ein paar Sachen, ich muss die Texte wieder umswitchen, das stimmt. So, da kommt noch ein bisschen Klüterkram. Bei iTunes ist jetzt, also jetzt finde ich unter iTunes, wenn ich Geocaching eingebe, eine unserer Stereo-Folgen. Mono jetzt nicht mehr. Also was man bei iTunes findet, ne, wenn man nach Geocaching sucht, das habe ich immer noch nicht verstanden. Also ja, die scheinen nicht mal im Ansatz. Ganz komische Routine dann da zu haben. Irgendwie, ne? Ja, wenn du das nicht im Namen des Podcasts stehen hast, dann verstehe ich nicht, wie das passiert. Also, naja, wie auch immer. Viele haben sich auch noch bedankt für die Helfer-Coin, die wir rausgeschickt haben. Luis hat die ja auch discovered und du wurdest gelobt, aber mich hat er mit Dieter Bohlen verglichen. Ja, ich... Wegen Altersweiser. Ich glaube, wir müssen ihn blockieren oder wir müssen ihn hauen. Wir müssen uns das auch mal überlegen. Also, das ist ja nun... Also Bohlen ist schon... Ne? Also ich finde, ich würde ihn jetzt nicht blocken. Ne? Muss ich mal so persönlich sagen. Ne? Sei vorsichtig, was du da sagst. Er soll sich bitte bei mir nochmal direkt melden. Ich habe ja noch eine Rechnung offen. Ich muss ja noch ein paar Mark rüberschieben. Ne? Wenn dann Euro. Nee, Mark ist auch noch getauscht. Geht sogar noch. Mark ist immer noch getauscht. Alles gut. Ja, das Letzte, was ich noch hatte vom Alten sozusagen, ist, was mir einfiel, wenn einer mal so Tipps fürs Cachen hat, also sowohl so Geocaching-Perlen aus der zweiten Reihe, also nicht diesen Müll, den sowieso, Entschuldigung, Müll, nicht diese Super-Qualitäts-Caches, die sowieso jeder kennt, sondern so 3-3er-Multis oder sowas, die wirklich gut sind, dann ruhig gerne mal per Mail oder so bekannt geben. Ich würde auch hier als Kommentar oder wo, die Kommentare sogar noch besser, dann kriegen das wenigstens alle zu sehen. Ich werde die dann schon nach und nach mal abarbeiten. Ich fände sowas immer ganz gut. Genauso wie besondere Events, also wirklich besondere, wo irgendwas Ausgefallenes ist. Also nicht halbe Stunde auf dem Klo irgendwo, sondern ne, man weiß ja, wie das so ist. Quasi die kleinen grauen Mäuse in der zweiten Reihe. Ne? Genau. Genau das. Ne? Ja. Die würde ich dann festgestellt, gerne. Wir haben ja beide festgestellt neulich, da kommen wir nachher noch zu, dass uns diese einfach auch irgendwie, also mir liegen die definitiv eher. Ne? Ja, ich mag dieses HQ-Gesuche nicht. Das ist mir zu too much. Bevor wir jetzt unseren Gast gleich reinnehmen, einen habe ich noch, weil wir gerade dabei sind. Ich habe ja dieses GC Project jetzt nochmal für ein Jahr abonniert und mal extra für den Podcast eigentlich auch ausprobiert und habe mir mal so rausschmeißen lassen, so jetzt zeige ich mir mal so die Top 30 nach Wilsen. Also Wilsen ist irgendwie so eine spezielle Berechnung, wo die Nicht-Premium-Member-Cacher rausgerechnet werden und die Quote für so einen Cache, also wo nach Favoriten und geheimem Fu und einmal reinpupsen, kommt da so eine Liste raus, die mir sagt, das sind die geilsten aller Caches. Bewertet nach den Log-Einträgen, ne? Genau. Ja, genau. Ja, Favoritenpunkten dann, ne? Ja, klar. Ja, genau. Ja. Und da kam dann unter anderem raus ein Cache, den ich heute gemacht habe. Also erstmal waren es ganz viele Mystery-Caches. Da wurde mir dann schon klar, wie schief diese ganzen Statistikauswertungen da sind, weil ja, die Mystery Caches machen nur Leute, die da, also ein D4, machen nur Leute, die wirklich Spaß am Rätseln haben. Mhm. Und andere, die keinen Spaß am Rätseln haben, die machen die gar nicht. Das heißt, da sind schon von vornherein fast nur Leute, die geneigt sind, einen Favoritenpunkt zu geben, wenn das Rätsel richtig gut ist. Und die anderen fallen alle raus, die machen den gar nicht erst. Weil aus Erfahrung ist es häufig so, und halt nicht immer, aber viele der Rätsel-Caches, die ich dann auch mal so löse, weil sie halt in der Homezone so blöde liegen, dass sie mich nerven, ja. Ich jetzt Rätsel ja auch nicht gerne, stelle ich dann fest, das Rätsel muss ja so geil sein für manche Leute, weil die Dose ist dann wirklich halt 0815. Ne? So, und ja gut, das ist halt eine andere Art von Cachen, aber das zeigt halt tatsächlich, dass die Wilson-Skala leider einen Fehler hat, der fehlt der Filter für keine Mystery-Caches. Ne? Nee, den hast du auch, den habe ich ja auch rausgenommen. Aber ich habe die da mal drin gelassen, habe gedacht, nein, ich will jetzt die Top 30 haben, habe mir da drei rausgesucht von, da waren zwei Mysteries bei. Und der eine hatte dann auch schon mal T4 und hat gedacht, na gut, ist mir jetzt scheißegal, ich will das wirklich wissen und zwar nicht wegen dem Punkt, den kann ich mir auch woanders holen, sondern ich für einen Podcast mal ausprobieren. Also habe ich mir die Koordinaten kreativ errätselt. Sag, ich habe meinen Arbeitskollegen gefragt. Ich sage, hast du die? Ja, gib mal her. Und bin da heute hingefahren. Ich glaube, der hieß Etienne. Ich glaube, der heißt Etienne von Heidschnucke 43. Jetzt muss ich mal sagen, das Rätsel, ich habe mir das nur angeguckt, ich habe mir die Lösung angeguckt, die habe ich nun mitbekommen. Ja, da verstehe ich, dass da einige einen Orgasmus bei kriegen, wenn sie auf Rätsel stehen. Also das ist mir wirklich vollkommen klar. Und auch der Outdoor-Teil war, muss ich mal ehrlich sagen, der war zwar kurz für mich dann, aber relativ geil. Und T4 war jetzt heute zumindest ein bisschen hoch angesetzt, aber ist schon eine geile Location mit einem geilen Zugang. Das hat richtig Spaß gemacht, den zu machen. Aber jetzt nur für diesen Zugang ist der Favoritenpunkt gerade noch so okay. Und die Dose war dann leider komplett abgesoffen. Also konntest du, auf dem Zettel konntest du nicht mal mehr schreiben. Aber wie die, ich glaube, es ist eine Ownerin, wie die mir auch schon vorhin bestätigt hat, dann per Mail, weil ich hatte sie angeschrieben, dass wie das da aussieht und so. Ich hatte keinen Ersatz mit. Und die schrieb mir dann auch, nein, das ist auch nicht der Original, das ist im Moment nur so eine temporäre Dose, weil sie hat da so einen richtig geilen Final gebastelt wohl. Also sie hat mir ein Bild von dem geschickt. Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn man den auch noch findet, dass man dann, dass das der Hammer ist. Aber trotzdem wäre der bei mir zum Beispiel jetzt nicht unter den Top 10 gelandet. Nicht, weil er schlecht wäre, sondern weil der Outdoor-Teil nett ist. Vielleicht sogar noch Favoritenpunkt, aber jetzt auf keinen Fall Top 10, weil dafür war es mir dann zu wenig. Sondern das ist das Rätsel offensichtlich. Und jetzt, wie willst du das in so einem, ne, deswegen habe ich so Probleme mit diesen ganzen Auswertungen. Ich falle immer wieder auf die Fresse. Ja. Also, sehe ich das falsch? Ja, ich glaube tatsächlich, also bei sowas dann ist tatsächlich wahrscheinlich auch, wenn sie sagt, jetzt hat sie da irgendwas Schönes gebaut auch noch. Oder, oder dass das Final vielleicht schön irgendwo auch integriert in die ganze Location, wie auch immer. Dann ist es wahrscheinlich so eine Mischung aus beiden, ne? Dass das Rätsel passt zu der Location zu der, oder die Geschichte passt zusammen irgendwie, ne? Das ist ja, ja. Gibt's ja auch welche. Also ich gibt ja auch ein, zwei gute Nachtcaches in Hamburg, wo halt auch eigentlich ein Mystery vorgeschaltet ist. Aber wie willst du das rausfummeln? Also wie willst du jetzt, wie soll ich rausfinden, welcher davon was für mich ist und welcher nicht? Das finde ich so schwierig. Ja, das ist schwierig. Grafzahl, benutzt du nicht auch GC Project? Fast nur. Also ich lade mir meine Pocket Queries mit. Ich benutze so gut wie die normale Groundspeak-Seite überhaupt nicht mehr. Aber aber du magst alles, was da als gut rauskommt? Oder wie machst du das? Erstmal ist momentan mein Ziel 100% Landkreis Cuxhaven. Also da muss ich auch alles mitnehmen, was geht. Statt der Geier. Aber, wer hat ihn eingeladen? nee, aber ich gucke dann auch schon, wenn ich irgendwo hinfahre, gucke ich, wie viele Favoritenpunkte hat der, ist der leicht machbar, Parkplatz in der Nähe oder muss ich da Spezialausrüstung mitnehmen, weil nicht immer schleppst du ein Boot oder Kletterausrüstung mit, wenn du irgendwo hinfährst. Und dann muss ich, dann gucke ich mir mal schon die Logbilder an oder so. Aber so wirklich abschrecken tue ich dann nicht. Im Zweifel entscheide ich vor Ort, ob ich den mache oder nicht. Wenn ich, und ein Rätsel, klar, wenn das zu kompliziert ist, dann mache ich das auch gar nicht. Also das wenn es nicht unbedingt in der Ecke ist, wo ich jeden Tag cache, dann lasse ich das auch sein. Aber so richtig, dann benutzt sie eigentlich im Prinzip GC Project auch nur so ganz grob an so und fängst dann nachher erst mit der eigentlichen Sortierung an, wenn ich mir das so anhöre. Ja, also ich habe so mehrere Listen, die ich dann auch mit mehreren Leuten geteilt habe. Das heißt, wenn wir selber unterschiedlich an so einer Runde zum Beispiel rätseln, dann kannst du da ja auch mit finalen Koordinaten miteinander teilen in einer gemeinsamen Query oder diesem virtuellen GPS. Das geht ja über das Groundspeak, also das man da machen kann, weit drüber hinaus. Und wieso kriege ich die dann nicht? Dann musst du mit in diese Gruppe und dann musst du auch bei dir in deinen Einstellungen freigeben, dass du deine sozusagen errätselten finalen Koordinaten dann entsprechend auch freigibst für die anderen. Ja, dafür gibt es Schweine. Ich habe noch nie welche Rätsel. Du meinst, die Final-Koordinaten, die mir zugelaufen sind, die muss ich dann da auch freigeben. Jetzt habe ich es verstanden. Genau. Also du musst sie dann halt auf der Originalseite als geänderte Koordinaten eintragen. Ah. Und damit Projekt GC das, glaube ich, auch erkennt, kann man das in diesem eigenen Notizfeld hinterlegen. Dann erkennt er das auch, dass da geänderte Koordinaten sind. Also einmal oben eintragen. Und dann einmal unten in diesem Kommentarfeld, dann erkennt er das, dass es geänderte Koordinaten sind und die werden dann halt mit allen anderen, die dann auch in diesem virtuellen GPS-Projekt GC sind, entsprechend geteilt. Ja, siehst du mal, ihr habt also das Skript programmiert, ne? Was wir letztes Jahr, ich wollte gerade sagen, das hatten, ne? Wirklich an wie dieses Skript, das da genutzt wurde, ne? Das ist ja wirklich verdächtig ähnlich. Also das Skript zum Beispiel hatte ja, ich habe das ja mal testweise einfach mal installiert, um mal zu gucken, ne? Ja. Er hatte natürlich die Lücke, wenn du halt keine Koordinaten geliefert hast, und ich habe es natürlich mit dem Sockenpop-Account gemacht, ja. Dann hast du das erste Rätsel hast du vielleicht nicht bekommen, beim zweiten musstest du schon eine halbe Stunde warten und ich glaube, beim vierten warst du dann irgendwie bei 60 Stunden. Ne? Stimmt, das hörte ich von mehreren, das hatte ich irgendwo gelesen. Ja, das haben wohl einige ausprobiert. Also das könnte man mal probieren, aber über die Probierphase ging es bei mir nicht hinaus. Ne? Nee, also ich muss sagen, ab und zu, wenn ich so ein Rätsel vor der Tür habe und sehe, so bei Etienne zum Beispiel, dass es auch ein T4 ist, oder ich es jetzt so wie jetzt für einen Blog ausprobieren will oder für einen Podcast vielmehr, dann hole ich mir irgendwo die Koordinaten. Ansonsten ist mir selbst das zu aufwendig, weil ich habe gar keine Lust, das alles einzutragen. Ich will rauscachen und nicht immer irgendwie in irgendwas eintragen. Und das Blöde ist auch mal, ganz ehrlich, das macht auch nur so bedingt Spaß. Dann kommst du da an irgend so ein Mystery an, hast die Hälfte eigentlich gar nicht erlebt. Und machst dann den Mystery. Also das ist für mich dann auch so eher so, ja. Nee. Ja, der Reiz ist eigentlich eher da, dass man auch sagt, Mensch, jetzt habe ich das Rätsel auch gelöst. Und bei mir ist es halt tatsächlich so, wenn ich dann, ich guck mir durchaus jedes Rätsel an. Ja. Und wenn mich das interessiert, dann drucke ich es mir auch irgendwie aus oder wie auch immer, lege es mir zur Seite. Aber wenn ich da auch schon am Anfang, weil ich merke, das ist nichts und das wird hier nichts. Und da hat einer nur ein Rätsel gelegt, um zu zeigen, dass er geil schwere Rätsel machen kann, dann geht das Ding auf Ignore. Ich habe da gar keinen Bock zu, weil ich sag mal, eine halbe Stunde oder wenn es mich interessiert, vielleicht auch mal eine Stunde an so einem Rätsel zu sitzen im Winter, finde ich vollkommen in Ordnung, macht auch Spaß. Was darüber hinausgeht, ist dann so, dass ich sage, ey komm, nee, dann interessiert es mich einfach nicht. Also dann lieber ein Tradi zwischendurch. Ne? Ja, zu Hause lösen geht ja noch viel schlimmer, finde ich dann so Cache, wo du dann ankommst und dann entsprechend mitten im Outback irgendwo auch so ein knackiges Rätsel findest, wo du ein Physikstudium mit Master und Doppel-Diplom quasi benötigst. Das finde ich dann, und das auch ganz dann bei entsprechendem Nieselregen, das finde ich dann viel schlimmer. Dann kann es lieber zu Hause sein, dass man es vorweg rätselt, irgendwo da mitten im Busch. Ja. Wenn du auf so Multi triffst, wo du wirklich schon nach der ersten Station irgendwie so ein fieses Rätsel nachher hast, und das ist aber bei Nachtcaches, das hat man nun auch schon mal besprochen, so eine Zeit lang total in gewesen, so richtig knackige Rätsel zu machen. Ja. Das ist halt frustrierend, wenn du alleine bist. Vielleicht zu dritt schaffst du es vielleicht, weil irgendjemand der knackige Rätsel auch vor Ort machen kann. Aber das ist also für mich ist auch nicht total. Michael schreibt auch gerade, er guckt sie sich immer an und dann gehen sie auch auf Ignore. Ich glaube, das machen tatsächlich viele so. Und deswegen hast du auch so Caches, die teilweise dann von 2013 sind, wo du dann vielleicht gerade mal 50 Funde hast, wenn überhaupt. Ne? Also ich gestehe, wenn es so eine Datenbank wirklich gäbe und ich dir trauen würde und dass die funktionieren würde, ich würde die Dinge alle als Tradi wegsammeln. Die muss ich echt zugeben. Wird die jetzt wieder viele auf mir rumhacken, macht aber nichts, würde ich hier trotzdem machen. Ich kann ja noch so politisch korrekt reden, aber es würde einfach nicht stimmen. Wenn mir wirklich Mystery Caches so zulaufen, dann mache ich die, da habe ich überhaupt keine Schmerzen mit. Ich weiß, wir haben ja auch mal von einem Podcast-Gast sogar einen USB-Stick mit ich glaube, 30 Lösungen für seine Mysteries bekommen. Ja, natürlich habe ich die alle gemacht. Also da habe ich wirklich keine, da schäme ich mich nicht für gar nichts da. Wenn ich draußen was machen kann und kriege ein paar dazu, mache ich gerne. Aber jetzt mir richtig Arbeit machen, um die Rätsel, um die Lösung irgendwo zu klauen oder was? Nee, also da, nee. Fakt ist ja immer, Hauptsache du stehst im Logbuch. Ne? Alles andere. Das sehe ich auch immer noch so. Ich schüttel da natürlich auch bei manchen den Kopf, wie sie es machen, aber grundsätzlich zählt für mich eine einzige Regel, und das ist, ich muss im Logbuch stehen. Ich muss da gewesen sein und ich muss noch nicht mal auch beim Klettern, ich muss nicht jeden Baum oben gewesen sein, aber ich muss in diesem Logbuch unterschrieben haben. Das ist für mich echt wichtig. Und es gab, ich weiß gar nicht mehr wo, es ist auch irgendwo hier in der Nähe gewesen. Da gab es tatsächlich mal auch ein Rätsel. Da wollte der Owner tatsächlich im Log-Eintrag dann nachher auch nochmal beschrieben haben, wie man das Rätsel gelöst hat. Also als Nachricht nochmal. So. Und ich denke, also ich habe den nicht gemacht, aber ich denke, der wird wahrscheinlich auch lustig Logs gelöscht haben, wo die Rätselerklärung nicht kam. Ne? Der Lösungsweg nicht. Ne? Also. Ja, kann man halt machen. Mir ist es auch egal, wie die Koordinaten zu mir kommen. Hauptsache, ich kann vor Ort was eintragen. Ja, Stellinger schreibt gerade, ich habe am Wochenende einen D5, T5 gelockt, traue mich aber nicht, ihn online zu loggen. Warum nicht? Hast du ihn zufällig gefunden? Im Zweifel kann es höchstens sein, dass der Owner dir sagt, bitte ändere deinen Log bis 20 Uhr, sonst lösche ich ihn. Ne? Den Insider versteht jetzt keiner. Wir hatten wieder mit unserer Blog-Verlinkung unsere Freude. Jetzt haben wir sie überall rausgenommen, weil uns dieses Affentheater einfach leid sind. Der Letzte hat aber auch nur gedroht und hat es dann nicht getan. Ich weiß auch nicht, was das sollte. Es ist alles so, da gehen wir dann so langsam. Ich kann es gerade lesen. Ja, ihr wisst schon, sorry. Herr Stellinger schreibt gerade, nie einen Tauchcache in Hemmoor hat er gemacht. Ja, den kenne ich. Den habe ich mit Xibalba vor Jahren schon am Schreibtisch gelöst. Das konntest du alles auf YouTube finden. Weißt du, die haben ein D5, T5 gelegt. Das ist ja so ein ganz tiefer See. Ich glaube 60, 70 Meter oder was. Ja, der tiefste Norddeutschlands, ne? Genau, ja. Und da ist wirklich Hobbymäßig, und da liegt ein Flugzeug drin und so, also absichtlich, ne? Das ist wirklich bewusst da reingepackt worden. Und dann musstest du, was auf dem Flugzeug steht und so, und alles mögliche rauskriegen. Und Xibalba und ich habe damals, wie so immer, beim Klettern haben wir ja auch gesagt, da muss auch einen anderen Weg geben. Und bei dem Rätselcache haben wir auch gesagt, da muss einen anderen Weg geben. Da haben wir über YouTube und Bilder und hast dich gesehen gesucht und haben den am Ende gemacht. Ey. Ich dachte, der wäre damals dicht gemacht worden, weil der Owner ziemlich sauer war. Wir haben den dann auch gelockt und geschrieben, ach naja, im Wasser waren wir jetzt nicht, aber wir haben ihn gemacht. Ich glaube, das ist mittlerweile neuer. Dass, okay. Ach, hier, der Interceptor hat schon wieder den Link reingehauen hier. Das ist noch der alte, der Abgrundtief. Ist das der alte? Das ist der alte, ja. Das muss ich mal raufklicken, dann sehe ich ja, ob ich ihn gemerkt habe. Ich fand das da, ja. Am 16.02.2012 habe ich den gemacht. Ist schon ein bisschen her. Ach, ich habe den zum Ende aber geändert. Ach, hier waren wir zum Glück erfolgreich. Vielen Dank für den Cash. Ach ja, großartig, das Ding. Aber mal ganz ehrlich, selbst das war mir nicht peinlich, weil ich stehe im Logbuch, fertig ist das. Ich wollte gerade sagen, und ich möchte dann nochmal darauf hinweisen, wer sich da berufen fühlt, Koordinaten zu schicken. Ne? Ich habe ein großes Postfach. Ja, also gleich über den Blog, dann verteile ich das hier. Ah, herrlich, ey. Es ist wie immer wieder. Ja, Statistik ist halt wichtig. Ich habe auch gerade aktuell, deswegen streue ich es jetzt mal ein, weil ich gerade die Zutrittsberechtigung bekommen habe. Auf Facebook gibt es jetzt eine Gruppe, die heißt Lab Caches Map. Ich kann das jetzt nur bedingt beschreiben. Da steht Adventure Lab Map drauf und dann sind wohl irgendwie alle Lab Caches, die es gibt. Da könnt ihr gucken und dann findet ihr die alle und könnt da irgendwas machen. Ich erzähle das deswegen so doof, weil ich von den Dingern keine Ahnung habe und ehrlich gesagt auch kein Interesse. Aber da findet sich dann so eine Google-Karte, wo irgendwie alle Lab Caches so weltweit wohl scheinbar drauf sind. Ja, hier Hamburg und so ist alles da. Wie ist denn so in Bremerhaven, gucke ich gerade. Oh, zwei Runden. Stimmt, zwei Stück. Spuren der Schifffahrtsgeschichte und das auch noch falsch geschrieben. Und Thieles Garten. Genau, Thieles Garten ist schön. Das ist ein ehemaliger Künstler, der dann entsprechend überall in seinem Garten so Skulpturen aufgestellt hat. Ah, okay. Hast du die Labs da gemacht? Oder? Ja. Du, wenn man 100% Bremerhaven haben möchte, muss man die machen, weil es jeweils, wenn du die fünf oder sechs Lab Cache gefunden hast und dann ein Bonus-Fragezeichen gibt, quasi ein Cache mit Dose und dann muss man die machen. Also war aber, man kommt an Thieles Garten, war ich selber, obwohl ich schon über fast 20 Jahre in Bremerhaven wohne, war ich selber vorher noch nie drin. Ne? Und es war schön. Es ist ein Landschaftspark, ein Landschaftsgarten, wo dann Skulpturen drin stehen und ein künstlicher Berg drin ist. Das ist schon. Aber die tauchen doch auf der normalen Karte gar nicht auf, oder nicht? Nee, es taucht nur halt der Bonus-Cache dann quasi auf als Fragezeichen. Okay. Und dann jetzt guckt man auf diese App, Adventure Lab Cache App von Brownspeak und dann findet man die zwei. Ah, okay. Irgendwas sagt mir, dass ich die nie finden werde. Ich habe schon keine Lust, die in GSAK zu importieren. Das scheint schon sehr kompliziert zu sein. Ja, es ist. Du musst, also theoretisch war es ja so gedacht, du musst quasi in einem gewissen Radius dann das Lösungswort eingeben und dann entsprechend wirst du freigeschaltet. Da die App aber so programmiert ist, dass du im Prinzip auf den Android-Handys auch mit virtuellen GPS-Emulatoren arbeiten kannst, die dann vorgaukeln, dass du in der Ecke bist, ist das Ganze schon wieder obsolet. Das ist halt schlecht programmiert. Das kann man auch in einigen Apps rausprogrammieren, dass du keine Fake-Koordinaten hast. Weißt du, das Erste, was ich mich frage, ist wieder, warum ist das überhaupt eine extra App? Es gibt doch eine Groundspeak-App. Wie viele Apps wollen sie denn noch rausbringen? Das ist alles ein zusammengeschusterter Ramsch, den die da bauen. Der wird mir echt schlecht bei. Ja, das verstehe ich auch nicht, ne? Warum man nicht den Filter in einer offiziellen App setzen kann. Ja. Der kann ja von mir aus schon vornherein ausgeschaltet sein, dass die Lab-Caches das ja einschalten können. Genau, ne? Genau. Aber wir, also siehst du ja, wir haben auch wieder einen Statistiker dabei, kriegen wir vieles Neues raus. Ich bin auch Statistiker mittlerweile. Ich bin ja. Du hast ja die 2000 jetzt, ne? Nach 10 Jahren habe ich die 2000 geschafft. Ne? Ich habe jetzt keine Fanfare und nix, aber. Aber ich überhole dich jetzt bald wieder, glaube ich. Ich bin jetzt seit im Januar, das wird mein Rekordmonat fast. Also das habe ich also lange nicht so mehr so viel gecached wie jetzt im Januar. Hast du im Januar 2000 gemacht oder was? Nee, im Januar habe ich weiß gar nicht, kriege ich fast 100 zusammen, hatte ich im Januar noch nie. Oha, ja, das ist gar nicht mal so wenig, ja. Das stimmt. Ja, das war, also ich fand, ja, 100 kriege ich, glaube ich, gar nicht. Aber jedenfalls für meine Verhältnisse ist das im Januar sehr viel, weil ich habe irgend so einen Trail da gemacht. Ich glaube, der ist sogar von Bayab oder ich weiß gar nicht, von wem der war. Ach, den du neulich gemacht hast, wo du aufgegeben hast, weil es einfach zu langweilig war. Ja, mir sind die Dinger echt, das ist alles. Ich bin von sowas auch mal genervt, weil du kommst ja aus dem Pettlinger-Aufträgen gar nicht mehr raus. Ja, ja, irgendwie. Ich habe nach 20 Stück aufgegeben. Ich habe sie aber zu Fuß gemacht und sie liegen immerhin so 300-400 Meter auseinander. Das finde ich immer schon ganz angenehm, wenn sie jetzt nicht so ganz aufeinander liegen. Aber ich muss dann immer aufhören. Das mag aber auch ein bisschen daran liegen, Jörg, dass der Januar jetzt war ja auch relativ warm und nicht zu nass, ne? Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen. Nee, ich habe auch wieder Lust, habe ich gemerkt, mal loszuziehen. Okay. Ich guck gerade, dafür ist GC Project wieder gut, da hat man die Statistik schnell, die aktualisiert sich da ja selbstständig. Ich habe 81 tatsächlich jetzt schon und 16 Cash-Tage. Das ist also schon jetzt schon mehr als 2019 insgesamt. Das ist mein Gott. Ich wollte gerade sagen, mit schlechtem Wetter, wenn ich jetzt an unsere Osterfeseder-Runde denke, da war es ja jetzt auch nicht so. Ne? Ja, aber das stimmt. Ich hab 2020 auch schon 40 Stück gefunden. Meine Fresse, hätte ich auch nicht gedacht. Wir müssen mal ein bisschen Statistik hier machen. Unsere Hörer schlafen uns zwar weg, aber das macht nichts. Wir müssen ja auch mal gucken hier. Also, oh mein Gott, ich muss immer mittlerweile so viele Jahre schon aufklicken. Das ist echt ganz schön viel geworden. Damit habe ich in 2020 jetzt im ersten Monat schon viermal so viel gemacht wie in 2018. Als guter Podcast. Ich sehe allerdings gerade, also mit meinen 100, das wird kein Rekordmonat. Ich hatte 2013 schon mal 119 und 2011 sogar 124. Also du siehst, ja. Da sind ja noch ein paar Tage, da kannst du noch Gas geben. Ja, immerhin vielleicht Anzahl Cash-Tage. Obwohl, nee, da hatte ich schon mal 25 2009. 2009 war so ein richtiges Cash-Jahr bei mir. Da habe ich auch insgesamt 1300 gehabt. Das war wirklich heftig. Dr. Ringling sagt gerade Angeber, wir werden nachher wieder alles zusammenrollen und einpacken hier in die Hosen. Ne? Ja, Sorge, ja, ne? Wenn das noch passt dann. Also schwillt ja gigantisch an bei solchen Themen. So, was haben wir denn noch? Also jetzt muss ich jetzt mal auf meine Liste hier zurückkommen. Wir schweifen mal wieder ab. Das wollten wir ja gar nicht. Wir wollen ja heute mal mit 2 Stunden... Vergiss es. Vielleicht noch als Rückblick zum letzten Mal. Ich denke mal, viel Gejammer vom Staubfinger, der da wieder das HQ, dass das nicht mitgemacht hat und dass nicht alle, die was berichtet haben, ihn vorher befragt haben. Wobei ich gedacht habe, was hat er eigentlich für Vorstellungen, dass jetzt jeder Podcast ihn nochmal, bevor er darüber berichtet, fragt, ob das so alles in Ordnung ist. Also auf jeden Fall, nach viel Gejammer ist er jetzt abgetreten. Und auch wenn es mir keiner glaubt, ich wünsche ihm tatsächlich, dass er da Erfolg mit hat. Also mit seinem, er hat ja jetzt mehr oder weniger ein Escape Room von gemacht. Und also meine guten Wünsche hat er, weil ich bin froh, wenn das außerhalb vom Groundspeak richtig erfolgreich wird und weit weg von Groundspeak. Ja, auch, das denke ich auch. Was ich halt schwierig finde, ist halt die Tatsache, dass manche wahrscheinlich schon seit einem Jahr auf den Start warten. Ne? Und ja, sich da im Kalender eingetragen die haben, die Kalender stehen. Geld bezahlen dürfen. Ja, das ist halt so der bittere Beigeschmack, den ich da sehe. Aber ja, das stimmt. Wenn er trotzdem hinfährt und sagt, okay, ich möchte das bezahlen, das ist mir wert, dann macht es. Ich habe aber auch niemanden bis jetzt gehört, der jetzt wirklich irgendwie sauer gewesen wäre oder so. Also, nö, kriegen wir einen vorgeschlagen. Hier kann man noch den STF mal. Ich muss mal hier eben gucken. Da kommen so Cash-Geschichten, ne? Die muss ich mir ja merken, weil ich habe darum gebeten, uns die so die zweite Reihe Perlen zu nennen. Elbradwanderweg. Ja, siehst du. Wieder ohne Tracer, bitte den Anfang nachhören. Ja, das ist eine traurige Geschichte. Ja, genau, das ist eine traurige Geschichte, da musst du dir das mal alles anhören. Das ist, beziehungsweise genau, der Link ist gerade mal drin, Falk, lies einfach mal nach eben. Genau, Stichwort Schlaganfall, dann weißt du warum. So, zurück. Genau, also da gab es viel Lamentieren noch. Ich meine, da wurde dann ja auch in der Gruppe dann, als ich der Dexter-Kritik geübt hatte, in der Minus-Gruppe, reichlich auf mir rumgehackt, wobei ich, glaube ich, mehr Likes bekommen habe als Leute, die da rumhackten. Ja. Aber ich fand es auch schön, so kam wenigstens mal wieder Bewegung in die Gruppe. Ja, aber es ist halt so, es ist, er hat halt auch sehr, also ich meine, er war halt sehr in den Medien immer vertreten und dann. Ja. Muss man das auch einfach mal diskutieren können. Kann ich sagen, ja, wenn es dich interessiert, klick doch einfach weiter. Nee, also Leute, ihr müsst nicht immer allen möglichen Menschen sagen, was sie zu tun haben. Ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe auch so gedacht, ach, lass mal gucken, was sie so alle schreiben. War ja teilweise schon wieder sehr ausfallend, aber mein Gott, ich kann damit leben. Also da habe ich ein dickes Fell und ist ja auch ihr gutes Recht, genauso zu schimpfen, wie ich vorher schimpfe. Also ich fand es immer noch hohl, was er da so alles... gerade auch, dass er noch, die reden jetzt alle über mich, ohne mit mir gesprochen zu haben. Ja, das ist so. Stell mal vor, jeder, der über Merkel berichten will, muss vorher mit ihr sprechen. Das geht auch nicht. Wird zeitlich einfach knapp. Ja, gab es noch einen Bericht drüber? Die haben es eher, ja. Positiv gesehen. Ja, ne? Genau. Das war positiv. Drin, ne? Vom, wer war das überhaupt? Blümchenblock? Die Blümchen, ja. Genau. Spendencoins oder gar Kommerz. 20. Dezember 2019, ist schon ein bisschen älter. Aber passt noch zum Thema, kann man immer mal lesen. Aber viel weiter will ich hier auch gar nicht mit Dexter machen, weil der ist jetzt schlicht und ergreifend Geschichte. Ich wollte gerade sagen, zum Teil zumindest einer der Caches ist ja irgendwie Geschichte jetzt oder zwei. Ja. Die restlichen gibt es aber noch. Ne? Genau. Ja, dann ist mir heute gerade frisch aufgefallen, das hast du wahrscheinlich noch gar nicht gesehen gehabt hier im Pad. Irgendwer hat mir das, glaube ich, auch geschickt, genau. Das Headquarter hat tatsächlich eine Challenge beendet. Die hieß, oder die heißt, nee, die hieß, ja, eigentlich heißt sie ja noch. Challenge minus 5 Länder an einem Tag. So, aha. Und das ist, ich muss erstmal gucken, welche GC-Nummer, gute Vorbereitung ist alles, aber das ist allerdings auch heute erst reingekommen. GC8C4PP. GC8C4PP. Da war ich jetzt doch erstaunt, ich meine, gibt es nicht noch mehr Challenges, die verlangen, dass man so und so viele Länder an einem Tag oder sowas gemacht haben? Ich bin der Meinung, ja. Hier, Statistik, was ist. Ich habe mich auch gerade mal gelesen. Hier, es wird ja tatsächlich bemängelt, dass in den Richtlinien für die Challenge Cases wohl steht, dass es keine Zeitlimitierung geben darf. Und in a day ist es halt, ne? Ja, aber. Ja. Also es gibt in den Guidelines eine deutsche Übersetzung, was ein Challenge Cache alles jetzt mittlerweile haben darf und was nicht. Wo da auch drin steht, alte, die schon haben Bestandsschutz, also nur bei 9 muss dann halt diese Regelung angewendet werden. Also muss man in den Guidelines gucken, irgendwo da steht eigener Punkt Challenge Cache und da dann kannst du auf eine deutsche Übersetzung klicken, ist so eine Tabelle drin, was man alles darf. Also es ist zum Beispiel Zweier Karma geht nicht. Also man darf nichts machen, wo dann man eine eigene Dose gelegt haben. Ja, aber das passt doch hier nicht. Guck mal, ich gucke gerade rein, ne? Der ist versteckt worden am 13.08.2019. Das ist ja schon ein Weilchen her. Und geschlossen ist der jetzt worden am 21.01. 5 Monate später fast. Naja gut, da musst du wahrscheinlich erstmal einer. Ja, das stimmt. Muss ich erstmal einer beschweren. Ja, okay. Das ist ja ein Ding. Also das war mir neu. Ich dachte, das wäre über Challenges erlaubt. Also lernen wir wieder was dazu. Challenges dürfen keinen Zeitfaktor sozusagen haben. Und hier lautete der nämlich, besucht an einem Kalendertag in Klammern 0 bis 23.59 Uhr 5 verschiedene Länder, / Staaten, keine Bundesländer und loggt in jedem Land mindestens einen Cache als gefunden. Der Cache-Typ spielt hierbei keine Rolle. Oh, den habe ich erfüllt, den hätte ich machen können, naja. Den kannst du nochmal loggen. Oder haben sie ihn auch gelockt? Nee, das glaube ich nicht. Habe ich jetzt nicht geguckt, aber das glaube ich nicht. Ich lebe heute immer noch bei manchen komischen Challenges, ne? Von einem Jahr und da war ich noch nicht mal dabei. Das ist das Geilste daran. Wir waren auf einem Event in Köln damals Und die haben irgendwie 11 Icons in 5 Ländern an einem Tag gemacht. Im Bus. Hm. Die gute Heike ist nämlich mitgefahren. Ich sag, willst du da ernsthaft mit? Dazu? Ja, ich will mir doch mal angucken, was da für Leute im Bus sitzen. Das war die einzige Nicht-Casherin, die mitgefahren ist. Und Alligatöse hat sie an die Hand genommen sozusagen und dann hat sie alles mitgemacht. Und so haben wir für die Statistik an der Stelle echt viel geschafft. Also ich fahre da auch mit. Das war 2011, das war mein zweiten Geocaching-Jahr. Stimmt, 2011, ja. Das war interessant. Also es war, du bist durch die ganzen Länder da mit 5 Bussen, die auch voll waren, ausgebucht waren dann entsprechend. Ja. Durch irgendwelche belgischen kleinen Dörfer gefahren, wo schon ein Bus quasi den Ort lahmgelegt hätte. Aber dann kamen halt 5 Busse, die da drehen mussten und ja, ich weiß, und dem Heike saß es noch der Scheibenwischer ausgefallen. Den hat Sobo dann repariert. Also von den Dosen hat man relativ wenig gesehen. Da ging immer ein Zettel rum. Ja, ich weiß. Dann hat jeder unterschrieben und dann wurde einer im Bus auserkoren, der dann raus durfte zur Dose und den dann entsprechend reingestopft hat. Ja, aber es gab doch einen Sekt bei Europe's First oder sowas, ne? Beim GC43. GC40, glaube ich, war das. Ja. Siehst du, den habe ich auch. Den habe ich nie gesehen, aber ich habe ihn im Profil bei Hiking gemacht. Genau, dort wurde offiziell angehalten. Da durfte jeder raus und bei so einem virtuell in Luxemburg, glaube ich, da die Busfahrer irgendwie eine Stunde Pause machen mussten, da durften dann auch alle auf den Berg hochlaufen. Ja, war schon genial gemacht, das muss man ihnen lassen. Ich lese gerade übrigens, es ist doch gesperrt, die Challenge, schreibt der Stellinger. Na, das ist natürlich ärgerlich. Ja, ich wollte ihn sowieso nicht loggen, von daher. So, ja, Challenge, also wieder was gelernt. Dann ist mir heute ist mir doch noch einiges aufgefallen. Das ist wieder gut. Dann muss ich nachher meinen Beitrag, den ich ja schon ein bisschen vorbereite, immer nochmal komplett überarbeiten. Event. Ich hatte gerade so gesucht, ne, weil Heike ist irgendwie am 21.02. auf dem 30. Geburtstag von irgendeiner Verwandten von ihr. Da will ich nicht mit. Und dann hatte ich mal geguckt, so ich suche immer noch ein bisschen irgendwie ein Event, was Besonderes. Oder auch vorher schon mal. Und das fiel mir eins auf, das fand ich erst so auf den ersten Blick. Oh Mensch, habe ich gedacht. Oben an der Ostsee. Wandern, erleben, genießen 2020. Das ist GC8HHPN. GC8HHPN. Hört sich ja erstmal gut an, der Titel. Wandern, erleben, genießen, weil ich habe natürlich Wandern. Ich denke, oh, das passt ja, das wäre ja was für mich. So, gucke ich da rein. Hast du das auch auf bei dir? Ja, ja. Das hat Witz, oder nicht? Das Event findet am Samstag, den 25. Januar in der Zeit von 10.15 Uhr bis 10.45 Uhr auf der Seebrücke in Grömnitz statt. Und der Weg ist das Ziel. Nur wo du zu Fuß gewesen bist, hast du schon einmal gemacht? Berichte uns davon auf dem Event. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein Ernst sein. Also ernsthaft. Aber es gibt doch noch, ich muss mal kurz auf den Link klicken. Ja, der geht auf seinen Account. Also, sorry, aber und das Ding hat er eingereicht am, ich weiß gar nicht, das sollte ja am 25.01. sein, wann das eingereicht hat, sehe ich ja gar nicht. Und dann hat sich exakt mal einer angemeldet. Weil wohl irgendwie eine Zeit. Achso, hier steht ja auch published am 2.01. Ja, dann haben noch ein paar geschrieben, ja, leider keine Zeit. Doch, zwei Will-Attents. Ja. Das war ihm dann wohl zu wenig, aber angeblich wegen Terminüberschneidung fällt jetzt Event und Wanderung aus. Also, sag mal, ich weiß nicht, vielleicht wollte er ja auch wandern, aber wirkt doch echt seltsam, oder? Ja, guck mal, jetzt sehe ich gerade, da unten ist ja noch ein Foto. Ist da nochmal die optionale Wanderung drauf? Auf dem Listing? Warte mal, was ist da hier? Leider musst du das so machen. Du kannst ja offiziell ja nicht die Wanderung als Event einreichen. Du musst ja irgendwo das an einer halben Stunde irgendwo vor Ort sein und kann die Wanderung losgehen. Ach, jetzt sehe ich die Wanderung. Also nicht mehr erlaubt, aber er wollte von Grömitz nach Pelzerhaken wandern, das sind ein paar Kilometer. Er wollte einen Powertrail ablaufen, könnte man auch sagen, aber ja. Weil ich weiß nicht, wie viele da hinten sind, aber es sieht dann eine ganze Menge aus am Ende. Ah, ich fahre ja öfters mal nach Grömitz, wenn wir im Sommer an die See fahren, dann eigentlich dahin. Ja, prüf das aber, mal. Aber ich gucke gerade mal hier. Ich bin nämlich der Meinung, so viel sind da gar nicht da oben. Also. Oder ist das was Neues da? Ich war jetzt schon ein paar Monate nicht. Ja, dann verstehe ich es deswegen langsam ansatzweise, was er da vorhatte, weil erst habe ich gedacht, was soll denn das werden? Das las ich alles sehr, sehr seltsam. Okay, dann nehme ich alles zurück. Alles ist gut. Ich lese gerade im Chat, weil wir, bevor das Ganze wieder hinten rausfällt, wir waren ja vorhin schon bei Project GC und bei Labcaches. Die haben jetzt gestern 5 Adventure Labcaches rausgehauen. Lösungswörter müssen auf deren Seite gefunden werden. Vor einer knappen Stunde kam bei Facebook die Nachricht, Adventure Lab wird archiviert. Also schnell sein, wer noch 5 Gummipunkte braucht. Ich, siehst du jetzt, warum Labcaches mir am Arsch vorbeigehen? Das wird doch eine einzige Punktegeierei und nichts anderes. Das hat doch mit Cashen überhaupt nichts mehr zu tun. Nee, den Sinn so richtig, da habe ich auch nie richtig verstanden. Also mich reizt das auch nicht ein Stück. Ne? Also am Anfang habe ich das noch verstanden, als sie gesagt haben, ja, für große Events, damit die Leute beschäftigt sind, ohne dass du extra richtige Caches legen musst. Da habe ich gedacht, ja, das kann ich verstehen. Also das macht für mich Sinn, weil da sind halt welche, die wollen unbedingt auch cashen. Und dann lässt du alles heile und lässt halt nur für den Tag da so ein paar Labcaches laufen. Das fand ich wirklich eine durchaus nachvollziehbare Sache. Oder du probierst Sachen aus, die in den Guidelines nicht ja, funktionieren oder genau. gemacht werden dürfen. Genau, aber was jetzt dabei rauskommt, ist ein Haufen Scheiß. Das sind Virtuelle, die jetzt zurückkommen. Mehr ist das doch nicht. Ja, im Endeffekt sind das Virtuelle, ja. Ja. ja. Und wenn du die dann noch mit GPS-Fake bescheißen kannst, sind das wirklich Virtuelle. Das sind dann nämlich wie früher. Was haben sie sich alle aufgeregt, dass die Virtuellen in Amerika von hier gemacht wurden? Was sie dabei übersehen, dass das damals erlaubt war. Aber naja. Ja, aber wenn es danach geht, dann kannst du theoretisch auch die Webcam-Caches, kannst du auch alle archivieren, weil ist mal bei manchen Caches, da ist die Auflösung von der Kamera ja so schlecht. Da kannst du, wer weiß, was für ein Foto war. Also, weißt du? Ja. Ja, da, ich weiß genau, was du meinst. Ach ja. Ich habe 3 von 5 auf den Vaseberg in Blankenese gelegt. Im Dezember gehen die ins Archiv. Ich habe, daran siehst du mal, wie wenig Ahnung ich mittlerweile vom Cachen habe. Gehen die alle ins Archiv, diese Labcache? Sind die irgendwie schon mit dem Ablaufdatum versehen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich glaube, da müssen wir uns nochmal schlau lesen bei Gelegenheit. Ja, die gehen schneller ins Archiv, damit das Logbuch nicht vergammelt. Ne? Ja, das wird Zeit. Das vermute ich auch. Also, Stellinger schreibt auch nie nur seine. Also ich diese Labcache-Scheißding können sich, ich will mich da mal beschäftigen. Anderes Hobby, andere App. Also, außer für Statistiker in Bremerhaven, die den ganzen Landkreis leer räumen wollen. So viele Dosen haben wir in Bremerhaven selber nicht. Hast du denn auch die, was ist mit Klettercaches? Ja, habe ich auch. Hast du einen, der für dich hochklettert, ja? Genau, so sieht's aus. Ja, wir sind ja ein Teamsport, also einen hat man immer und auch die Dosen sind ja auch wichtig. Du brauchst irgendeiner muss das ganze Geraffel auf den Baum hintragen, das macht ja meistens nicht der Kletterer selber. Wollte ich gar nicht begründen, mein erster T5er auf dem Baum war, dass ich unten gegrillt habe. Also genau. Ich war nicht bei der Nähe von dem Baum. Ich habe wirklich den Grill bedient, während die da irgendwie zu dritt oder viert hochgekraucht sind. Und dann gibt's auch so den Deal, wer mitkommen will, weil er den auch noch braucht, der bringt einen Kuchen mit oder macht ja, irgendwie genau. sowas. Genau, das ist genau, das ist ein Teamsport oder ich sag mal so, das ist für jeden was dabei. Nicht jeder ist auch fähig, das aber hochzuklettern oder hat auch Höhenangst. Dafür geht er dann halt mit der Warthose rein oder so. Ne? Das ist, Ihr braucht nicht noch jemanden, der unten ohne Hose um den Baum tanzt oder so? Vielleicht? Wir haben verkleidet. Wir haben schon genug Regentage immer bei uns, wenn du jetzt noch da einen Regentanz aufführst. Da. Ja, nee, aber überleg mal, aber die ganzen Muggel werden vertrieben. Mit der Edi rumhüpft. Und die Mücken werden angezogen von einem Punkt. Ne? Also wir machen das viel einfacher. Ihr unterschreibt einfach für uns mit. Ich habe immer gelernt, als Podcaster, das ist der einzige Vorteil von dieser Pseudo-Berühmtheit. Ab und zu kriegt man mal so ein Mystery-Lösung rübergereicht und so. Dafür lohnt sich schon, den Podcast zu machen. Aber es ist halt interessant. Ne? Ich habe ja früher so in der Walzrode-Ecke da unten auch so eine Runde gehabt. Da waren wir immer so mit, jetzt mal so 8 bis 10 Leute. Und es gab immer einen, das war das Eichhörnchen, der ist immer auf dem Baum hoch, ne? So, also ja, einen hast du ja immer dabei, der klettert. Es gab immer einen, das war nämlich ich, der hieß dann nämlich nachher immer der Biber, der musste nämlich dann immer ins Wasser. Wenn irgendwas ins Wasser war, durfte ich da rein. Und so hast du die Aufgaben aufgeteilt, ne? Gab immer so einen kleinen, der immer reinkrabbeln musste. Also es war irgendwie, ja, das ist überall gleich, ne? Das System funktioniert. Ja, stimmt. So, wir müssen ja, ich habe ganz vergessen, wir wollten ja auch das Bremerhaven-Event ab und zu mal einstreuen. Vielleicht müssen wir das gerade mal machen, wo wir bei den Labcaches sind. Das fällt mir nämlich gerade ein. Was gibt es denn für Bremerhaven zusätzlich an den normalen? Hängen wieder überall Plastiktüten mit dem Logbuch DIN A4 drin? Oder wie muss ich mir das diesmal vorstellen? Also wir haben es ja letztes Jahr, oder was heißt letztes Jahr, 2017 jedem ohne angeboten, dass wir quasi einen Logbuch-Service machen. machen, damit, weil sonst, in, mir hat es damals zum Beispiel in Mainz ganz extrem aufgefallen, dass Owner dann vor dem Event erstmal sämtliche ihre Dosen archiviert haben. Ja. Und das haben wir gesagt, dass die Leute kommen jetzt zu uns, weil sie auch cashen wollen, geben Owner dann angeboten, wir bringen dann da so ein großes Logbuch hin, machen das mit dem Kabelbinder am nächsten Zaun fest, sodass jeder sich auch in ein Logbuch eintragen kann, aber die eigentliche Dose kann dann halt hinter der Leitplanke, in der Hecke, wo auch immer, ja, entsprechend bleiben, weil es eben halt an so einem Tag doch viele Leute unterwegs sind und ja, damit der eigentliche Versteckort teilweise auch nicht verbrannt wird. Das war so, haben wir so das gemacht. Das hat auch einige dann auch ihren Logs geschrieben. Das ist schön im Vergleich zu anderen Events, wo dann halt ziemlich viel archiviert wurde. Vorher ja, gab es das halt bei uns nicht. Oder es gab nur Verein oder zwei Owner, die gesagt haben, nee, ich wollte sowieso archivieren, mache ich jetzt vom Event, da kriege ich die ganzen E-Mails nicht. Ja, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Also das bieten wir dieses Mal auch wieder an und so in der Community haben wir auch schon gehört, dass noch extra Dosen gelegt werden sollen. So als kleiner Wander-Multi, nenne ich es mal so, vom Bahnhof bis zum Eventgelände. Das ist cool. Wir haben ja drei Bahnhöfe in Bremerhaven. Ich glaube, von zwei sollen jeweils ins Schaufenster Fischereihafen dann noch entsprechend Tradidosen gelegt werden. Ah, auch D und D5 und T5, die ich dann auch mit so einem Plastikbeutel unterschreiben kann. Ich glaube, T5 waren nicht mit Plastikbeutel bei uns. Die musste man doch schon in Matsch selber reinklettern da. Ja, ich gestehe, wir haben auch nicht allzu viele gemacht, also als wir da waren. Aber wir waren ja auch hauptsächlich auf dem Eventgelände und haben uns mit irgendwen da. Gut, wenn ich als Podcast auf ein Event gehe, dann bin ich auch für die Leute den Tag da, das ja, muss ich sagen. Also sonst wäre es auch irgendwie komisch, finde ich. Ja, warte. Wer hat. Ihr habt Palk gedisst, lese ich gerade. Ja, so richtig, eigentlich hat er ja recht. Wir haben so richtig Programm, haben wir ja nicht. Ja. Wir haben eine Hüpfburg, wir haben eine Pommesbude, wir haben einen Fischbrötchenstand, ja, wir haben eine Bratwurstbude und wir haben ein paar Händler. Also dazu muss man mal sagen, die Hüpfburg ist natürlich schon mal das völlige Alleinstellungsmerkmal. Genau. Es also gibt das ist die Hüpfburg. Einzige Pederastenhüpfburg in ganz Deutschland, die es gibt. Und bei der Hüpfburg von Alleinstellungsmerkmal zu sprechen, ist auch interessant, ne? Ja, das ist, jetzt fällt es mir auch auf. Aber der Stadt jedes Mal. Also, ja, nee. Nee, aber das finde ich ja gerade das Geile an dem Event. Ich muss ja immer sagen, ich komme ja bei euch echt gerne hin, gerade weil es nichts gibt. Das heißt, die müssen sich alle auf dem Eventgelände aufhalten und unterhalten. Oder sie sind falsch. Also anders kann man das fast nicht sagen. Ja, also wir haben ja am allerersten Event 2015 haben wir ja Eintritt nehmen müssen, weil wir halt sämtliche Flächen von der Stadt mieten mussten. Ja. Das ist dann natürlich einigen, fanden das dann halt doof, dass die Eintritt bezahlt haben, aber dass da kein Bauzaun rum war. Das ja, ich auch den Klopper überhaupt, ey. Ja, nur wenn ich da jetzt hätte dann Bauzaun drumherum gezogen, dann hätte ich auch einen Sicherheitsdienst haben müssen, der im Fall einer Massenpanik die Tore aufmacht. Ich meine auch gar nicht, dass ihr nichts rumgedacht habt. Das fand ich gar nicht den Klopper, sondern dass sich darüber welche auf. Also da kriegen sich welche drüber auf, dass sie bezahlt haben. Das ist eigentlich das, was sie tun. Und man hätte ja, also sie regen sich eigentlich darüber auf, dass sie nicht wussten, dass sie hätten bescheißen können. Das ist doch das, was sie damit sagen. Genau. Also ich fand das so armselig. Also sorry, aber die, die sich darüber aufgeregt haben, die haben sich in meinen Augen völlig selbst disqualifiziert. Also dümmer ging's nicht. Und du hast halt Ausgaben, du musst dafür sorgen, wenn es im öffentlichen Raum stattfindet, dass da der Müll weggeräumt wird, dass du gegebenenfalls dann, wenn da mehr als 4.500 Leute kommen, okay, so viel kommen bei uns nicht, aber dann musst du ein Sicherheitskonzept haben, was beim Ordnungsamt angemeldet werden muss, dann sagst du im Idealfall noch der Polizei Bescheid, dass da jetzt ein paar mehr Geocacher unterwegs sind. Es ist ja nicht einfach mal so, man reicht jetzt ein Mega ein und dann, ja, die Leute kommen, aber du musst ja auch wirklich teilweise was da ja, organisieren. Auch, ich denke mal, der Kollege, der da in Hannover in seinem Garten das gemacht hat, wird auch seine Nachbarn vorher informiert haben, dass da ein paar mehr Leute kommen. Oh, da vielleicht die nachher zum Grillen eingeladen haben. Da würde ich nicht drauf wetten. Aber bei dem Event war ich sowieso, da habe ich jetzt gedacht, was geht da denn ab, ey? Ich meine, also, dass er das macht, ist ja alles ganz witzig und dass man da hingeht, ja, keine Ahnung. Aber da war eine Attenz ohne Ende, bis mir einer erklärt hat, dass man da das erste Mal das neue Icon abgreifen konnte. Ja, gut, das hat dann einiges erklärt, das muss man auch mal sagen. Also, wir haben Signal vor Ort, also diesen, das Maskottchen als Figur haben wir vor Ort. Da kann also ein Originalfoto gemacht werden, nicht nur mit so einer Plastikwand, nenne ich es mal so. Kann ich mich auch mit dem Piraten fotografieren? Wenn Sidney da mit drauf ist, kannst du sicherlich auch dich mit dem Piraten dort fotografieren. Also ich denke, das bekommen wir hin. Ihr müsst den Mast nur gelb anmachen. Nein, also es muss ja schon der Original-Signal sein, wenn er dieses Jahr entsprechend ein anderes T-Shirt an als die anderen Jahre. Also sonst hätte man ja auch ein altes Foto hochladen können. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja. Ernsthaft oder was? Ja. Ist aber, die sind doch alle nicht mehr ganz dicht, wegen so bescheuerten Icon. Da gestalten sie den Signal noch um? Haben sie den Penis auch versetzt? Hängt der jetzt unten oder was? Keine Ahnung. Also jetzt so dieses mit diesem, ja, mit diesem neuen runden Logo für die Community-Events oder was? Ah, mein Gott. Muss man im Blog gucken, da war hier Brian, also der Chef im Headquarter, war da mit so einem Signal, mit so einem neuen T-Shirt abgebildet da drin. Oh mein Gott. Gott sei Dank, ich hatte dieses Icon vorher, von daher soll sich in die Haare schmieren. Also, ich habe irgendwann mal hier die ISS, als sie bei uns über dem Dach war, musste ich loggen und das habe ich gemacht und da habe ich dieses beknackte Icon bekommen. Ich lese gerade, der durfte da in Hannover nicht mal eine Überdachung aufstellen, weil das auch noch wieder extra gekostet hätte. Das ist aber auch so Deutschland pur, weißt du, also wirklich jeden Ködel musst du einzeln anmelden, das ist so absurd. Ja, obwohl ich da auch denke, wenn dann eine Massenpanik in dem Garten aufgetreten wäre, ne? Also entweder wäre die Koniferenhecke hingewesen oder ist dann böse ausgegangen. Ne? Also ob es dann überdachten kann. Wie macht ihr denn das dieses Jahr? Wie finanziert ihr das denn? Eben nur durch den Coinverkauf, weil wir halt eine Kooperation mit dem Schaufenster Fischereihafen haben. Ja. Das ist eine entsprechende Werbegemeinschaft der Restaurants und Läden, die da halt in diesem Schaufenster Fischereihafen sind. Die haben so eine eigene Werbegemeinschaft und die möchten halt, dass da über das ganze Jahr dann auch am Wochenende oder generell Betrieb ist und die unterstützen uns. Die haben uns ja auch schon 2017 dort unterstützt. Ja, die haben auch gemerkt, dass sie Geld verdienen können. Ja, die machen aber auch so sehr relativ viel. Also jeden Donnerstag ist da Live-Musik im Sommer, also so Musiksommer nennt sich das. Also da ist immer schon was los und dann halt an den Wochenenden Bauernmarkt, Oldtimer-Treffen, da ist immer was los. Die sollen ja auch ruhig Geld verdienen, um Gottes Willen. Ja. Ich meine, da kriegst du auch was geboten. Also das ist ja gar kein Thema. Ist ja auch ein geiler Zusammenschluss. Dadurch wird das für euch genau, einfacher. Ja. Wir finanzieren das komplett über den Coin-Verkauf. Unser Shop ist auch online, shopammeer.de. Und ja. Von was für einem groben Geldrahmen reden wir da eigentlich? Wenn du nun, also mit Einnahmen und Ausgaben bist du ungefähr 10.000 bis 12.000 Euro bist du da so am Event mit Kosten dabei. Du musst ja die Coins einkaufen, du musst die Trackable Codes dazu kaufen, du musst natürlich auch deinen Helfern eine Helfer-Coin geben, dass sie dir mithelfen, dann wollen die auch noch eine Bratwurst haben. Ja, dann hast du Ausgaben für Strom, für die Hüpfburg, für eine Logbuchplane. Ja, du brauchst einen Toilettenwagen. Ja, aber es ist ja sogar noch überschaubar. Also ich hätte das... Ja. Natürlich, je größer, je... Entschuldigung, meine Mutter läuft gerade im Nachthemd über den Hof und guckt, ob der Sperrmüll schon abgeholt worden ist. Also so einen absurden Tag wie heute habe ich aber auch echt... Ja. Nee. Die Kamera. Habt ihr denn von der Stadt, ich meine, das ist das dritte Mal, die wissen das zu schätzen, ne? Habt ihr da Unterstützung oder sind die eher also beim ersten Mal haben wir das ja mit der Tourismus von Tourismus Bremerhaven gemacht. Mhm. Und die sind komplett von dem Schaufenster Fischereihafen. Natürlich haben die auch eine eigene Touristinfo da, aber die sind halt vom Schaufenster Fischereihafen getrennt. Der Fischereihafen wird durch einen landeseigenen Betrieb, der Fischereihafenbetriebsgesellschaft gehört dem Land Bremen, entsprechend betrieben. Und der Schaufenster Fischereihafen, das waren früher alles Industriehallen. Und das ist jetzt halt ja so eine touristische Area. Und da gibt es dann halt eine eigene Werbegemeinschaft, die das dann halt belebt. Die ist unabhängig von der Tourismus Bremerhaven. Natürlich haben wir auch von denen Unterstützung. Das heißt zum Beispiel den Hafenbus haben wir über die geschartet. Das ein oder andere, ich habe ja auch Stadtpläne im Angebot, also wir machen das genauso wie 2017. Nicht jeder, der bei uns eine Coin bestellt hat, bekommt auch ein umfangreiches, ich sag mal, Altpapierpaket mit irgendwelchen Flyern in der Hand gedrückt, sondern wer es explizit haben möchte, Umweltschutz, der kann das bei uns mit im Shop bestellen und dann bekommt er auch einen Stadtplan oder noch ein paar Infos über Bremerhaven, weil wir haben ja auch noch nächstes Jahr nach dem Mega-Event noch ein Groß-Event in Bremerhaven, das ist die Sail 2020, dieses Windjammer-Schiffstreffen im August. Da möchte natürlich auch die Stadt ihre entsprechenden Werbemaßnahmen machen und da unterstützen wir sie natürlich auch, weil von den Anmeldungen her kommen die aus Österreich, der Schweiz, also bunt gemischt, einmal um Deutschland drumherum, allein schon was an Coins. Ich sehe ja mal, wenn die Bestellungen im Shop eintreffen. Ja, ja, ja. Von Dänemark über ja die Schweiz bis Tschechien sind überall welche dabei. Also so ein Event zieht dann auch ja aus In- und Ausland quasi Leute an. Hättet ihr da gleich an die Sale anschließen können? Oder? Nee, das die Sale ist eine Hausnummer für sich. Da reden wir von 100.000 Besuchern. Ja, naja, und dann 50.000 Geocacher dazu. Guck mal, Hannover macht es auch so. Nein, also da hast du dann, das ist, da als normaler Bremerhavener, dann bist du froh, wenn die Sale vorbei ist, weil ja, dann kriegst du wieder einen Parkplatz zu Hause vor der Tür. Dann ist nicht überall alles abgesperrt und dann wird nicht alles abgesperrt, weil der Bundespräsident zur Eröffnung kommt und all so ein Kram da. Das ist. Du meinst jetzt zu Mega, ne? Nee, bei der Sale. Also bei Mega, der Bundespräsident, nein. Also das jetzt aber vom Bundespräsidenten haben wir nicht. Das hatte ich jetzt schon erwartet. Ihr könnt ja kleinere nehmen, weiß ich nicht. Sparen. So, was haben wir noch? Gucken wir erstmal weiter. Jetzt wissen wir schon mal die Kosten. Das fand ich mal interessant. Ich hätte das echt für teurer gehalten. Aber naja, gut, so viel habt ihr. Schaufenster ab, ne? Genau, also wenn ich das allererste 2015 war deutlich teurer, weil du da wirklich jeden Quadratmeter, den du irgendwie benutzt hast, von der Stadt entsprechende Gebühr bezahlen musstest. Wir hatten da ja einen großen Container, 40 Fuß Seekontainer, selbst dafür, dass der da stand, musste ich erstmal, dass der Container dahin gefahren wird, dann brauchte ich einen Kran. Das geht ja nicht einfach nur mit so einem Trailer, den Trailer, den noch umsonst gekriegt, aber dass dann Kran ist, der den abnimmt. Ja, ja, klar. Dass der dann da steht und entsprechend die Quadratmeter belegt, möchte die Stadt vergütet haben, weil natürlich auch die ganzen, irgendwem gehört ja auch sozusagen diese ganze, der Bereich da und das ist auch teilweise quasi zur Untervermietung an die Stadt übergeben, die bewirtschaften das und die wollen natürlich Rendite dafür, ja, ganz natürlich, klar. Ja. Und da deswegen mussten wir auch beim allerersten Mal Eintritt nehmen, weil das halt sehr, sehr teuer war und wir dann aber im Prinzip, wenn ich ganz ehrlich bin, von der Stadt relativ wenig davon auch gesehen haben, dass sie uns supportet haben, weil die einfach nicht geglaubt haben, wenn ich sage, da kommen 3.000 Geocacher, dass dann auch wirklich 3.000 Geocacher kommen. Oder beim Fischbrötchen-Event, wenn ich sage, um 10 sind da 500 Leute, die wollen Fischbrötchen essen, ja, kriegen wir hin und dann haben die, oh, Scheiße, die stehen ja wirklich, Entschuldigung, die stehen ja wirklich vor der Tür. Ja, das haben die einfach nicht geglaubt. Es wird immer unterschätzt, dass Geocaching auch ja, Marketing für die Stadt selber ist. Generell, das, in den Logs stand ganz oft drin, wir haben nicht alles von Bremerhaven gesehen, wir kommen irgendwann nochmal wieder. Das wird. Also komischerweise in anderen Städten ist es genau andersrum, als ich in. Wie hieß denn dieses, wo das Kind immer das Event da veranstaltet, wo es das letztes Mal auch mega geworden. Büren. Das Büren. Genau. Ja, mein Gott, der ist 15 oder so. Da hat mich sogar der Gastwirt da gefragt, wo wir übernachtet haben, was man noch so machen könnte und wie man die Geocacher noch mehr lockt. Also der war richtig interessiert, wie man die Geocacher da noch mehr binden kann. Das fand ich, also richtig spannend. Ich lese gerade Dr. Ringding, frage, ist Bremerhaven so groß? Ja, wenn du dann mal googelst, dann ist Bremerhaven die einzige Großstadt an der Nordseeküste, die über 120.000 Einwohner hat. Nichts ist größer als Bremerhaven an der Nordsee. Ja, ist auch hässlich, aber ist auch groß. Genau. Es ist keine Stadt mit langer Historie, keine Altstadt in dem Sinne, sondern wurde erst ja 1800 und Keks gegründet, weil die Bremer festgestellt haben, oh, die Weser ist am Versanden, die Schiffe können nicht mehr die Weser hochfahren, dann haben sie den Niedersachsen König Georg von Hannover einen entsprechenden Stück Acker abgekauft und eine Stadt hingestellt. Ja, und so sieht das auch aus. Also alles, aber so richtig schön ist das nicht. Also ihr habt so viele graue Blöcke da. Das merke ich jedes Mal, wenn ich da reinkomme. Ihr habt auch schöne Ecken mit dem Hafen und so, aber man merkt schon, dass da so irgendwie keine Struktur ist, so wie was ich will. Wenn Jörg, du warst noch nie in Wilhelmshaven, ne? Doch, das ist ja noch, also Wilhelmshaven ist ja wirklich. Ich wollte sagen, also Bremerhaven ist schon schön. Ja, wenn man also gegen Wilhelmshaven ist es wunderschön, ja, gebe ich dir recht. Wilhelmshaven ist ja, also, das ist ja wie so ein großes graues Kriegsschiff alles. Nee. Ja, und auch im selben Zustand wie die Bundeswehr. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Nee, wir finden immer noch was Schlechteres, das stimmt. Okay, ja, Bremerhaven hat halt auch seine Ecken, wo man nicht unbedingt die Top-Wohnlage hat. Das ist ganz klar, das ist, ich sag's immer so, ist halt die Provinz, wir sind halt im Land Bremen, das ist halt die Provinz von Bremen selber. Also Ein Großteil vom Hafen ist stadtbremisches. Ein Großteil vom Hafen ist stadtbremisches Gebiet. Das gehört also nicht zu Bremerhaven, sondern wirklich zur Stadt Bremen. Und natürlich landet dann auch die entsprechende Gewerbesteuer nicht in Bremerhaven, sondern in Bremen. Klar. Und da ist fast drei Viertel vom Containerterminal gehört nicht zu Bremerhaven. Aber Bremerhaven muss da den Brandschutz sicherstellen und die Polizei muss auch hinfahren. Ja, du siehst ja noch bei solchen Städten. André, kommst du dann auch dahin? Ja, nach Bremerhaven möchte ich. Ich wollte ja letztes Mal schon hin, da hat es nicht geklappt. Dieses Mal ist das echt vorgenommen, weil ich wollte auch eingeladen. Kann man fast ein Hörertreffen sich überlegen, nochmal wieder zu machen. Ne? Ja, können wir mal, ja, können dann haben wir einen Programmpunkt. Wir wollen euch nicht kaputt machen. Nicht alles aufmischen. Wir wollen nicht die ganzen Eventbesucher wegziehen. Nein, also wir haben eine Bühne, ihr könnt gerne da eine Ansprache halten. Also das kriegen wir hin. Das fehlt mir noch, ja. Hast du schon mal jemals ohne Hose auf einer Bühne gestanden? Ja, siehst du, da ist es nicht so. Das sind die kleineren Probleme dann. Klein passt da. Also da fehlt auch im Moment, guck mal, da fehlt dann Holger, das geht gar nicht. Also der ist da unser Showmaker. Nee, also, ja, mal sehen. Vielleicht machen wir da ja mal ein kleines Hörertreffen, mal gucken, wie es da aussieht. Ich weiß es nicht. Natürlich werden wir so ein bisschen Rahmenprogramm haben. Jetzt fängt er wieder an. Aber nicht so, dass wir da eine Band spielen haben, so wie auf anderen. Und natürlich werden wir das Übliche, dass wir zwei, drei Spiele anbieten wollen, die dann maritimen Charakter haben, wo dann entsprechend dann auch wieder ein paar Preise gewonnen werden können. Ich erinnere mich beim letzten Mal, da musste man aber ein Schild dran kleben, damit klar ist, das sind Spiele da und das sind nicht zwei Bekloppte, die da im Wasser rumlaufen. Das heißt, maritime Spiele heißt also, Signal wird Kiel geholt. Ja, irgendwie wird feucht. Ja. Da ich dafür unterschreiben muss, dass Signal nach dem Event noch ganz ist, glaube ich nicht. Ja, ganz, aber nicht, da steht ja nicht, dass er nicht nass sein darf. Ne? Ja, eben. Oder Flecken hat. Oder voll Algen. Oh Mann, ist das eklig. Ich kann das ja mal so sagen, man darf mit Signal relativ wenig machen. Man unterschreibt da wirklich einen Vertrag, was du mit diesem Kostüm machst und was du mit diesem Kostüm nicht machst. Also Signal darf nicht reden, Signal darf nur winken. Der darf nicht reden? Nein. Oh, das ist ja. Das ist, also es ist halt vom Groundspeak limitiert, damit auch die Kinder die Illusion weiterhin haben, dass da kein richtiger Mensch drinne steckt, sondern das Signal so lebt. Das ist, steht alles so drinne, kann ich auch nachvollziehen, dass vielleicht ein Dreijähriger irritiert sein wird. Mhm. Erst hat er mit dem großen Frosch ein Foto gemacht und dann setzt der Frosch den Kopf ab und dann ist da ein Mensch drinne. Ja. Und wie erkläre ich ihm, dass er einen Pimmel auf dem Kopf hat? Ach ja, lass uns mal ein, zwei Programmpunkte mal zwischendurch wieder schieben hier. Damit wir sonst haben wir alles fürs nächste Mal wieder übrig. Was haben wir denn eigentlich? Never Ending Story. Den Cache habe ich ja schon gemacht und wurde ja schon bepöbelt, weil er ja damals deaktiviert wurde. Ist jetzt wieder aktiviert worden. Und ich muss mal eins sagen, weil das geht gar nicht gegen diesen einzelnen Cache. Ich nenne ihn zwar trotzdem, aber es ist GC8G1Q7. Aber in dem Fall, ich glaube, hat die Ownerin das alles jetzt gar nicht böse gemeint, sondern es ist einfach mal aber ein pragmatisches Beispiel, wo ich das festmachen kann. Und zwar steht da irgendwo so richtig schön oben drüber, dies ist ein Rastplatz-Cache, Ausrufezeichen. Und dann dahinter ist ein Angebot, müsst ihr nicht unbedingt machen, wer einen Rastplatz-Cache macht, der sollte sich auch klar sein, was er da macht. Das fand ich schlimm. Das habe ich schon öfter gesehen. Also wie gesagt, das geht gar nicht um diese Ownerin oder gar nicht um diesen speziellen Cache, sondern allgemein. Oh, jetzt brummt es aber irgendwo richtig. Alter, was geht denn jetzt ab? Das hör ich. Jetzt ist weniger. Nicht jeder Rastplatz-Cache ist scheiße, auch wenn diese Ownerin das scheinbar zu glauben oder zu wissen meint. Das ist nicht so. Ich habe schon viele Rastplatz-Caches gemacht, die sind richtig, richtig gut. Die sind auch so gebaut, dass da zum Beispiel keiner drauf pinkeln kann, es sei denn, er hüpft 2 Meter hoch. Also es gibt auch gute Rastplatz-Caches. Das wollte ich einfach mal. Ja, aber ich möchte mal sagen, also ich lese mal vor, was sie hier im Listing stehen hat. Das muss man echt mal. Dieser Cache ist ein Angebot. Das Besuchen dieses Caches erfolgt ausschließlich freiwillig. Wer keine Rastplatz-Caches mag, kann ganz beruhigt weiterfahren, diesen Cache liegen lassen. Es ist ebenfalls keine Pflicht, diesen Cache nur aufzusuchen, um mir anschließend mitzuteilen, dass man keine Rastplatz-Caches mag. Ja. Dazu möchte ich mal sagen, ich mag auch keine Spielplatz-Caches. Ja. Und da kommen wir wieder zu unserem kleinen Freund da. Wenn ich in einem Log-Eintrag schreibe, dass ich einen Spielplatz-Cache zum Beispiel scheiße finde, deshalb, weil du den eigentlich nur besuchen kannst, wenn du Kinder dabei hast. Und wenn du keine Kinder hast und vielleicht, sag ich mal, so um die 50 bist, als Mann alleine cachen gehst und dann diesen Cache suchst, dann ist das irgendwie scheiße. Also bist du quasi als Cacher dahingehend ausgeschlossen, wenn du keine Kinder als Tarnung mitbringen kannst. Und da frage ich mich, wenn ich so eine Kritik dann im Logbucheintrag äußere und sage, pass mal auf, vielleicht kann man da was dran ändern, weil das irgendwie nicht so glücklich ist, dann muss man Kritik im Log auch mal hinnehmen können. Ja. Das gilt so allgemein für alle Caches. Also bei ihr, da muss ich sie ein bisschen in Schutz nehmen eben mal. Ich kann sie zum Teil verstehen. Also sie hat wirklich eine dumme Stelle gesucht. Das war wirklich da, wo alle hinkacken. Also wirklich, das muss man mal so klar sagen. Das war wirklich eine unangenehme Stelle. Aber sie hat natürlich den Effekt gehabt, sie hat den da hingelegt und dann kamen so 15 Loks am Stück, die wirklich alle darauf hingewiesen haben, dass das da nicht so schön ist. Und die ist sowieso ein bisschen verbissen offensichtlich. Also da muss ich ein bisschen in Schutz nehmen. Ich konnte ihre Explosion da so verstehen, deswegen reite ich auch so darum, dass ich sage, es geht mir nicht um diesen speziellen Cache, nur er ist ein gutes Beispiel, was manche Owner so denken oder manche Cacher. Und da wollte ich mal eine Lanze brechen, es gibt auch gute. Ja, aber auch da muss man dann halt aber überlegen und sagen, Mensch, wenn es aber Kritik gibt im Log. Und im Log ist ja dazu da, zu sagen, ja, geht es dem Cache gut, hat er mir gefallen, hat er mir nicht gefallen, da muss man einfach mal die Kritik vielleicht auch mal ein bisschen sacken lassen und sagen, okay, ist vielleicht doch nicht so günstig. Ne? Ja. Also ich habe auch schon Kritik in meinen Caches gekriegt und danach gesagt, nee, komm, den archiviere ich, weil es ist vielleicht jetzt, der kommt nicht so rüber, wie ich mir das vorgestellt habe. Nein, mit Kritik hat sie es ganz offensichtlich sowieso nicht so, das muss man schon so sagen. Aber, naja. Na gut. Was mir jetzt nochmal auffiel, ist, mir ging es auch, wie gesagt, mir ging es gar nicht mal um sie selber, da kann man auch noch drüber reden, aber da gab es genug Geschimpfe hin und her, sondern mir ging es wirklich immer drum, nein, ich möchte einfach sagen, es gibt auch gute Rastplatz-Caches. Zwischendurch sind wir eingestreut, weil der Chat da gerade wieder drüber schrieb. Wer mal wissen will, wie das so in dem das hört sich auch wieder an, wie das in dem Signal sich anfühlt, der muss bei encyclia.de mal suchen. Die hat mal einen Podcast gemacht mit der Dame, die in Signal steckte. Also die den Signal spielt. Und zwar sogar, glaube ich, auf mehreren. Also die ist wohl, also das Interview muss man hören, dann merkt man, dass sie da auch Spaß dran hat, um das mal vorsichtig zu sagen. War ganz interessant, muss ich auch mal sagen. Aber das ist eine andere Geschichte. Das sucht ihr bei Encyclia. Oder ich kriege das bestimmt gleich im Chat, so wie ich unseren Interceptor kenne. So, dann habe ich hier noch einen, da habe ich jetzt gar keinen GC-Nummer für, weil irgendwie, wenn ich auf das Log gehe, ist das schon gelöscht worden mittlerweile. Und dann kann ich auch nicht darüber rausfinden, wie die GC-Nummer ist. Ich kenne nur den Namen. Der ist Bipra Hashtag 1. Also BIPRA Leer Schweinegitter 1 heißt der Cache. Und das ist so ein schönes Log, das wollte ich heute mal vorlesen. Das fand ich sehr schön. Der Mann scheint etwas aufgeregt zu sein. Das ist der Owner. Lama T heißt der gute Mann aus Sachsen. Der schrieb, meine Frau war gerade an der Nummer 1 schauen. Also von der Rechtschreibung jetzt mal ganz abgesehen. Warum? Die ist echt schlimm. Warum kann man die Dose nicht dorthin hängen, wo die auch runtergeholt wurde? Wo ich mir runtergeholt habe. Das ist nur bestimmt für diese Besserwisser auseinandergeschrieben, alles klein, die es gemacht haben. Warum? Aber da bekommt man ja keine Antwort. Ihr gehört nicht zu Premium. Ihr seid in meinen Augen, schämt euch. Tut mir leid, dass ich es so sagen muss. Es ärgert einen nur. Man versucht, Spaß auf die Beine zu stellen, was Kapital für einen privat ist und irgendjemand muss es nicht so machen, wie man es sich gedacht hat. Überlegt mal. Aber diese Leute sind froh, dass der Smiley, der ist auch interessant geschrieben, auf der Karte ist. Wenn ich wüsste, wer, dann würde ich euch die Hände abhacken. Lasst euch am besten einschläfern. Ich bin stinksauer. Also, ein Traumlock. Also ich bin stinksauer. Punkt. Hat Zaki eigentlich eben so einen Halbbruder oder so? Ich weiß auch nicht. Aber ich fand, das war schon irgendwie ein, ja, sehr schönes, sehr schönes Log. Man muss auch solche Logs mal würdigen und auch mal im Podcast verlesen. Er hat sich echt Mühe gegeben. Mittlerweile ist es gelöscht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er es selber gelöscht hat oder ob Groundspeak da eingegriffen hat. Aber so grundsätzlich vom Inhalt hat er recht, dass so, wenn du alle Cache hast und im Listing steht 8 Meter und du kommst mit einer 9 Meter Angel hin und stellst fest, oh, die Dose hängt auf 12 Meter, weil irgendwie da ein oder zwei davor eine entsprechende noch höhere Angel hatten, dann ist das auch frustrierend. Da gebe ich dir recht. Allerdings habe ich meistens auch schon nach 2 Minuten vergessen, wo der hing. Also das Problem ging mir leider auch so. Ja, wenn ich eine 9 Meter Angel habe oder das oberste Ende drin habe und das im Listing steht, hängt auf 8 Meter, dann hänge ich sie auch wieder im Zweifel auf 8 Meter hin. Da, meistens sind der auch nicht so viele Möglichkeiten. Ich finde ja niedriger immer viel netter. Also. Das Problem ist ja, wie erkennst du von unten, wo die 8 Meter sind? Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen schwierig. Dann Angel. Ja, aber das überfordert ja viele schon und mich eingeschlossen, dann meine Körpergröße abzuziehen. Ne? Dann bist du auf 10 Meter. Ja, stimmt auch wieder. Und du hast als Owner natürlich das Problem, dass deine Dose oben hängt und du kannst sie nicht mehr runterholen. Ne? Ich kann mir keine runterholen. Ich glaube, die meisten machen das tatsächlich absichtlich, weil sie es witzig finden, habe ich immer das Gefühl. Das weiß ich nicht, ich kann es nicht sagen, aber also. Manche hängen auch einen 5 Kilo schweren Schinken in den Baum. Ja, ich wollte das jetzt nicht. Ich habe es mich gerade extra verkniffen. Ja. Nee, und ich wollte, also Slog wollte ich einfach mal so. Also als kleine Zwischenauflockerung. Wie Pike so schön schreibt, Deutschland das Land der Dichter und Denker. Und er konsequent auch, er ignoriert jetzt mal kleine Großschrift. Das ist so eine Angewohnheit, da bin ich schon zu alt für, glaube ich. Das finde ich immer ganz schlimm, wenn man die Shift-Taste nicht mehr findet, dann. Dann gab es noch einen sehr logfreudigen User, der heißt Luzzi, L-U-Z-Z-I minus Reloaded. Ja, der hat auch schon ein bisschen Erfahrung, als kein Anfänger. Ne? Das weiß man, der hat 23.476 Caches und so wie er loggt, vermutlich hat er die in 2 Wochen gehabt. Er hat dann erstmal bei irgendeinem Event, ich weiß gar nicht, welches das war wohl das erste, auf dem man überhaupt, genau, Find Signal the Frog Location Less in 2020. GC8FR0G. GC8FR0G. Wobei, braucht man nicht nachgucken, ist nämlich schon wieder seine Logs sind schon wieder gelöscht. Rührt da jetzt einer an der Tasse von euch rum oder was? Der hat dann gleich mal Write Notes geschrieben, wo er Signal überall gesehen hat. Also ich weiß nicht, ob er geglaubt hat, er kriegt dann mehrere Punkte oder was? Das habe ich gar nicht so ganz begriffen. Ja, aber man muss dazu mal sagen, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gewesen, die wir hier auf dem Screenshot auf mal so Bild, hatten. Ja, das waren mehr, ja. Ja, das war in Berlin, in Hamburg auf dem Giga, in den USA, in Belgien, in Moravia 2017, in Frauenfeld, bei Led Zeppelin. Also der hat sich auch Arbeit gemacht, der hat überall noch Bilder mit angehängt, also Ich finde, er hat dann auch sein Icon hat er sich dann auch verdient. Ja, das stimmt. Viele kriegen es ja so hinterhergeworfen. Er hat sich da wirklich, das hat er sich verdient. Ja, ich weiß auch gar nicht. Muss man positiv erwähnen. Ich weiß auch gar nicht, warum er den gelöscht hat wieder. Vielleicht war sein Internet aufgebraucht, sein Datenvolumen. Hat er gedacht, wenn er es wieder löscht, hat er wieder mehr. Kriegt er wieder was zurück, das kann sein. Also er hat sich da auch sehr verdient gemacht. Wir wollten das dann auch würdigen, indem wir es hier wenigstens einmal ansprechen. Ja. Dann kam ein, hat mir einer einen Tipp, glaube ich, auch für gegeben. GC897W0. GC897W0. Die vergessene Kindheit LP. Also Lost Place. Ich musste mir die ganzen Logs erstmal durchlesen, bis ich, also das ist ja unfassbar. Hast du das gelesen eigentlich? Ich habe das gelesen, aber ich habe nicht so richtig verstanden, wo jetzt eigentlich das Problem lag. Es geht ja um Lost Place, so. Das stand da ja drin. Und wenn man so ein bisschen zurückblättert, ne, dann am 23.12.2019 gibt es eine Reitnote wohl vom Owner oder das nehme ich an. Der Besitzer des Geländes hat heute rot-weißes Sperrband am Eingang gezogen und will auch noch ein Schild betreten verboten anbringen. Bitte abklären, bevor andere weite Wege auf sich nehmen. Weihnachtliche Grüße. War wohl doch nicht der Owner. Auf jeden Fall hat der das gemeldet. Nee, das war nicht der Owner. Genau. Und dann ist ein Tag später der Owner hingegangen und schreibt, ich war heute dort und konnte keine Veränderung sehen. Jetzt frage ich mich schon mal, ja, also, aber es hat einer dir doch jetzt schon mal klar gesagt, da gibt es wohl ein Problem. Also ich habe den Cache schon gemacht. Ja. Das ist ein ehemaliges verwildertes Kleingartengebiet, so 15 bis 20 Parzellen, die teilweise schon wirklich nur noch Ruinen sind, aber trotzdem irgendwem gehört ja so ein Gelände. Genau. Es gibt ja keinen Besitzer, es gibt kein Stück Land, was keinem gehört. Und ja, und spätestens wenn ich jetzt ein Schild dranhänge, aber offensichtlich störte das dann, also oh Gott, die ganze Stadergemeinde hier, meine Nachbarn waren auch da, sehe ich gerade. Die sind dann erstmal am 25. noch hin. Na gut, vielleicht haben sie es auch gar nicht gesehen, so ich rühre ja auch nicht jeden Tag aktuell die Daten. Und am 25.12. kommt dann völlig überraschend das Log vom Owner. Zurzeit halten sich auf dem Gelände seltsame Gestalten auf, deren Verhalten nicht erklärbar ist. Diese Männer beobachten die Kescher, so dass es zurzeit besser ist, wenn ich die Lage erstmal beobachte und versuche, das zu klären. Ich hoffe auf euer Verständnis. Also mir ist nicht ganz klar, was er da genau beobachten wollte dann. Dann hat ihn trotzdem natürlich wieder einer gemacht, am 5.1., obwohl der noch disabled war. Dann wurde ja, der wieder... Ja, wenn es Offline-Cacher sind, kennst du ja, ne? Ja, da geht man dann trotzdem hin, das ist ja nicht so. Naja, dann hat er am 7.1. hat der Owner das Ding wieder eröffnet, ohne Text. Da steht einfach, es kann weitergehen. Da hat er dann wohl was geklärt, angeblich. Am 13.1. wurde er dann endgültig dicht gemacht. Von Geocaching Headquarter. Also hat das offensichtlich wohl einer gemeldet. Genau, und der Stellinger schreibt gerade im Chat, das Gelände soll einer Erbengemeinschaft gehören. Genau. So, da ist wahrscheinlich das Problem, dass da jetzt irgendwelche Leute wahrscheinlich eine umnutzen. Ja, also was auch immer, aber das gehört irgendeinem, der hat ein Schild hingestellt, war Flatterband rumgebandet und der Owner wundert sich, dass da Gestalten, also mal Hackzen oder was, da muss ich doch den Cash zumachen. Das Geilste ist auch noch der Abschluss, lockt dann am 19.01. Hat diese Knallschote also doch noch geschafft. Wie ärgerlich. Ich habe einen selten einen schöneren Multi gespielt. Nochmals großen Dank an den Owner für die Arbeit, bla bla bla, die sie damit produziert hat. Ja, ist auch eine Frechheit, dass einer sein Eigentum nicht betreten haben wollte. Also der Multi, muss man sagen, der war wirklich schön gemacht. Das war, gehörte zu den einigen den Lost Places, die ich mit am besten, also die ich am besten fand. Da hat die Ownerin sich wirklich Mühe gegeben und die hat ein oder zwei, ja noch mehr weitere Lost Places liegen hier in der Ecke zwischen Stade und Bremerhaven. Ich will auch gar nicht sagen, dass der jetzt schlecht war oder was. Wo es mir darum geht, ist, wenn der Eigentümer da ein Flatterband rumzieht, dann ist Ende mit Cachen. Punkt. Ja. Also alles ist ja völlig absurd und dann noch beleidigt zu sein, dass der Eigentümer nicht will, dass er irgendwelche Gestalten auf seinem Hof rumläuft. Hackt's denn jetzt völlig oder was? Also ja, mir geht's um die Reaktionen da drauf. Die sind noch nicht mehr ganz dicht. Also ich habe das damals tatsächlich auch gehabt hier bei dem auf dem alten Freizeitpark in Hannover. Da sind wir nachts gewesen und da liefen also da hast du halt gemerkt, dass da irgendwelche Aktivitäten sind. Ne? Ja. Da waren auf einmal standen Wohnwagen, da müssen irgendwelche Bauarbeiter, Hilfsarbeiter gewesen sein. Die hatten halt auch keine deutschen Kennzeichen dran und die werden wahrscheinlich das ganze Gelände da so ein bisschen umgeforstet haben. Und da hat der Owner auch relativ schnell reagiert. Ne? Nachdem wir da kamen zwei, drei Log-Einträge, Mensch, hier wird man irgendwie ein bisschen beobachtet oder so. Oder die eine Stelle ist ein bisschen unglücklich, da passiert irgendwas. Ja. So, dann hat er das erstmal rausgenommen und erstmal abgeklärt, was da passiert. Und so muss man es auch machen. Ich wollte gerade sagen, den Teil meine ich. Also natürlich ist das ärgerlich und da kann man, aber der erstmal schimpfe ich doch nicht auf irgendwelche Leute rum, wenn denen das gehört, dann haben die ja wohl ein Recht, ihr Land da abzusperren. Ich glaube, es hackt oder was. Also, in welcher Zeit sind wir eigentlich angekommen, dass man da noch diskutiert? Also das finde ich wirklich erschreckend. Ja, die laufen ja, auf fremdem Eigentum rum und hupen da rum, dass das der Eigentümer nicht will. Also mal ganz ehrlich, absurder geht doch gar nicht. Nee, das stimmt in der Tat. Das, da muss man sich mal an die Nase fassen und fragen, Mensch, kann das so richtig sein? Ich kann doch die Ownerin verstehen. Klar, die hat sich da bestimmt Mühe gegeben. Das will ich alles gar nicht bezweifeln. Dass unser Statistiker da war, war mir ja fast klar. Nein, ist auch seine Ecke. Aber dass die Ownerin sich ärgert, das kann ich alles verstehen. Aber in dem Moment, wo da ein Flatterband oder mir sagt einer, ist ein Schild auf, ist Ende. Gelände. Ja, definitiv. Also gerade in dem Moment, wo Flatterband da hängt, ne, da merkt man ja auch, die Leute haben halt gemerkt, das sind irgendwelche Leute auf dem Gelände, die da vielleicht nicht hingehören. So, und jetzt mal, wenn's harte Fahrt kommt, dann steht das nächste Mal einer in blau-weiß da. Ne? Und, ja, eben. Also das hast du eine richtige. Für mich fängt das Problem schon viel früher an. Also ich bestätige ja eigentlich mit den Cash-Einreichungen, dass ich sämtliche Genehmigungen habe. Ach, hör auf jetzt, Korinthenkack hier nicht rum. Ja, ja, zumindest. So zu unterhalten wir uns, wie du T5er gemacht hast. Von August 2019, da war das schon so. Ich sag mal, früher, wenn du einen Cache eingereicht hast, war das nicht so. Da brauchtest du nichts. Doch. Das ist das schon ja, früher. Wurde aber nicht immer gefordert. Ne? Mittlerweile wird wirklich gefordert, dass du irgendwo eine Genehmigung hast. Ne? Nein, aber du musstest schon immer die Berechtigung haben und die hast du früher schon nicht gehabt. Ich werde hier auch bei diesem jetzt Lost Place, ne? Du könntest in Deutschland ja gar keinen Cache verstecken, weil es gibt nichts, was in Deutschland nicht irgendjemandem gehört. Punkt. Das ist einfach so. Das ist ja wie Korinthenkackerstaat Deutschland. Und ich habe doch gar kein Problem, wenn da einer drauf rumhüpft. Das finde ich doch völlig in Ordnung. Mache ich doch auch. Aber in dem Moment, wo irgendeiner sagt, sorry, das ist meins, ich will euch hier nicht. In dem Moment muss Schluss sein. Ende. Sofort und unverzüglich und ohne Diskussion. Das ist der Punkt, finde ich. Ja, das stimmt, definitiv. Das, ja. Solange das keinen interessiert, mein Gott, drauf geschissen. Weil das macht unser Hobby nicht berühmter, ne? Ja, das kommt dazu. Es ist ein bisschen ruhiger geworden, umso Problempunkte, aber das muss man nicht wieder in die andere Richtung drücken, ne? Wobei, ich lese gerade, man hätte das Grundstück für 40.000 Euro angeboten, dafür würde ich ja fast überlegen, ne? Also wenn das jetzt nicht so weit oben wäre, ich denke mal, es gibt da bestimmt einen Owner unten aus Hessen, der hätte es dafür gekauft. Nein, das nicht zum Kind, tatsächlich ernsthaft und dann verpachten, das ist ja gut angelegtes Geld. Naja, egal, das ist jetzt auch nicht so. Also nebenan ist noch eine Kieskuhle, also das ist wieder diese Geschichte, was die Dosenfischer besungen haben, der eigene Tagebau. Also das kommt schon mit der Ecke da so ungefähr hin. Ja, wäre schon cool. Vor allen Dingen, da in der Nähe wohnt sogar meine Schwiegermutter. Also das ist so meine äußere Grenze von Geocaches, die ich auf der Liste immer noch habe. Also 50 Kilometer Radius von zu Hause. Naja, aber das ist jetzt für die Hörer auch nicht ganz so spannend. Wie ist das euch guck mal, wo will ich haben? Bremerhaven, gibt es da auch Lost Places? Also außer jetzt Bremerhaven selber, aber... ja, es gibt schon ein oder zwei, die so an verwilderten Ecken liegen, aber also wirklich richtig Lost Place, wo du Multi oder was, gibt es hier bei uns selber in der Stadt Bremerhaven nicht. Da musst du schon ein bisschen weiter raus in den Landkreis, aber da ist auch eher so das Problem, da ist dann ein Zaun drumrum oder also wirklich so diese klassischen Lost Place-Geschichten, alte verlassene Gebäude, das gibt's immer weniger. Es liegen nur ein oder zwei so verlassene Bauernhöfe oder verlassene Viehunterstände, so, wo dann eine Dose dran liegt, aber so wirklich klassisch 20 Stationen Multi auf 15 Quadratmeter. Oh Gott, das sind auch für mich immer die schlimmsten. Ich mag immer die Old-Style Lost Places, weißt du, so 3-4 Verstecke, die sind dann nicht so schlimm, aber dafür hast du Zeit, dir den Lost Place selber anzugucken. Das finde ich viel schöner als ein vollgefropftes Haus. Das fand ich schon immer ein bisschen schwierig. Wir hatten hier in der Nähe auch mal einen, der hat irgendwie in so ein 40 Quadratmeter Haus oder was irgendwie 12 Stationen gepackt. Eigentlich brauchtest du nur reingehen, umkippen und dann lagst du auf dem Cache. Egal in welche Richtung. Dafür war das Ding viel zu klein für mehr als 2-3 Stationen. Naja. Dann haben wir noch Neuigkeiten. Where I Go wird weiterentwickelt. Also nicht Where I Go, das ist falsch. Where You Go heißt der Player, glaube ich, ne? Ach, das ist das Tool fürs Erstellen der Liste. Nee, den Player. Der Android-Player. Ach, den Player. Ja. Ach so. Der ist ja eigentlich sehr schön. Ich habe den heute gerade wieder benutzt, oder gestern oder so gerade wieder benutzt. Der war wirklich schön. Er kann aber, glaube ich, im Moment nicht mehr laden automatisch. Also früher konnte man praktisch sagen, lad mal den Cache und dann hat er sich den direkt von der Seite geholt und so. Das geht, glaube ich, nicht mehr im Moment. Da gibt es wohl irgendwie ein Problem. Okay. Und dann noch 80. Macht CGO das weiter, weil die haben doch eigentlich auch immer so ein bisschen Diskrepanzen mit Groundspeak, ne? Nö, haben die eigentlich gar nicht. Die haben nur keinen Zugriff auf die API, weil sie Open Caching auch bedienen. Ach so. Aber das ist wohl weniger Streit als einfach so ein Grundsatz, den Groundspeak halt hat. Also entweder komplett für Groundspeak oder keine API. So habe ich das jedenfalls verstanden. Ich glaube, Streit im eigentlichen Sinne ist das, glaube ich, nicht. Aber okay. Auf jeden Fall... ich lese gerade, ich muss Interceptor besuchen, da können wir Lost Places machen. Stimmt, dass ich da lang gefahren bin, da war wirklich noch was, ja, das ist wahr. CGO, also das findet man auf Facebook. Warte mal, wenn ich draufklicke, habe ich bestimmt auch die Gruppe. Auf der CGO-Seite auf Facebook. Also geht einfach auf Facebook, CGO. Da gibt es irgendwo so eine Bekanntmachung, die wollen jetzt den Player praktisch zumindest pflegen oder auch weiterentwickeln. Ich hoffe, sie lassen den aber auch so, wie er ist. Also ich habe keinen Bock mehr, CGO zu installieren, nur um Where You Go zu spielen. Also das wäre ein bisschen schade, muss ich sagen. Ja, du musst ja sowieso jetzt auch demnächst die neue App für die Labcaches ja auch installieren. Kannst du auch CGO noch mit draufnehmen. Ja, die werde ich schon mal. Und CGO habe ich mal irgendwann ausprobiert. Das ist ganz nett. Aber das kann zu vieles nicht, was ich haben möchte. Also alleine, wenn es große Datenbanken sind, brach CGO bei mir performancemäßig völlig in sich zusammen. Ja, ich sag mal, wenn du eine große Tour machst, so wie nach Skandinavien, dann wird es schwierig mit CGO, das glaube ich wohl. Ja, also das war. Nee, CGO ist nicht schlecht, Dr. Ringding. Das will ich überhaupt nicht sagen, nur es passt bei mir nicht. Ich habe Locus und wenn ich meine Funddatenbank nehme ich zum Beispiel gerne mit. Wenn mich unterwegs einer anruft und ich immer helfen soll, kann ich da reingucken und aufsehen, was ich mir aufgeschrieben habe. Wenn ich diese Funddatenbank in CGO einlese, dann war's das für CGO. Das startet nicht mal mehr. So lange braucht das dann. Also es ist einfach ein Performance-Problem. Schlecht ist das bestimmt nicht, sonst würden es ja nicht so viele benutzen. Aber für mich ist Locus erste Wahl. Ja, und ich zum Beispiel habe irgendwie am Anfang dann irgendwann mal was gesucht, habe CGO gefunden und das ist immer noch drauf, weil ich da irgendwie, mir gefällt was. Ne? Also ja, jeder hat halt Uri und so fand ich auch gut, ja. Ne? Ja. Also das war mal, auch alles klar. Mal eben zum Gucken, was in der Umgebung ist, nehme ich auch CGO. Also wirklich für größere Cache-Touren auch zum Vorwegplan und entsprechend Locus dann auch auf dem Tablet drauf, damit du mal die Karten rein und rauszoomen kannst und beschreiben. Ja, das ja. Falls halt Locus eher so dieses kartenbasierte Tool ist als wirklich eine Verwaltungs-App. Ich finde es halt mit der Karte auch besser. Aber die Karte von Locus ist wirklich. Wieso was kannst du mit Locus denn nicht machen, was du mit CGO kannst? Ich denke mal, mit Locus kannst du sogar noch viel mehr machen, aber auch mit diesen ganzen zusätzlichen Geschichten, die man noch installieren kann. Aber ja, eben, dass man. Weil du hast, also was ich zum Beispiel installiert habe, ist die Live-Karte. Ja. Das ist, kannst du CGO, in Locus auch eben mal kurz umschalten auf Live-Karte. Dann kriegst du auch das, was direkt vor der Tür ist und du vielleicht nicht in der PQ hattest. Und dann ist noch, finde ich immer gut, ich schreibe auch gleich meine Reitnotes da. Oder wie gesagt, ich schreibe die nicht, ich spreche die da rein. Und habe die dann zu Hause auch gleich zum Übertragen in GSAK. Das ist echt alles sehr smoothie da. Das läuft wirklich gut. Und ich lade dann zum Beispiel direkt bei Groundspeak hoch sozusagen und dann als Draft und dann kriege ich die nur noch einzeln an und schreibe da meinen Text an. Okay, das mache ich über GSAK, ja. Naja, gut. Aber, also wie gesagt, ist erstens sowieso Geschmackssache und dann sind es halt manchmal so Spezialanwendungen. Bei mir ist halt, wie gesagt, die Datengröße, ich kriege meine Found-Datenbank gleich rein. Und das war irgendwie schade. Ich wollte gerade sagen, bei denen, da wird es schwierig von der Größe her, ne? Das ist so, ja. Oh, ich soll meine Einstellung von Locus irgendwo verbloggen. Oh Gott, schreib mir eine Mail mal oder kommentier das mal hier unter, sonst vergesse ich das. Kann ich sicherlich mal machen, kein Problem. Aber schreib's mir mal irgendwie extra, Pike, dann denk ich dran. Der will doch nur deine gelösten Mysteries haben. Nee, du kriegst er ja nicht. Wenn du kannst ja die wie heißt das? Die Einstellung kann man exportieren. Da hast du keine Caches mit drin. Da sind wirklich nur die Einstellungen. Und die sichere ich mir auch tatsächlich weg, weil mir Locus mal irgendwann abgeraucht ist. Und das alles wieder einzustellen, wie man es haben möchte, das war mir. Boah. Und ich habe das sehr speziell, weil ich möchte auf Knopfdruck aufzeichnen können, wenn ich jetzt eine größere Runde mache und denke, ach Mensch, könnte es auch für einen Blog benutzen, ne? Dann haue ich mir gerne mal oben auf den Knopf und dann nimmt er direkt auf. Und den Knopf habe ich mir da halt direkt hingelegt. Und solche Geschichten habe ich mir sehr speziell für mich gebaut. Aber gut, das ist wieder für die Hörer jetzt erstmal ein bisschen lahm. Genau, dann haben wir das erste Opfer. Hammer, oder? Von CO2-Debatten, genau. Ja. Da gibt es einen Cache, der heißt Leopoldshöhe. Hat Josef uns geschickt, die Ösis, ne? Ja. GC5MZ7T. Da hat der Owner den Cache im neuen Jahr direkt Anfang Januar archiviert und hat geschrieben, ich möchte nicht in Zeiten der CO2-Debatte, dass so viel in der Gegend herumgefahren wird, um Dosal zu suchen. Ja, Hammer. Ja. Also fand ich jetzt schon echt, im ersten Mal gedacht, was ist das denn für ein Idiot? Im zweiten Mal gedacht, naja, so ganz abwegig, wenn ihm das wirklich am Herzen liegt, ist das gar nicht, ne? Also das haben wir ja auch schon mal besprochen. Es ist tatsächlich ja so. Also natürlich fährt man irgendwo hin, um zu cachen. Ja. Das ist, wenn du die Homezone irgendwann mal ein bisschen leer hast, dann kommst du irgendwann in den Bereich, wo du schon 10 Kilometer Anfahrt hast und dann nimmst du zwangsläufig irgendein mobiles, meistens ein Auto und dann hast du halt den Verbrenner und jagst du was durch, ne? Ja. Das ist mal so. Die wenigsten nehmen öffentliche Verkehrsmittel für sowas, ne? Also ja, zumindest auf dem ländlichen Bereich hier, ne? Ich sag, da muss man auch erst ein zweites Mal drüber lesen, bis man so denkt, ja, man, ganz Unrecht hat er nicht. Also fand ich schon echt schräg. Also ja, und da muss man aber halt sagen, gut, jetzt habe ich aber da ringsrum nochmal 5000 andere Dosen, dann fahre ich halt dahin. Also die einzige ja, Dose ist das Problem. Ja, da hast du recht, aber wenn keiner anfängt, macht's das auch nicht besser. Also ja, schwierig. Also ne, fand ich trotzdem mal interessant. Das ist und wenn man es dann natürlich so sieht, dass man sagt, ja, es ist ja aber das CO2-Problem ist dann ja durchs Hinfahren, ja, aber es geht ja schon damit los, wenn ich online logge. Das verbraucht ja auch CO2. Da denkt ja niemand drüber nach. Ne? Das Internet ja, nutzt, hat man neulich gelesen, ja. Jedes Mal Google nutzen verbraucht 0,6 Gramm CO2 oder so. Jede Google-Anfrage irgendwie. Also, ja, klar. Ne, also. Na, auch Pike schreibt gerade, welches Hobby ist schon CO2-neutral. Na, hat er alles recht. Also das ist auch für mich gar nicht der Punkt, sondern also ich fand es einfach nur, deswegen habe ich das gerne mit aufgenommen, weil ich fand es spannend, dass das jetzt also, dass das so weit schon um sich greift. Also das ja, aber hat Michael auch recht. Er sagt, er ist nicht konsequent, er hat noch eine ganze Reihe aktiver Caches. Ja, also da hat er recht, müsste man eigentlich sagen, du, dann mache ich alle weg. Ne? Ach so, das hatte ich nicht geguckt. Das ist interessant. Da habe ich auch nicht geguckt, das stimmt. Also das ist, wie gesagt, als ich das von die Hose kriegte, bin ich erst gar nicht so richtig übergegangen. Gut, da hat irgendein Idiot jetzt, naja, aber ja. Ach so, Michael hatte geschrieben, ich kann das Gejammer wegen der Dieselautos nicht mehr hören. Ich höre nur mi. Ja, aber das ist auch keine Diskussionsgrundlage. Also Gedanken machen muss man sich ja schon mal. Also wir müssen mal überlegen, im Prinzip kann mir das auch scheißegal sein, aber wir hinterlassen dieser Welt ja auch irgendjemandem und wir rocken sie im Moment immer weiter runter. Das ist nun mal einfach so, Punkt. Ich meine, dass der eine Cash das nicht bringt, ist mir auch klar. Darum geht's auch gar nicht, um Gottes Willen. Naja. Ich habe gerade mal geguckt bei ihm, also so ein paar, ja, er hatte dann irgendwie so einen Wandertrail, hat er dann noch offen und ein paar hat er auch einfach so archiviert, also es ist so mittelkonsequent, was er macht. Ne? Ja, und wer ja. weiß, vielleicht ist er ja der Vorreiter. Ne? Ja, ich sag mal, wenn es ein Wandertrail ist, wo keine Straße hinführt, dann bleibt das Auto halt auf dem Parkplatz stehen, aber sonst vielleicht. Ja, bei manchen verfürchte ich noch selbst dann nicht. Ich wollte gerade sagen, also da kann der Schlagbaum noch so groß sein. Weil dran abgestellt wurde. Ich erwische mich ja auch immer, dass dann da. Was? Wenn da kein Schild steht, dass man dann nicht lang fahren darf, dann fahre ich da auch lang. Das ist wie mit, ich darf locken, wenn ich im Logbuch stehe. Wenn da kein Schild steht, kann ich auch langfahren. Ja, früher, ach, naja, man redet sich das alles immer so schön. Ich bin auch immer ehrlich. Also, ja, ich versuche das nicht zu tun, aber wenn ich jetzt mit dem Motorrad unterwegs bin, ist mir auch das Schild scheißegal manchmal. Das ist so. Muss ich sagen. Ja. Ja, manchmal sollte man solche Schilder auch ernst nehmen, sonst übernachtet das Cashmobil ohne einen festgefahren in einem Feldweg. Ja, das ist doof. Das passiert beim Motorrad jetzt nicht, aber ansonsten gebe ich dir recht. Nee, mein beim Auto mache ich es tatsächlich nicht. Und zwar, weil ich selbst genervt bin, wenn ich durch den Wald laufe und da quält sich ein Auto an mir vorbei und ich muss an eine Seite und das finde ich alles scheiße. Das nervt mich selber. Mit dem Motorrad muss ich gestehen, ab und zu Augen zu und auch Feldwege, wo fast kein Fußgänger mehr durchpasst, wird nochmal genommen. Also das passiert mir auch doch. Hängt an der Tagesform. Schäme ich mich dann auch nach. Nicht wirklich. Ja, und man muss sagen, ich habe jetzt die Tage, ich versuche ja immer so auf dem Weg zur Arbeit meine ganzen Dosen da einzusammeln, die ich dann noch so liegen habe. Und da gibt es, also kurz vor Rethem an der Aller, gibt es links und rechts Bereiche mit Landwirtschaft. Da sind unheimlich viele Wege gesperrt, Privatwege, aber halt teilweise auch wirklich nur einfach gesperrte Straßen, geteerte Straßen, wo der öffentliche Verkehr gesperrt ist, nur der wirtschaftliche durch. Da habe ich jetzt gestern habe ich drei Dosen gemacht, musste von der Straße aus, wo ich geparkt habe, dann, ich sag mal, vielleicht eine Strecke von 1000 Metern laufen und wieder zurück. In dieser halben Stunde wäre ich, glaube ich, gefühlt 15 Mal fast überfahren worden. Und es waren keine Landwirte. Ja, ich weiß, was du meinst. So, aber weißt du, also deswegen denke ich immer, machen sich jeder Scheiße, mache ich sie auch, ich weiß. Ja, genau. Ne? Das ist schlimmste halt, Begründung, die es gibt, aber du hast recht. Ja. Aber wenn du so erzählst, dass du auf dem Rückweg von der Arbeit immer die Dosen einsammelst, hört sich das auch an, als wenn du nebenbei noch Zuhälter bist, muss ich dir ehrlich mal sagen. die sammeln ja die Dosen nicht ein, sondern die sammeln ja nur den Inhalt ein. Das stimmt, die leeren nur die Spardosen. Ach ja. ja, manchmal sind diese Dosen auch nur einfach leere Hüllen. Ne? Guck mal, und das ist so, Habil schreibt mir auch, schreibt jetzt auch gerade hier, in der Feldgemarkung ignoriere ich die, im Wald wird gefälligst gelaufen. Genau, so, so jeder baut sich so seine eigene Realität, das finde ich immer zu geil, mir geht's ja nicht anders. Ach, herrlich, aber ich finde das schön, wenn die Leute das auch mal ruhig zugeben, also man muss ja auch immer nicht nur immer politisch korrekt reden, außer wir dürfen das. Und genau. Wo wir gerade der Nebenjob waren, ne? Wer jetzt der Geheimpimmel ist. Ich glaube, wir müssen bald zu Ende kommen. Ey. Der Geheimpunkt sucht Angestellte. Das fand ich sehr spannend. Auf Facebook hat er das gehabt. Auf Facebook, genau, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Gruppe. Ich habe jetzt nur den Link direkt. Irgendwie in der Story hat er da stehen. Der Geheimpunkt, die Geheimpunkt GmbH betreibt verschiedene Marken rund um das Spiel Geocaching. Wir planen Events, Reisen, bla bla bla bla bla bla bla bla. Du solltest ein Social Native sein, Grafikgrundkenntnisse besitzen, Bildbearbeitung beherrschen, entsprechende Texte verfassen können, das Spiel Geocaching kennen, Bild- und Videocontent erstellen können. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Also, ne, wer Bock auf sowas hat, Social-Media-Manager. Also ich denke mal, gerade als Geocacher ist das durchaus eine interessante Stelle. Also ja, wer da aus der Gegend um Hannover rumkommt. Das ist aber nicht ganz korrekt. Da steht Social-Media-Managerin mit Geocaching-Skills. Und was ist mit Manage? Was kommt dahinter? Ein D? Oder was ist für das dritte Geschlecht? Das ist MVD, männlich. Ja, ist irgendwie divers. Ne? Das wird doch nur mal jetzt mit dem Sternchen geschrieben normalerweise überall. Ja, weil da steht jetzt Manager Sternchen in. Das ist richtig, so ist die aktuelle Schreibweise. Ach so, das Sternchen steht ja dann für die, aha, meine Fresse immer näher. Nee, das ist ja. Ja, also wer einen Job sucht, ne? Wer einen Job sucht, also da könnt ihr vielleicht auch gleich das Mega vorbereiten. Das ja jetzt wieder eine Terminüberschreitung hat. Ich glaube aber, deswegen wird sich wohl keiner beschweren. Jetzt überschneidet sich das mit dem www.gospelkirchentag.de. Ich glaube aber nicht, dass die sich ernsthaft ins Gehege kommen. Naja, aber ich würde jetzt mal sagen, also wenn du jetzt natürlich eine Unterkunft suchst für Hannover, wird es dann vielleicht schon ein bisschen eng. Ne? Ja, das stimmt, zumal da den Tag der Decker einen Tag vorher ist. Boah, ja, das hast recht. Aber gut, Hannover hat, glaube ich, durch die Messe ganz schön viel Unterkünfte. Das dürfte eigentlich nicht so. Ja, aber Unterkünfte auch in einer Preisklasse, die nicht unbedingt immer angenehm ist, ne? Ja, da hast du allerdings halt recht. Ja, ich war da auch einmal zur Städtemeisterschaft. Da habe ich auch blöd aus der Wäsche geguckt. Aber da hatte ich allerdings ein geiles Hotel irgendwie mit 4 Meter oder 5 Meter Deckenhöhe. Das war so ein uraltes, umgebautes Industriegebäude. Das war ganz cool, das Ding. Aber es ist halt, ich gucke gerade mal drauf, es ist halt tatsächlich, aber komplett richtig in der Innenstadt, ne? Ja. Mit verschiedenen Bühnen und so. Also, ja, das ist natürlich von der Location, na gut, muss man gucken, wie man das irgendwie gewagt, trennt, ne? Gewagt, ja. Aber irgendwas ist halt immer. Also irgendeiner wird immer noch eine Veranstaltung aus der Tasche ziehen und sagen, Moment, Hannover ist halt auch viel los, das muss man mal so sagen. Ja, aber eigentlich darfst du ja mit dem Event nicht gleichzeitig zu so einem anderen Groß-Event irgendwie, so war das. Kraftzahl muss das doch wissen jetzt, frisch aktuell. Irgendwie darf doch kein gleichzeitig von der Stadt was sein, oder nicht? Normalerweise nicht. Also du kannst dich nicht irgendwo mit ranhängen und nach dem Motto, die besorgen mir jetzt schon die Toiletten und die besorgen mir jetzt schon die Bierbude. Das ist eigentlich, wird auch teilweise bei den normalen Events schon geguckt. Und na gut, das wird ihm natürlich jetzt beim Gospelkirchentag jetzt hoffentlich keiner unterstellen, damit es auch langsam albern. Ich finde das auch ganz spannend. Also für mich ist das ja immer noch so ein bisschen auch die Sicht, was wird denn mehr angenommen? So ein Event, das mehr die Natur hat oder ein Event, das mehr die Technik hat? Und im Moment hat Hannover gut aufgeholt. Also die sind irgendwie nur noch 20, 30 Willetens hinter den anderen hier. Lausitz, Geolausitz. Ja, aber ich frage mich da halt, es gibt immer noch keine Erläuterung dazu, dass der Termin ursprünglich mal verschoben wurde. Nö, das sieht da wohl nicht so als wichtig an. Keine Ahnung. Aber trotzdem, also wird ja trotzdem angenommen, wie man sieht. Ich finde das wirklich sehr spannend. Also das ist ja wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen so. Also ist ja egal, wer gewinnt, das bringt ja keinen Vorteil. Aber ich war erstaunt. Ich hätte gedacht, dass Geolausitz die Leute mehr zieht, weil sie eben so einen Hang zur Natur haben. Aber scheint nicht unbedingt so zu sein. Ich muss gerade mal gucken, war der mit seinem Event schon immer in dem Hinterhof von dem Gebäude da? Das weiß ich nicht. Das hat er, glaube ich, mal um 20 Meter verlegt, aber mehr auch nicht. Ja, das kann sein, weil da ein Tratti liegt, ja, genau. Ja, weil da irgendwie genau die Icons hätten sich sonst überlagert, deswegen hat er das noch verlegt gehabt. Gut, dann ist natürlich aus der Innenstadt ein bisschen raus da, ne? Also, dann, also liegt das nicht bei seinem Firmensitz, der irgendwie Hanomaghof oder irgendwie sowas da? Ja, genau. Sein Firmensitz, genau. Glaube ich. Ja, ja, ja. So, und die Innenstadt ist da natürlich auch ein bisschen weg, ne? Das ist noch, sind noch ein paar Meter, also da kann man das wahrscheinlich schon trennen, ne? Ja, das Event soll ja in der ganzen Stadt stattfinden, stand da drin. Verteilen, weil doch irgendwie auch irgendwas besichtigt werden kann und so. Das war ja aber noch, als er sich an den anderen Veranstaltungsorten geklemmt hat. Also bei dem Hannover-Wett bin ich immer noch ein bisschen skeptisch und warte mal ab, wie es da, was da kommen wird. Also mich interessiert es jetzt halt nur mal, weil ich habe letztes Mal wieder geguckt, weil ich einfach wissen wollte, wo gehen die Leute mehr hin. Aber scheinbar kippt das tatsächlich mehr so in Richtung Urban und Technik als draußen sein, habe ich das Gefühl. Ja, aber das könnte aber natürlich auch ein geografisches Problem sein, ne? Weil Hannover nun mal einfach wirklich zentraler liegt. Ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Da gibt's das. Da bist du vom Ruhrgebiet schnell hingefahren. Das ist ja, Ruhrpott, fast schon die Mitte Deutschlands. Ja, Ruhrpott. Das ist andere ist ja, da musst du halt ja schon aufpassen, dass es überhaupt noch Deutschland ist, ne? Also da ist nicht mehr weit bis zur Grenze. So, und das ist natürlich für viele eine ganz schöne Anreise. Ne? Das, ja, stimmt. Ja, aber Lausitz ist ja auch, ich sag mal, so Richtung Tschechien oder so, ist das ja auch relativ erreichbar mit als nach Deutschland fast schon die größte Community in die Tschechei. Das zieht sicherlich auch oder anderen über die Grenze rüber. Ja, und das auch gleich, da ist ja 3 Kilometer Puff direkt hinter der Grenze immer. Ich erinnere mich, wir sind immer rübergefahren und du fährst erstmal 3 Kilometer an unten vorbei, das ist unfassbar. Wann also, ob das an der Ecke da ist, weiß ich nicht. Nee. Wir waren da irgendwann mal, wir sind darüber gefahren, um in der Tschechei so ein paar Caches zu machen. Und kilometerweise. Also das war, ich weiß, wenn du vom Bayerischen Wald rüberfährst, ist es extrem. Da kann ich mich dran erinnern. Also das war wirklich sehr, sehr, sehr schräg. Aber da ist man ja hier aus der Heide auch vieles gewohnt. Ne? Ja, das stimmt. Ihr seid da auch ganz gut bestückt, das stimmt. Das, wie meinst du das jetzt mit gut bestückt? Ja, eher an diesen Wohnwagen. Achso, okay, schade. Ja. Ja. Na gut, dann haben wir noch eine Event-Serie haben wir gefunden. Ich dachte, das wäre jetzt auch nicht mehr erlaubt, aber irgendwie scheint mir Groundspeak, ich weiß es nicht. Der Owner, wie heißt der eigentlich? Hero 99. Zusammen. Genau. H-E-R-O 99. Wie viel sind das? Auch schon ein paar. Ja, es waren hier... waren 7, ich glaube, es sind nachher noch ein paar gepublished worden. Und was ich halt total dämlich fand, es geht zum Beispiel, wir können mal einen nennen hier, Moment, GC8H7HB, GC8H7HB, morgens 9:30 in Stöckendrebber. Stöckendrebber liegt am Arsch der Welt, irgendwo zwischen Hannover und... und nichts. Und Hamburg, ja genau, also irgendwo oberhalb von Hannover, so im Allerleinetal da. Und er hat diese Events jeden Tag, Anfang Januar, jeden Tag eins gepublished, beziehungsweise auch eins veranstaltet, morgens 9:30 in der Woche. Ihr klickt einfach auf den Owner, geht auf Geocaches, alle Versteckten und da geht ihr auf Events und dann seht ihr die Liste. Und dann seht ihr, dass er da morgens 9:30 in den Kuhdörfern rundherum fast jeden Tag ein Event hat. Ja, und es ist tatsächlich dann so... Sinn haben soll. Wenn du darauf klickst, dann waren irgendwie 2, die sich angemeldet haben, 4 waren mal da. Weiß ich nicht. Also ich habe ihn auch angeschrieben, ich habe ihn mal gefragt, was es soll. Also da kam keine Antwort drauf. Ne? Okay, wie viel? Ich habe gar nicht geguckt, wie viele Funde hat er denn? 7.500, das ist jetzt aber noch eigentlich schmerzbefreit. Also das ist jetzt nicht viel für 8 Jahre Geocaching. Ich hab ihn angeschrieben, moin und frohe Weihnachten, weil es an Weihnachten war. Events morgens 9:30, fast alle an Werktagen in der Woche. Was hat man davon? Da hat ja kaum jemand Zeit. Es kam leider keine Antwort. Also schade, wäre interessant gewesen. Ja, vielleicht hat er irgendwie einen Hintergrund da. Also vielleicht, weiß ich nicht. Eine Challenge gibt es dazu, glaube ich, nicht, ne? Stimmt, gibt es eine Challenge, so und so viele Events insgesamt gefunden oder so. So und so viele Events innerhalb von 14 Tagen 9:30 veranstaltet, ne? Ja. Alles sind Tage wieder drin, geht nicht. Ah. Also selber Challenge mit Dosen gelegt geht ja sowieso nicht. Also es gibt keine Challenge nach dem Motto, du kannst ihn erst loggen, wenn du 17 Dosen gelegt hast oder so. Das wird ja auch nicht freigeschaltet. Ich meine, ganz ehrlich, es gibt die urigsten Typen. Vielleicht, der meint das mit Sicherheit sogar bestimmt noch gut. Also ich glaube noch nicht mal, dass er da, vielleicht geht da keine Punkte, sondern ja, ich weiß auch nicht. Bei manchen weiß ich auch nicht, wie die denken. Vielleicht will ich das auch einfach nicht wissen. Was ich halt interessant auch finde, er hat auf seinem Account hat er halt nochmal so ein Bildchen verlinkt hier, so ein wie heißt das hier noch? Nicht Souvenir, hier so eine Grafik da von dieser Geo-Kalender-Geschichte, aber seine Events waren halt keine. Also da hat er dann irgendwie keinen Zuschlag gekriegt. Oder was, ne? Nee, irgendwie weiß ich auch nicht. Also so richtig passt alles nicht. Naja, wie auch immer. Ach so, guck mal, jetzt haben wir noch einen zur letzten Sendung, weil da hatten wir schon drüber gesprochen, mit dem Health-Score und so. Und wie ich jetzt gelernt habe, greift dieser Health-Score, wie er so schön heißt, bei hoher D&T-Wertung später, laut Reviewers. Also da wird nicht ganz so schnell geguckt. Ah, okay. Ob der Cache gut, weil natürlich die DNF-Quote höher ist, ne? Genau, weil wir haben hier in Hamburg so einen, der kümmert sich grundsätzlich einen Scheiß um seine Caches und DNFs kannst du 100 Stück schreiben, das interessiert den gar nicht. Und wenn du dann DNA schreibst, dann fängt er sofort an zu paulen und zu beleidigen. Und ich wunderte mich, da kam und kam nichts. Und dann hatte ich mal gefragt und dann schrieb mir irgendein Reviewer, ja, so und so ist das. Fand ich auch ganz spannend. Dann kurz angemerkt, weil ich glaube, also ganz ehrlich, das haben bestimmt schon alle anderen Podcasts durch, vermute ich, und alle Blogs, gab es wieder einen Rückblick von Groundspeak, Geocaching 2019, ein Jahr im Rückblick, Zahlen, Zahlen, Zahlen. Ja, auf die Zahlen kann man auch kacken. Insgesamt ist einfach weniger geworden, außer bei den Events. So, der Rest. Ja, und wichtig finde ich, Geocacher finden 41 Caches pro Jahr im Durchschnitt. Ne? Ja, also ich mach morgen noch einen und dann bin ich fertig. Ne? Kannst du auch dieses Jahr, glaube ich. Nein, also guckt euch das selber an, wenn es euch echt interessiert. Wir werden es jetzt nicht auch nochmal durchkauen. Das haben bestimmt schon andere gemacht, vermute ich. Und ich fand es auch nicht wirklich spannend, weil die Zahlen einfach nichts aussagen. Die Zahlen sagen sowieso selten wirklich was aus. Also ob es mehr werden, ob es weniger werden, dann verlasse ich mich lieber drauf, wie sich das im Feld anfühlt, wie man so schön sagt. Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ne? Genau. Dann gab es ein Announcement von der Geolausitz mit einem schönen Verschreiber, den sie bis heute nicht korrigiert haben. Der Geolausitz ist ja das Mega-Event, das ist GC8B7CJ. Und das Wichtigste, bitte fangt schon beim Kiez an, Übernachtung für unsere... Wir müssen auch die entsprechenden Buchen liefern. Also ich weiß nicht, warum sie Buchen liefern müssen, habe ich nicht verstanden. Die Eiche fühlt sich dann irgendwie benachteiligt. Ja, ich habe auch gedacht, also ich wusste nicht, vielleicht fürs Lagerfeuer abends. Nein, also ich meine natürlich Buchungen, aber... Müsst ihr in Bremerhaven auch Buchen liefern? Nein. Ich fand's echt niedlich. Und ich finde, ihr müsstet auch mal an einem Merchandising arbeiten, weil da macht die Lausitz euch auch ganz schön ein vor. Ne? Also ehrlich, ich weiß jetzt nicht, wie ich das formulieren soll, damit das jetzt nicht falsch verstanden wird oder böse aufgefasst wird. Nachher darf ich da auch nicht mehr wieder hin. Aber es gab so... Es gibt T-Shirts. Es gibt T-Shirts für Geolausitz. Und die gibt es in der Ausführung M und W für Männlein und Weiblein und genau. für Sternchen natürlich auch. Aber ich sag mal so... Man hätte es durchaus anders fotografieren können. Hat man. Klick mal drauf und geh mal jetzt online. Dann siehst du es. Ah, ich guck nochmal. Also man hatte am Anfang... Ja, wie soll ich sagen? Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das weibliche Model aussah, aber das... Also sorry, aber das sah aus wie... Also, da hättest du einige Coins draus, Wood-Coins draus machen können. Ja, da ist Platz drauf gewesen. Also, und dann auch unglücklich fotografiert. Ich weiß nicht, ob die Bilder keiner angeguckt hat, bevor es hochgeladen hat. Also jetzt sehen die gut aus. Ich habe mir die nochmal angeguckt. Vorher war echt unglücklich. Also ich glaube, da muss die Geolausitz noch ein bisschen dran arbeiten, bevor sie was rausgibt. Alles dreimal lesen, dreimal prüfen, dann brauchen sie auch keine Buchen mehr. Und vielleicht die Fotos einmal vorher Mutti zeigen. Ne? Ja, also mal ehrlich, das Mädel sah da wirklich unglücklich drauf aus. Also die war ja fotografiert, als wenn man ihren Busen irgendwie verkaufen will. Naja, du hast aber gesagt, die Nähe zur Lause, zur Tschechei ist das schon gegeben. Also, ja, nicht, nee, so schlimm war es ja nicht. Also wie gesagt, ich will auch nicht, dass sie böse sind, aber das Bild war sehr unglücklich. Also das passte gar nicht. Als wir das bekommen haben, habe ich gleich gewusst, worum es geht. Da musstest du mal drauf gucken, hast gedacht, oh, das braucht es keinen Text für. Also ist jetzt wesentlich besser, macht sie natürlich auch sympathisch, aber so ab und zu können sie mal, ich würde ein bisschen genauer gucken, also auch gerade bei den Texten mit den Buchen. Wie macht ihr das in Bremerhaven? Haut ihr auch die Texte einfach raus oder werden die nochmal? Lisa schreibt die immer und dann wird nochmal gegengelesen und dann wir versuchen es zu vermeiden, aber das uns passieren auch Fehler. Im letzten Announcement haben wir auch die verkehrte wir haben Celebration Creation Events announced, das sind aber die Community Events, also war eben halt komplett die verkehrte Eventreihe. Das passiert, du liest es, du hast einen Link verkehrt verlinkt im Groundspeak-Log. Ja, klar. Blog, das passiert, das ist natürlich. Nee, also verlinkt. Dafür sind wir auch keine Medienprofis. Ne? Wollte ich gerade sagen, auch Schreibfehler, alles klar, aber genau. Die Bilder, glaub mir, das erkennt jeder, dass das unglücklich war. So. Ja, manchmal ist es aber so, du hast einen Termin, wo du gesagt hast, der Shop geht online und dann hast du noch keinen und dann nimmst du erstmal das Beste, was du hast. Nicht genommen. Glaub mir. Dann leg's einfach ungebügelt auf den Tisch und mach ein Foto von. Ja, das ist, ja. Also nochmal, und nochmal, nicht erst, dass einer nachher beleidigt oder falsch steht. Das ist nicht so, dass das Mädel schlecht aussah, sondern die war einfach völlig unglücklich fotografiert. Also ich vermute auch, dass sie selbst gesagt hat, ich möchte, dass das Foto rauskommt. Ja, also weil also nee. Ja. Ja, aber guck mal, was Besseres kann doch der Lausitz jetzt gar nicht passieren, als wenn jetzt alle sozusagen von dem Foto reden und alle auf den Shop klicken. Das ist super Marketing. Ja, das stimmt, das stimmt. Du, ja? Aber da hätte man auch den Piraten nehmen können. Wo du sagst Piraten, ich habe mich jetzt über zwei Mega-Events bei uns nicht durchsetzen können. Ja. Und unser Sonntagsevent wird ein Piraten-Flashmob werden. Oh, nicht ein Flashmob? Ja, doch. Oder, also auf jeden Fall sollen alle im Piratenkostüm kommen an dem Sonntag, weil ich wollte das schon 2015 haben, irgendwas mit Piraten. Und jetzt unser letztes, was ich auch wirklich allen meinen Mitgliedern im Verein versprechen musste, das ist das letzte Mal, das wir jetzt machen. Danach wird der Verein aufgelöst, habe ich gesagt, dann mache ich irgendwas mit Piraten. Und das Sonntagsabschiedsevent wird ein Piraten-Event. Also sind alle dann Teilnehmer aufgerufen, im Piratenkostüm zu erscheinen. Nee, nicht Teilnehmer. In dem Punkt, also wenn es um den Piraten geht, ist Mitglieder schon das richtige Wort. Okay. Und da musst du aufpassen, dass du im Listing auch dann bei dem Flashmob Piraten und nicht Primaten schreibst. Ja, das stimmt. Nein, also nicht unbedingt Flashmob, aber es ist halt ein Abschiedsevent in Piratenkostümen, ist so, wo ich mich dann nochmal durchsetzen konnte gegen die übrigen Organisationsmitglieder, wo wir dann gesagt haben, einmal darfst du deine Piraten haben. Also ich fahre ja wenn hin und zurück, also ich werde ja eigentlich nicht übernachten. Jetzt überlege ich gerade, haben Piraten Hosen an? So richtige Piraten? Der in Hamburg nicht. Stimmt. Und der sieht mir auch sehr ähnlich eigentlich, so von der Silhouette her. Ne? Muss es auch doch nochmal kommen. Ich werde dir das erzählen. Ich bleibe ja, wir sind von Freitag bis Sonntag da. Wir werden uns das also dann tatsächlich, normalerweise fahren wir sonntags morgens nach Hause und meistens verzichten wir auf das letzte Event. Aber in dem Fall bin ich am Überlegen, dass man doch noch ein paar Beweisfotos macht. Du wirst ja feststellen, wie schön Bremerhaven ist. Ne? Wir waren da ja schon zweimal. Dreimal. Wir waren auch vor dem Event noch da und haben uns das schon mal angeguckt und hatten da mal übernachtet. Ach stimmt, aber habt ihr ja die Location ausgesucht für das Hörertreffen. Für das Hörertreffen, ja. Deswegen sind wir vorhin gefahren. Da wollte ich schon was haben, wo wir auch sicher sein können, dass das was taugt. So, dann haben wir noch den Aufreger des Jahres. Da habe ich aber auch einen Artikel im Blog, da könnt ihr das von mir auch nochmal nachlesen und wir gehen jetzt auch noch kurz, glaube ich, drauf ein. Die Facebook-Gruppe Geocache TB Spoiler. Ich erwähne nur mal so am Rande, natürlich verlinken wir die. Ich finde das immer noch albern, was da teilweise in anderen Blogs und Podcasts gemacht wird. Irgendwo hört oder gelesen, ich weiß gar nicht. Das wird sich ja nicht gehören, sowas zu verlinken. Da ja, weil gerade bei Facebook brauchst du nur diese drei Worte eigentlich. Ja, wirklich, vor allem haue ich mir mit der flachen Hand vor den Kopf. Ey. Wir haben erwachsene Hörer und Leser, meine Fresse doch mal. Und jetzt stelle ich mich hin und sage, ich weiß da was, aber ich sage euch nicht, wo es das gibt. Also wie bescheuert ist denn das? Sorry, aber ich finde das... Kraftzeit, hattest du Logs davon auf dein... Ich hatte eine Coin, das war so eine Reviewer-Coin, die halt mir von einem Reviewer geschenkt wurde. Das war so eine Reviewer-Only-Edition, die außer in meinem Schrank sozusagen noch nie das Tageslicht die Con gesehen hat und da hatte ich Logs drauf. Also der Einzige, der den Code kannte, war wahrscheinlich der Reviewer, der mir die mal geschenkt hat vor 4 Jahren. Nee, 3 Jahren. Nee, 5 Jahren. 2015. Der betreibt die Seite, siehst du? Und ich gehe da ganz stark von aus, dass diese ganzen TB-Codes über ein Skript generiert worden sind. Ja. Über die API einfach geguckt, gibt es die oder gibt es nicht. Weil, wie gesagt, die hat meinen Schrank noch nie verlassen, die Coin, außer dass ich die sozusagen in meinem Bestand habe. Die wird auch nirgendwo in irgendwelchen Logs automatisch mit als Kilometerzähler gezählt. Die liegt einfach nur in der Sammlung drin. Also, und da waren auf einmal Logs drauf, nach dem Motto gesehen bei Facebook und dann noch den Link. Fand ich doof. Also was mich wundert, ist, dass ich bei mir, ich habe so 10, 12 Coins, nicht eine. Und auch unsere DSM 2,5 Coin ist noch nicht auf so eine Liste gewandert. Also bisher toi, toi, toi. Ich hatte bei meinen TBs und Coins auch nichts drauf. Und so ein paar habe ich ja auch. Ich muss jetzt mal gucken hier. 18 Stück habe ich, ne? Also, ja. Ja, gut, aber wenn die generiert werden, die Listen, dann hätte ich jetzt schon die Befürchtung gehabt. Also deswegen, ich hatte auch eigentlich eher die Vermutung, dass da einer die austestet. Also wirklich generiert. Ja, aber du kannst ja zum Beispiel bei den großen Coin-Herstellern, kannst du dir das Kürzel vorweg quasi aussuchen. Ja. Oder nur ist ein Standardkürzel. Ja. Zum Beispiel bei Sepp und Bertha haben viele, ich bin nicht der Meinung, das ME als Startkürzel. Wenn du die dann schon fest anlegst, dann brauchst du gar nicht mehr so viele generieren. Ja, okay. Dann oder auch bei großen Events, die 1000, 2000 Coins machen, wenn du da die ersten beiden Kürzel vorweg identisch, also immer die schon festlegst, dann brauchen auch nicht mehr so viele Zahlen generiert werden. Ja, klar. Also ich fand jetzt, für mich war es auch nicht so ein Aufreger, nicht, weil ich keine drauf hatte, sondern einfach, weil ich rechne schon fast damit, dass ich irgendwann das bei mir auch einschlägt, aber mich wundert das fast, dass das so lange gedauert hat. Ich fand es auch so ein bisschen, der Typ hat ja eigentlich erstmal gar nichts Böses gemacht, der hat was veröffentlicht, ja, das ist doof, kann man, keine Frage, aber erstmal hat er gar nichts gemacht, sondern die Idioten, die das nehmen, noch nie im Leben diesen Inhalt gesehen haben und trotzdem discovern, das sind die Idioten. Nicht der, der das bereitstellt, in meinen Augen. Also hatte ich auch im Artikel so geschrieben, sehe ich auch immer noch so. Klar ist der Typ auch scheiße, aber ob er es nur macht oder auf irgendwelchen Events werden die Listen ausgetauscht, wo ist denn da bitte der große Unterschied, außer die Menge vielleicht? Na, es gibt natürlich auch Events, wo es dann auch vom Event-Owner nochmal nicht, als... Das kam ja noch dazu, 2 waren das sogar, ne? Nee, er hat ein Ach so, nee, genau, das war nur bei dem Event GC... 87Y87, also GC87Y87, Projekto Huelva 2019, die das dann auch noch gleich gepostet haben, Auszug davon. Also wie man so dämlich sein kann, habe ich auch nicht ganz verstanden. War ja, sogar auch schnell weg, ne? Als Announcement gemacht, ne? Nicht nur gepostet, als Stimmt, war ein Announcement an alle. Ja, Wo er dann praktisch die Codes auch nochmal freigegeben hat. Das war also der klügste von allen. War dann aber auch sehr schnell weg, dieser Eintrag. Ich frage mich halt auch immer so ganz ehrlich, ne? Ich meine natürlich, ich weiß, es gibt da irgendwelche Statistik-Fetischisten, aber also Trackables, ne? Auch wenn ich am Cash bin und ich sag mal am TB-Hotel und ich gucke mir die an, guck, ob ich vielleicht einen mitnehmen kann, mache ich aber auch immer seltener. Früher habe ich es total gerne gemacht, da bin ich sogar extra zu Caches gefahren, wo irgendwas drin ist, an Coins oder TBs. Aber dass ich mich da hinsetze, die abfotografiere oder abschreibe und zu Hause, ich sehe da überhaupt keinen, reizt das überhaupt nicht. Nee. Überhaupt nicht. Ich verstehe es nicht. Also, weiß ich nicht. Das ist, aber gut, jeder hat da so seine eigenen Vorlieben und Vorzüge. Mich reizt das gar nicht. Wie machst du das, lieber Graf? Ich habe Zeiten gehabt, wo ich jeden TB mitgenommen habe. Jetzt habe ich mittlerweile über 7.500 TB. Jetzt wird's langsam weniger. Also es gab halt Zeiten, wo du wirklich, wie du eben schon sagtest, zur Dose, wenn da ein TB drin war, extra hingefahren bist. Aber mittlerweile sind es ja auch wirklich nur noch TBs und keine schönen Coins, weil halt die ja mal alle verschwinden. Also von meinen 30 Coins oder TBs, die ich irgendwann mal rausgesendet habe, ist mittlerweile kein einziger mehr aktiv oder irgendwo unterwegs, so ungefähr. So ähnlich bei mir auch. Es ist natürlich so auf Events oder so, wenn da einer seine Sammlung mitbringt, der freut sich natürlich auch, wenn die alle einmal discovered werden. Dann ist er meistens so, dass die dann auch gleich schon so einen Zettel mit haben, wo ich dann nachher nur noch abtippen muss. Da habe ich meine meisten halt auch gesammelt, weil ich habe die wirklich gesehen. und auf einem Event und dann abgetippt. Ich kenne aber auch Cacher, die dann ihren 5-Kilo-Koffer mit CBs entsprechend zu jedem Koffer, zu jeder Dose mit hinschleppen und dann, wenn sie dich dann auch treffen dort, entsprechend auch erwarten, dass du die dann auch alle discoverst. Also ja, das wird mir noch solche Cacher-Kollegen gibt das auch, ja. Wenn du jetzt auf dem Event bist, so als Coin-Owner und hast du da wirklich deine Sammlung dabei und gibst auch die Liste raus und sagst, pass mal auf, du brauchst jetzt nicht alle abschreiben, ich habe hier eine Liste ausgedruckt. Das finde ich auch total legitim, ne? Weil du hast ja wirklich dann gesehen, ne? Und der Owner selbst gibt sie dir, ne? Aber wie gesagt, und Dr. Ringding schreibt das auch gerade, ihm belastet das nur, TBs mitzunehmen und Coins. Das ist bei mir mittlerweile auch so. Ja, also da, ich störe nicht. Weil du findest ja auch kaum noch vernünftige Caches, wo sie reinlegen kannst. Also wenn ich mal ein Small oder so finde, dann ist das oft schon so, dass ich sage, okay, nee, der ist aber jetzt hier, vielleicht kommt die Coin dann doch weg, weil die doch nicht so gut geschützt ist, die Dose hier. Ja. Also das ist, also mich belastet das manchmal auch echt nur. Übrigens hier, der Projecto Huel war, der scheint aber die Codes von den Volunteers gepostet zu haben, schreibt Palk gerade. Und der hat seine Ohren ja immer überall drin, na, der ist ja, ne? Heimlicher Reviewer. Ja, das ist natürlich noch schlechter, ne? So, jetzt, ich muss trotzdem jetzt ein bisschen mal wieder, wir wollen ja auch mal irgendwann, wir sind schon wieder über zwei, wir schaffen es schon nicht. Es gibt noch, ich weiß mal nicht, ob man danach überhaupt suchen kann, aber es gibt einen Log mit der Nummer GL10G2ZPX. Also GL10G2ZPX. Doch, den gibt's noch. Ja, ich weiß, kann man danach suchen auch? Ja, muss man ja eigentlich können. Wir sagen mal ehrlich, der schreibt einen Standard-Log ganz deutlich vorbereitet. Ehrlich, ich liebe Geocaching da drin mit Herzchen und hast nicht gesehen. Aber am geilsten finde ich da drin, das ist ein komplettes Standard-Log. Also der schreibt auf sich überall das gleiche Blabla fast. Und unten drunter ein riesig groß dann mit dem Discover Me und wo denn überhaupt Discover Me? Da ist doch gar keine Nummer. Die würde ich ja hier gleich durchgeben, wenn er das will. Da belehrt er die Leute, dass sie ein DNF schreiben sollen, wie sie Logbücher und Logstreifen benutzen sollen. Also doch, Discover Me unten drunter steht die Nummer. Echt? Im DB. Achso, sehe ich hier gar nicht. Aber das ist doch völlig absurd, oder nicht? Was soll denn das? Also ich fange andere an zu belehren und schreibe selber so einen scheiß Standard-Log? Fand ich auch irgendwie. Aber also, wer sich belehren lassen möchte, kann da gerne mal gucken. Und dieser Log zeigt ja eigentlich auch nur, ne, dass es ja irgendwo wieder irgendeine Challenge gibt mit dein Durchschnittslog muss so und so viel 1000 Zeichen haben. Ja, da geht aus, ja. Früher gab es sowas und mittlerweile auch nicht mehr statthaft, weil da würdest du ja dein individuelles Logverhalten entsprechend dadurch hingehend beeinflussen, durch dass du deine Verhaltensweise änderst. Aber es gibt doch freigeschaltet. Alte nee, aber mit Bestandsschutz, genau, ja. Ja, ne, die gibt's halt noch, ne? So, ja. Und das, oh Gott. Ich habe manchmal schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich so wie jetzt letztens habe ich 3 Caches gemacht, aber kurz bevor es dunkel wurde, und da habe ich tatsächlich dann mal Copy and Paste gemacht. Nein. Ein Log geschrieben und zweimal ja. Das mache ich immer. Ja, ich weiß. Ich mache nur bei besonderen, die mir richtig gut gefallen haben. Da gebe ich mir Mühe und schreibe was. Aber ansonsten benutze ich tatsächlich einen Standard-Log, wenn ich die Dose langweilig fand. Ich logge tatsächlich jede Dose individuell, wenn auch nur kurz. Ja, also bei 2000 in 10 Jahren, da kannst du dir auch mit den Füßen malen. Du weißt ja gar nicht, mit was ich tippe. Ja. Also die Hände benutze ich nicht. Ich befürchte das schon, ich kenne die Stempel ja. Dann bin ich ja das ganz schwarze Schaf. Ich gucke dann immer, was die Leute gelockt haben, mit denen ich unterwegs war, kopiere mir aus 2 Log-Einträgen das Beste zusammen und habe meinen eigenen. Also, wenn du dafür noch ein Skript schreibst, dann ist perfekt. Ja, also dafür werde ich dann auch schon immer aufgezogen, weil ich dann auch teilweise vergesse, meinen Namen rauszulöschen. Ja, das ist auch blöd, das sehe ich auch so. Ja. Aber guck mal, ab und zu drin, ich bin heute unterwegs gewesen im Team mit Graf Zahl. Ne? Genau, das passiert mir auch, genau. Ja. Das ist cool, da kann ich ja bei alten Caches einfach mal ein Jahr zurückblättern und nehme einfach irgendeinen Log, das da schon steht. Ja, das ist gut, das ist eine gute. Ja, muss ich drüber. Muss nur aufpassen, wenn da irgendwie drin steht, dass das Logbuch nass ist, dass du danach auf jeden Fall noch ein NA loggst, ne? Ja, aber selbstverständlich. Du wurdest übrigens erwähnt bei OC im Talk, ne? Ich höre dir ja. Echt? Irgendwie ja, aus Verzweiflung, glaube ich, oder als Mitleid, oder ich weiß nicht, ich höre die aber immer. Du hast ja einen OC-Cache gemacht. Dafür wurdest du ja sehr gelobt. Ich habe dann auch mal wieder einen probiert. Und das war auch wieder für ich glaube mir, sehr lange Zeit. Also, sorry, aber OC ist bei mir sofort, ich kann mich gar nicht mehr. Dieses tote, wiehernde Pferd kommt dann immer wieder. Ich habe den OC-Cache, wo steht denn überhaupt die Nummer auf dieser topmodischen Seite? Da ist er, OC13FF6. OC13FF6. Oh, jetzt kommt Heike gerade nach Hause. Du bist zu früh, wir sind noch nicht ganz durch. Der Cache heißt Straßenbahn Neu-Wulmsdorf. So, dann blättert man mal runter und dann sieht man, der wurde, also das FTF, ach nee, gar nicht wahr, da hat er sein, am 12. Oktober 2017 hat Glöckchen den Cache gewartet. Wann hat er den denn gelegt? Am 5. Oktober 2017, genau. Und am 12.2017 hat er ihn dann gewartet oder mehr oder weniger freigegeben. Dann hat es nur ein Jahr gedauert, nee, es hat nur 3 Monate gedauert. Und am 14. Januar 2018 hat PixShooter den FTF gemacht. Und ich habe jetzt am 4. Januar 2020 den nicht gefunden. Hm. Das nenne ich mal eine Historie. Vermutlich ist der, hat der sich aufgelöst in den 2 Jahren. Also nur über Stufen zu erreichen, das war auch gar nicht mal so schwer, wo er hätte liegen müssen. Ich habe dann auch einen DNF gelockt und seitdem gab es auch keine Retention. Wie groß? Ich gucke einfach, wie groß. Ein kleiner. Ja, ja gut. Oh. Also, aber das ist so die Qualität OC-Caches, wie ich sie hier in der Umgebung. Und Glöckchen ist noch einer, ich weiß nicht, ob der noch wirklich aktuell dabei ist, aber ist eigentlich einer von den Guten. Also von den wirklich Guten. Ich wollte sagen, Glöckchen ist aber Schlange dabei, ne? Dr. Ringling, du hast recht, vielleicht habe ich ihn auch nur einfach nicht gefunden, aber trotzdem zeigt die Historie von diesem Cache in etwa in welcher Geschwindigkeit Open Caching hier so gesucht wird. Nämlich, also ich sag mal so, ich hab ja auf Hörerwunsch, ne? Es war ja ein Kommentar, dass man mal vielleicht auch einfach mal ein OC-Only sucht. Das habe ich ja tatsächlich dann aus Verzweiflung gemacht, weil ich den anderen nicht gefunden habe. Genau, dafür wurdest du ja auch gelobt. Genau, und den zum Beispiel, das war ja sogar ein virtueller hier irgendwie, ne? Genau. Das war bestimmt, das war der Monatsfund bei OC. Ja, da kannst du davon ausgehen. Und jetzt, ich muss mal gerade gucken, wann wurde denn gelegt hier? Der wurde gelegt am 2. Juni. Und ich habe ihn am 30.12. gefunden. Ne? FTF. Als erster. FTF, na klar. Ja, das habe ich schon fast gedacht. Ja, und du hast hier mit den OCs ringsherum überall. Ne? Wollte ich gerade sagen, die sind wirklich bemüht und die geben da alles. Das will ich alles überhaupt nicht aber für mich ist das keine ernstzunehmende Plattform. Und zwar nicht wegen der Plattform, sondern weil es da einfach keine Caches gibt. Jedenfalls nicht hier und auch nicht in der Umgebung hier. Also das ist alles, was ich da ausprobiert habe, war wirklich gruselig. Und dann sind sie immer stolz auf ihre paar Besonderheiten, wie diese komischen, wie heißen die? Weiß ich nicht, hat irgendwo einer ein Dixie-Klo in Sachsen gesehen und jetzt veröffentlicht er das und dann musst du hier ein Dixie-Klo fotografieren und dann das. Ja. Super, wird sich mir nie erschließen. Ich habe das neulich auch, ich war bei Weihnachtsbesuch bei der Familie in Düsseldorf und habe ich gedacht, oh, in der Nähe, vielleicht kannst du nochmal ein Cache irgendwie finden und dann Segeo angeschmissen und dann bin ich tatsächlich über so ein OC gestolpert und dann ging es da um Erdbeben und man müsste irgendwo, wo es ein Erdbeben mal gab, hin und ein Foto machen und da habe ich gedacht, ey, Leute, das hat sehr entfernt noch mit Geocaching zu tun. Ja, es ist einfach... Also Mich wundert, dass nicht einfach einer dabei geht, entsprechend sich von Tradis bei geocaching.com entsprechend die Koordinaten kopiert und die da einfach per OC einstellt. Das machen ja viele. Ja, das machen viele. Also hier sind ich meine auch, wenn es gar nicht dein eigener Cache ist. Ach so. Ja. So, jetzt hast du was losgetreten hier. Ne? Ich glaube, die Mühe machen die Leute sich mehr. Die OCs ist also hier zumindest ist relativ tot. Da bewegt sich gar nichts. Ich meine, wenn du jetzt so einen Power Trail hast, irgendwo bei Jesteburg und den mal bei OC reinhaust, was meinst du, was das für Leute anzieht? Ne? Niemand. Genau. Ja. Aber auch exakt überhaupt niemanden. Das ist so. Da kommt einer, der da sowieso zufällig in der Nähe ist und das war's auch. Na gut. Also ich finde es halt immer, OC, das ist ein separates Thema. Es ist halt immer ein bisschen schade, weil hier liegen auch so ein paar OCs rum, aber ich traue mich immer gar nicht hinzugehen, weil ich genau weiß, also wenn du sie findest, dann lebt sie, die Dose. Ne? Ja. Vielleicht machen wir da mal eine Sonderfolge von und gehen mal zusammen los, eine Runde OC machen oder so. Das können wir uns mal so im Hinterkopf behalten. Schreibt mal. Da muss uns aber ganz schlecht gehen den Tag. Ne? Ja, aber das können wir uns tatsächlich mal merken. Das wäre so mal was. Ja, vielleicht mal so. Eine schlechte Zeit. Idee, ja. Wenn man nichts anderes hat, ne, dann können wir mal eine OC machen. Lichtet auf dem Wilseder Berg, dem höchsten Berg Norddeutschlands entsprechend, ein OC oder nicht? Da liegen mehrere OCs. Und zwar wurden die beim Sonnenuntergangs-Event zum Teil gerade frisch gepublished. Ach, stimmt. Irgendwie hat da hat zum Beispiel der Himberger hat, glaube ich, der GC-Log-Service hat was, der Ritter Ramon hat was gemacht. Also da sind einige. Okay. Ne? Da, ja. kann man OC satt machen. Ne? Ich würde sie auf engstem Raum. Trotzdem eher nicht wahr. Dann haben wir noch ein, ich überlege gerade, wie ich das am besten formuliere, damit wir den Link dann auch finden. Die Überschrift in der Zeitung war: Smartphones dienen Schülern als Lernhilfe bei mods.de, das Nachrichtenportal für Brandenburg. Der Osten ist weit voraus. Die haben tatsächlich, wenn ich das richtig gelesen habe, nämlich Where I Goes programmiert in der Schule. Zum Üben, wie man programmiert. Die Idee fand ich auch mal ziemlich cool. Wo war, ah, okay, denn, ja, gut, das? Ja. Wo war denn das? Moment. Ich gucke auch gerade mal. F Where I Go. Genau. Etwas Nützliches mit dem Smartphone anstellen. Felix Maximilian Kallen, ja, wie er immer heißt, vom Oberstufenzentrum haben mit der Where I Go App Führungen durch Fürstenwalde programmiert. Das fand ich ehrlich gesagt mal eine interessante Variante. Da hoffe ich immer, dass da noch mehr drauf aufspringen, weil ich finde so Stadtführung per Where I Go, das ist eine coole Aktion. Ja, finde ich auch gut. Ich würde ja auch mal gerne hier mal einlegen, weil ich auch so ein, zwei Ideen habe, aber ich mag mich an dieses Programmiertool. Ich bin da einfach zu... Dann nimmst du einfach, gehst du mal bei uns im Blog und guckst nach dem Where I Go für Einsteiger. Da habe ich nämlich einen ganzen Artikel drüber geschrieben. Ich weiß, den ich habe da mal trotzdem, na gut, vielleicht gucke ich nochmal. Nee, der ist wirklich, also da bedanken sich auch zig Leute für, weil der ist wirklich mal eben nicht so gleich, wir machen dies und jenes, sondern wirklich rudimentär drei Sachen und das war's auch schon so. Dass du einfach weißt, wie mache ich eine Zone, wie verbinde ich die und wie geht das, das war's. Und das funktioniert. Also da gibt's jetzt noch mittlerweile ein oder zwei Online-Tools. Ich glaube, das Where I Go Community oder sowas heißt diese Seite. Die haben so einen ganz simplen, okay, nach dem Motto, was ist für eine Zone, beantworte drei Fragen, Multiple Choice und klicke was an. Ja, so habe ich das auch gemacht. So ein Online-Tool zum Programmieren, das funktioniert sogar. Ich suche mal nachher den Link raus. Das ist relativ einfach. Das geht. Ach genau, bei mir, deswegen hast du ihn vielleicht bei uns auch nicht gefunden. Der heißt bei mir UrWeGo für blutige Anfänger, weil UrWeGo war so ein, den habe ich mal benutzt. Dafür. Das ist das dieses Tool dafür, ne? Ja, da genau. Gibt's glaube ich sogar zwei, drei von, aber den fand ich am besten. Der hatte so ein paar Vorteile schon. Und das ist ja, gar nicht so schlimm. Der UrWeGo, der kann schon sehr, sehr viel andere Sachen. Aber das, was ich meinte, ist wirklich so eine Internetseite, wo du einfach Zone angibst. Ja. Sagst, macht ein Motto, die und die Frage soll da beantwortet werden und dann macht die nächste Zone. Also wirklich, Lauf von A nach B, so, ne? ganz einfach. Ich schicke den nachher dann mal nach Ende des Podcasts den Link rum, dann kannst du den mit verlinken. Das funktioniert wunderbar. Also, so für einfache Sachen funktioniert das. Ich verstehe auch nicht. Ohne viel vorher anlesen müssen oder so. Einfach anklicken, fertig. Warum Groundspeak da nicht mehr hinterher ist, verstehe ich auch nicht. Weil da könnte man das, also damit könnte man auch Leute locken, bin ich mir sicher. Also, ja. Denn du hast ja ganz oft hier in der Innenstadt hast du das Problem, du kannst ja sowieso keinen Cache da richtig vernünftig legen, weil vernünftig suchen ist immer schwierig. Du hast ja immer Verkehr irgendwie. Ja. Ne? Oder du hast ja das Problem, dass wenn du aus dem Ort kommst, hast du da immer Verkehr. Wir sind jetzt über 25 Jahre verheiratet, da ist nicht mehr immer Verkehr. So, und dann hast du halt, oder du hast das Problem, dass halt schon so viele Caches da rumliegen. Ja. Und beide Probleme habe ich nämlich hier in Schneeverding teilweise und ich würde hier gerne mal so einen kleinen Vergo legen, aber ja, okay. Können wir auch mal kombinieren mit DSM, also kriegen wir auch noch hin. Ja, die grüne Bank lassen wir mal aus, die ist sowieso nicht so wichtig. Dann haben wir, was wir natürlich vermelden müssen, das haben bestimmt auch schon wieder alle vermeldet, aber das ist ja der wöchentliche explosive Fund, ist wieder mal Munition gefunden worden. Diesmal, ja, aber der ist ja gar nicht mehr so alt hier. Das ist ja erstmal nicht alt, aber es ist doch jeden Monat findet doch irgendwer irgendwas. Also das ist ja, da haben die Zeitungen sich auch schon drauf eingeschossen. Das war die Augsburger-Allgemeine.de. Fund beim Geocachen entpuppt sich als Weltkriegsmunition. Und dann haben die Mutter und Tochter das mit nach Hause geschleppt und erstmal gewaschen, wo ich auch mal denke, ich meine, ich glaube, es hackt ehrlich. Also das ist dann auch Darwin, wenn was passiert wäre, oder nicht? Also, weiß ich nicht. Ich schleppe irgendwie ein Metallteil aus dem Wald mit nach Hause und schrubb dann da zu Hause drauf rum. Hm. Aber es hat sich ja nachher herausgestellt, da war Brandmunition. Da wäre es doch genau richtig gewesen, das zu löschen. Das stimmt natürlich. Aber ganz ehrlich, also da ist mein Mitleid ist da auch in sehr engen Grenzen, also in ganz engen Grenzen. Aber sie haben es ja überlebt. Also ist nichts Böses passiert. Aber wir wollten es wenigstens auch vermeldet haben. Und den letzten Punkt lassen wir wieder für, ne? Den lassen wir auch immer offen, falls wir nochmal irgendwann zu kommen. Der steht schon seit Beginn dieses Podcasts. Ja, ne? Das stimmt. Ich finde aber, wir lassen ihn. Das ist Kult. Weil jetzt, wir sind schon bei 2,5, also wir sollten jetzt auch langsam. Ich finde, wir haben ja Bremerhaven auch ein bisschen zu Wort kommen lassen, wie es ist. Alle Programmpunkte wurden genannt. So. Außerdem genau. kriegt er auch gleich nochmal so einen Abschlussblock, aber lass uns die Tipps und die Cash-Tipps jetzt nochmal einmal ein bisschen schnell durchgehen. Damit genau. Müssen die Leute sich sowieso selbst beschäftigen, würde ich sagen. Von daher haben wir einmal vom GCC zum Geocaching Wizard. Deswegen hört Pike auch nur zu, da hat er die ganze Zeit drauf gewartet. Das könnt ihr auf Geogedöns nachlesen. Das ist, welche war das? Folge 105. Vom GCC zum Geocaching Wizard. Wobei der Link ist 116. Naja, 105 ist es aber. Ja, Pike, komisch, was ihr da baut. Ich staune sowieso, dass die alle immer noch im Chat sind. Müsst ihr alle nicht arbeiten morgen oder was? So. Ja, alle ausschlafen. Dann gibt also, es eine neue. Wobei ich gar nicht weiß. Ich glaube, der Geocaching Wizard ist dann komplett neu. Der GCC bleibt wohl als altes Relikt bestehen, ne? Ja, so wie ich das mitgekriegt habe, ja. Ja, so hatte ich es auch verstanden, weil ich finde, den GCC sehr, mir, für mich tut er alles, was ich brauche. Den habe ich auch seit Beginn meiner Karriere dabei. Ja, ne? Das ist auch was ich nicht weggeben möchte. Deswegen bin ich ganz froh, wenn sie das komplett neu machen. Ich glaube, zwei Programmierer konnten nicht mehr miteinander oder irgendwie sowas war da. Das ist wie der Gründel, den man quasi auch in der Tasche hat. Ne? Ja, so, also das wieder zu. Immer, alle Folgen. Ich habe die ganze, also sämtliche Bände habe ich mit zum Cachen. Ich bin immer froh, dass der Gründel keine Enzyklopädie geschrieben hat, weil auch die hätte ich mitgeschleppt. Ne? Dann gibt's eine Karte mit Nachtcaches, die jetzt wohl relativ neu und relativ aktuell ist, von René FFM, zusammengeschrieben, reneffm-gc.de. Da findet ihr eine Nachtcache-Karte. Ich weiß immer nicht, wie sinnvoll ist. Ich fand die früher schon alle nicht sinnvoll, aber wer. Aber ich habe ganz gerne drauf geguckt früher. Und diese alte Karte, diese nachtcaches.de, die gibt es ja nicht mehr oder die ist nicht mehr gepflegt. Und die hier ist relativ aktuell. Und der bittet auch darum, wenn man Nachtcache kennt, der nicht drauf ist, dass man ihm das mitteilt. Ja, aber ich habe doch das Icon, das ist doch bei Nachtcache eigentlich fast immer gesetzt und habe doch dann. Also. Ja, aber es ist überschaubarer, wenn man eine Karte hat, die man hier so nutzen kann. Ja gut, das benutzen nicht alle GSAK. Ich habe das in GSAK-Filter nach diesem Icon und dann schmeiße ich das auf eine Karte und dann habe ich das. Also, ja, aber mittlerweile geht das auch nicht mehr so einfach, weil früher konntest du, wenn du ein Event eingereicht hast, zum Beispiel nicht alle Icons anwählen. Dann hast du erst das Listing als Tradi erstellt, dann konntest du auch das Taschenlampensymbol verwenden und dann hast du nachher von Tradi auf Event umgestellt und dann hattest du auch das Taschenlampensymbol zum Beispiel beim Event. Mittlerweile kannst du auch das beim Event von vornherein das Taschenlampensymbol Symbol anklicken. Ja, vernünftig, und so würde das auch in deiner beim GSAK dann entsprechend als Nachtcache rausgeworfen werden. Wenn es ein Nacht-Event ist, macht es ja natürlich auch Sinn, aber ist kein Nachtcache. Also wie gesagt, ich will die auch gar nicht schlecht machen, um Gottes Willen. Also aber wer eine sucht, wir wollten sie wenigstens mal erwähnt haben hier. Und als letztes Tool habe ich jetzt erst vor kurzem gesehen, sollte man ja wieder nicht verlinken, weil das ja wieder alles schlimm, ist der Webvigo.net. Also Webvigo zusammengeschrieben, webvigo.net. Da kann man über Goes online spielen. Also nicht, dass das wirklich gut funktionieren würde. Ich habe da auch ein Video zu, das verlinken wir denn hier. Dafür ist der Link ist mir jetzt zu lang, um den zu schreiben. Den habe ich aber schon in die Shownotes-Liste geschrieben. Da gibt's ein Video, das erklärt, wie das funktioniert. Der funktioniert sehr wackelig. Ich habe den heute probiert, weil ich bei einer Liste da habe ich den Vergo nicht hinbekommen und habe den dann mal zu Hause auf diesem Tool probiert. Ja, das geht irgendwie, aber Und auch nur irgendwie. Ne? Ja, genau, also das muss man nicht haben. Aber wer es mal ausprobieren will, Webvigo.net ist mal eine nette Idee. Dann kommen noch die Cache-Tipps, auch die können wir schnell abhandeln. GC8AEM4, Horneburger Sehenswürdigkeiten. Das ist wieder so eine zweite Reihe Perle. Der ist jetzt nicht der Hammer, aber für so eine kleine Stadt wie Horneburg führt er einen an alle Ecken. War sehr schön, ich habe den mit Heike gemacht, der hat uns viel Spaß gemacht. Eigentlich ist das ein Multi mit dem Stempel am Ende, aber er nennt es halt Letterbox. Ah, okay. Ja, kann man so machen. Geht's wohl ums Icon. Dann einfach nochmal erwähnt, für mich speziell die anwesende, ich habe die Runde ja, die, wo wir beide uns da durch Zufall tatsächlich getroffen haben, gemacht. Ich finde ihre Caches klasse. Also die sind genau auf den Punkt, so dass man sie noch machen kann und trotzdem kleine Basteleien. Also top. Und das möchte ich nochmal erwähnen, es war nicht abgesprochen. Wir wussten nur, dass wir ungefähr in derselben Gegend an dem Tag cachen, aber nicht wer, wann, um wie viel Uhr. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass ich irgendwann gesehen habe, dass du an einem Cache warst, wo ich 2 Tage vorher war oder 1 Tag vorher. Ja. Und dann habe ich gedacht, ach, in der Ecke ist es. Und irgendwann bist du mir hinterhergelaufen, weil du die Straßenseite gewechselt hast. Ja, wir haben uns auch gekreuzt irgendwie, da habe ich das Gefühl gehabt, ja. Naja, Vor allem habe ich gedacht, du bist da abends irgendwann unterwegs. Ich war ja morgens zur Dämmerung da, also zum Sonnenaufgang. Das war der große Gag. Also es war irgendwie sehr merkwürdig, ja. Nein, es war nicht abgesprochen. Genau, und da möchte ich einfach mal erwähnen, damit man weiß, weil mir haben tatsächlich die auch sehr gut gefallen da. Da möchte ich einfach mal einen erwähnen von, nämlich den Klampenschirm. Ja. GC86H7M. GC86H7M. Wenn man die Runde mit dem Cache läuft, dann ist man so, ich sag mal, 1,5-2 Stunden unterwegs. Ja. Hat was geschafft, hat schöne Caches, abwechslungsreiche Caches. Schöne Gegend auch. Ja, ja, ne, da ist man in Ruhe. Das hat echt Spaß gemacht. Das muss man auch empfehlen. Und zum Abschluss. GC8FPAA. Das ist aber nur das Paradebeispiel für die gesamte Runde. Die heißen alle NHAK 2019. Das ist so ein Adventskalender mit 24 Türchen und Bonus. Und ich sag mal, natürlich sind die alle genial, aber selbst die 4-5, die ich jetzt am schwächsten fand, sind immer noch weit über dem Durchschnitt. Die kommen einem auch, glaube ich, nur deswegen schwach vor, weil einfach die anderen noch genialer sind. Also ich habe am Anfang gedacht, wieso hat diese Runde derart viel Favoritenpunkte bei GC Project da am Stehen? Mhm. Ja, nachher wusste ich's. Also geil. Und den ich hier genannt habe, den Weihnachtspiraten, ist für mich so die Krönung obendrauf. Also die Runde auf jeden Fall machen. Ja, den habe ich auch schon auf der Liste, da werde ich mit dem Juno demnächst hin, weil ich habe die andere bei uns hier im Heidekreis bei Bad Vollingbostel und gibt es nämlich auch eine Adventsrunde, die ist nett, ja. Aber halt, ich glaube, das Ziel wird als erstes da oben hin sein mit dem Juno, weil ich glaube, das gefällt mir. Ja, also diese ist klasse. Also ich wäre dagegen, die an einem Tag zu machen. Ich habe sie jetzt in 5 Stücken gemacht, weil ich sie mal nach der Arbeit gemacht habe. Ich hatte also immer nur so 1,5-2 Stunden, bevor es dunkel wird. Aber die ist zu schade, um die schneller zu machen. Und die dauern auch ein bisschen, die Multis manchmal. Man sollte sich das nicht für einen Tag vornehmen. Da tut man sich selbst keinen Gefallen mit. Nee, das ist ja von uns ja auch, ist mal in 20, 25 Minuten erreichbar. Also von daher, da fahren wir ein paar Mal hin und werden die nach und nach abarbeiten. Ne? Lohnt sich. Wenn's Wetter ein bisschen besser, dann gebe ich da mal los. Stellingen hatte ich auch schon geplant, lese ich gerade. Ja, mach die. Die sind echt genial. Macht richtig Spaß. Da ist ein Where I Go dabei. Das ist genau der, den ich irgendwie nicht zu Ende gespielt bekommen habe, weil der irgendwie zeigte der immer was an, was an der Stelle nicht ging. Ging wohl ganz vielen so. Wenn man so die Logs liest, haben die fast alle als Tradi gemacht. Ja, dann sind wir soweit durch. Kaum 2,5 Stunden rum. Genau. Jetzt wollen wir nochmal hören. Du hast noch was? Ja, ich würde nochmal kurz nochmal sagen, bevor wir dem Graf Zahl nochmal so das Abschlusswort gönnen. Tut dem Holger einen Gefallen, schickt ihm eine Postkarte. Ja. Ne, das möchte ich nochmal abschließend erwähnen. Absolut. Er freut sich bestimmt tierisch darüber, wenn er die bekommt. Weil er die auch tatsächlich dann immer mal wieder in die Hand nehmen kann und sich durchlesen kann, angucken kann. Ja. Das finde ich auch. Ich finde das fast wichtiger als die Spende. Macht auch gerne Spende, keine Frage. Das tut ihm alles gut. Aber ich finde die, doch, guck, der Stelling hat auch schon eine bestellt. Ja. Unsere Hörer sind da sowieso gut. Also da brauchen wir gar nicht reden. Ja. Ich denke auch. Jeder weiß, was er zu tun hat. Ja. Aber ich glaube auch, egal was man macht, eine Postkarte tut nicht weh. Und ihr braucht doch nichts draufschreiben. Vielleicht schreibt ihm einfach eine Karte mit eurem Namen drauf und macht ihm von mir aus noch ein Bild oder was. Wer die Worte nicht findet, er freut sich, glaube ich, einfach über einen Gruß. Ne? Ja, bevor da rumliegt und gar nichts hat. So. Ja, wir haben Bremerhaven trotzdem als Hauptpunkt drin. Den Gast haben wir ja nicht umsonst. Ich finde, wir haben auch ein paar Sachen eingestreut, die wichtigsten. Klar, hätte da immer noch ein bisschen mehr zu Wort kommen müssen. Wir müssen aber, also 2 Stunden ist wirklich immer so der Running Gag, den wir eigentlich einhalten wollen, aber 3 Stunden ist dann auch wirklich mal Ende. Deswegen, ne, wenn es ein bisschen kurz war, ruhig mal in die Kommentare rein, falls noch Fragen sind. Vielleicht machen wir ja vorher noch eine zweite Folge, wenn jetzt 500 Fragen kommen. So, was ja, klar, ich beantworte die ja so gerne. Ich komme gerne wieder. Vielen Dank, dass ich bei euch mit dabei sein durfte und entsprechend mal kurz über das Programm von Bremerhaven mit euch reden konnte. Wer immer noch nicht weiß, wann das Event ist, 6.6.2020 in Bremerhaven im Schaufenster Fischereihafen. Jeder ist gerne willkommen, bei uns mit dabei zu sein. Wie schon gesagt, wir haben ein umfangreiches Programm. Man kann bei uns Fischbrötchen essen. Ich glaube, das zieht schon die Massen allein deshalb, weil es Fischbrötchen sind. Ansonsten, wir sehen uns demnächst dann halt im Wald oder auf einem Event. Steht denn eigentlich alles fest jetzt? Also zum Beispiel die Spiele? Wir sind in der Findungsphase, was wir denn wirklich als Spiel machen wollen. Es wird ein Spiel definitiv geben, was einen maritimen Charakter hat. Und das wird dann auch so sein, dass es da ein paar kleine Preise zu gewinnen gibt. Also das Übliche, eine Taschenlampe, eine Coin, das, was man so halt bei Events dann halt raushaut, sodass auch hier für jeden was dabei ist, außer einer Hüpfburg, Dosen drumherum, die man suchen kann, ein paar Lab-Caches und dann noch ein paar Spiele. Da müsste man sich ja gerade nochmal was bei den Spielen überlegen. Da muss man nochmal. Also ich bin auch immer dafür, dass ich müsste das vielleicht nochmal mit Seattle abklären, ob man nicht tatsächlich Signal da Kiel holen kann. Das geht bestimmt irgendwie. Den kann man ja vielleicht vorher in so einen Plastiksack stecken. Der ist doch sauberer als vorher dann. Ja. Ne? Das deutsche Meerwasser ist ja immer besser von der Qualität her. Ne? Gerade die Nordsee ist ja quasi glasklar. Vielleicht auch so ein Yeti auf ein Holzbrett setzen und dann kann man dann werfen und wenn man was trifft, dann löst sich das Holzbrett. Ja, oder steht, ja, das hat aber nicht so maritimen Charakter, finde ich. Da musst du doch was anderes überlegen, glaube ich. Ne? Doch, da unter ist ja Wasser. Man kann ja mit Fischen bewerfen, den Yeti. Ne? Oder wir jagen dich durch den Zoo. Ich möchte mal sehen, wie der Eisbär guckt, wenn du da vorbeiläufst in diesem Anzug. Das wäre tatsächlich, ja, und da ist ja auch der Zoo da vor Ort, ist ja tatsächlich dafür gemacht, weil gibt's ja große Glasscheiben immer. Das wär, ja. Ne, ja. Ne? Wer ist eigentlich alles in der Orga da in Bremerhaven, außer dir? Tudor 99, Ferrari Girl, Christian mit Y geschrieben. Wir sind so die Kernorga, wir viert, also die auch schon 2015 und 2017 das auch gemacht haben. Und dann haben wir noch ein paar Mitglieder in dem Verein, die dann so punktuell dann logistisch mit unterstützen oder auch mit sich um die Spiele kümmern. Aber so im Kern sind wir das, wie wir es auch schon die anderen Jahre auch schon gemacht haben. Macht ihr diesmal auch wieder die Abschiedsfeier in der Krebshöhle oder? Nein. Ich erinnere mich, dass Holger nach 3 Minuten gesagt hat, nee, hier, ich gehe raus. Das war halt eine typische Hafenkneipe, wo man auch noch drin rauchen konnte. Das war so die letzte. Nichts anderes getan wurde, als ununterbrochen von allen geraucht. Das war wirklich, also ja. Ja, Hohns Eck hat halt, ist Kultcharakter normalerweise, aber wirklich, wenn du wirklich schon den ganzen Tag auf den Beinen warst, dann willst du da abends eigentlich nicht noch mal rein. Das mussten wir auch lernen, wir überlegen uns noch mal was für die. Ja, der Laden war, der war wirklich der Hammer, ja, das muss ich sagen. Wir überlegen uns, was du so für so ein kleines After-Event Meeting-Party mit den VIP-Gästen. Das wäre natürlich ein Laden gewesen für den Yeti. Ne? Ohne Hose ist in dem Laden schon nicht der verkehrteste gewesen. Ja, wir sind ja schon nach 22 Uhr, also wenn du nicht alleine nach Hause gehen willst, ist das definitiv die richtige Adresse. Ich mache das auch vor 22 Uhr, das ist das Problem. Ab 50, so sage ich mal so. Das war jetzt böse, aber das ist so, das... Ja. Aber alleine laufen können die dann immer noch nach 22 Uhr, oder sind die schon... Ne? Also, wie hieß der Laden nochmal? Krohns Eck. Also ihr hört, liebe Leser und Hörer, es lohnt sich da hinzukommen, also auch wenn man verschiedene Interessen hat. Eine der Programmpunkte, der ist halt ab 22 Uhr im Krohns Eck. Ja, das ist wirklich die letzte Hafenkneipe, wirklich, wo du auch drin rauchen kannst und... Weil der Chat fragt schon nach ab 50, ja, naja, die Damen sind etwas älter, aber das macht ja nichts. Ich möchte zu diesem Thema gerade mal einschmeißen, das hatte mich der Palk gerade reingehauen. Es gibt ein neues Souvenir. Vorwärts, rückwärts, rein und raus. Ja, das könnte im Grundseck auch gut passen, ja. Genau. Strategisch passt in alle Richtungen, ich fasse es nicht. Am 20. Februar ein Labcache oder ein Event besucht, der erhält einen Spaß in alle Richtungen. Nee, auch irgendein Geocache steht da. Lade die App zum Spielen von Labcaches hier herunter. Super Idee. Und wenn ich da draufklicke, kriege ich die jetzt angeboten für Google oder für App. Ja, ich habe aber einen Windows-Rechner und nu? Tja, siehst du? Kriegst du das Klebebildchen halt nicht. So ist es halt. Das werde ich dann drauf verzichten müssen. Ja, dann sagen wir auch schönen Dank, dass du da warst heute und ein bisschen was erzählen durftest. Bisschen Redezeit hast du ja bekommen. Bei uns ist die immer knapp. Ich hoffe, du hast dich gut aufgehoben. Ja, klar. Also ich höre euch sonst auch immer regelmäßig. Und ich habe ganz wichtig vergessen, Leute, bestellt Coins vorweg, weil das finanziert unser Event. Ich sage es jetzt nochmal, shopammeer.de, Coins bestellen, Pins bestellen, Supporter-Pins, ganz vergessen. T-Shirts kaufen. Ganz stimmt, das fällt mir gerade ein. Das Heptor, nimm doch mal bitte den Shop von Bremerhaven mit in die Linkliste, dass ich den damit reinpacke. Die müssen ja auch von irgendwas leben. Und noch haben ist wir auch Karten für einen Hafenbus. Hafenbus ist immer sehr schön zu fahren. Ja, da habe ich auch, ich bin der Erste, der euch gekriegt hat. Ich habe das eiskalt ausgenutzt, dass wir den Shop vorher wussten. Als ich das letzte Mal durch den Hafen von Bremerhaven gefahren bin, mit so einem kleinen Bötchen da, da lag damals so ein Schiff aus dem Iran oder Irak, das im Krieg hängen geblieben ist. Ist es immer noch da? Der lag an mehreren Stellen im Hafen, der wurde zweimal hin und her geschleppt. Mittlerweile ist es abgewrackt. Also okay. War zum allerersten im Iran-Irak-Krieg, da das ja so eine Roll-Off-Roll-On-Fähre war, wurde das quasi als militärischer Transporter erachtet und quasi festgesetzt. Und danach hat sich dann irgendwann keiner mehr von denen drum gekümmert. Da waren immer noch zwei Irakis drauf, die dann da quasi Dienst geschoben haben, aber da auch keiner mehr der Werft quasi, die da den Motoren einbauen sollte, quasi auch was gezahlt hat, war das Ding immer komplett ohne Motoren. Also das Schiff war zur Wartung in Bremerhaven, sollte neue Motoren kriegen. Die Motoren waren abgebaut, ausgebaut und dann ging der Krieg los und dann saßen die da halt fest. Hat sich keiner irgendwie gekümmert. Die Bevölkerung hat ihnen wirklich Essensspenden und sowas vorbeigebracht, weil die wirklich kein Rückflugticket, kein gar nichts. Die saßen halt auf dem Schiff fest. Das ist so ein bisschen wie der Typ im, da gibt es diesen Film mit Tom Hanks, ne? Genau. Der Typ im Terminal, ne? Ja, genau, stimmt. Oh Mann, da siehst du. Gibt es auch ein oder zwei Cash, die dann genau danach fragen, nach diesem Schiff? Also, kann man auch bei Wikipedia entsprechend rausfinden, wie das Schiff hier heißt. Habt ihr denn auch 200 Lab-Caches, oder? Nein, ich bin der Meinung, 20 oder 30 kriegt man als Mega-Event zum Freigeben. Aha. Das werden wir auch wieder machen, weil es halt auch immer nachgefragt wird und dann aber so wirklich an den kulturellen Orten, so Denkmäler, irgendwelche Seezeichen oder was so halt in der Stadt verteilt ist, sodass du auch wirklich der anhand dessen eine Sightseeing-Runde machst. Ja, genau, im Al-Sahra wurde hier gerade gepostet, so heißt das Schiff. Ist auch, wie gesagt, ein oder zwei Cache. Also wir machen Lab-Cache und quer durch die Stadt und dann kann man quasi neben dem Event dann noch einmal die Stadt besichtigen. Passt. Ja, das wird ein schönes Event. Also Leute, wer noch nichts vorhat am 6.6., das ist eine Option. Ne? Oh mein Gott, ich muss eine ganze Linkliste schreiben hier. Vor allen Dingen, es wird das letzte Mal ein Mega-Event in Bremerhaven sein, es sei denn, es organisiert ein anderes Team. Also wir haben gesagt, wir haben es jetzt dreimal gemacht. Dreimal ist Bremer recht, sagt man immer so schön. Und dementsprechend sind wir damit raus. Ja, das habt ihr letztes Mal auch schon gesagt. Ja, das war dann wieder so, wir waren wieder alle auf einer Grünkultur, einer Geocaching-Grünkultur und dann wollten wir eigentlich den Verein auflösen und dann hieß es auch, nö, eigentlich können wir ja nochmal und dann, siehst du? Ja. Ich denke mal, am Abschluss-Event, wenn alle Piraten da stehen vor dir und du nur drei Bier getrunken hast, sagst du wahrscheinlich auch, komm. Eben. Na, einer geht noch. Nee, ich muss so hoch und heilig versprechen, das ist das letzte Mal. Ja, ich habe auch schon viermal mit dem Podcasten aufgehört, also ich kann aus Erfahrung springen. Sag nicht nie, das Wort bereust du immer. Also wenn ihr dann mal euer Mega-Event in der Heide organisieren wollt, dann kann ich euch als Berater zur Verfügung stehen. Also, ja, also wir machen nur ein Mega-Event in Rheinseelen und das sind wir dann quasi raus. Ne? Ja, da müssen wir nur noch warten, bis der scheiß Hotelier da wechselt, der Arsch gesehen. Ja, aber das wird ja nicht so schnell, weil der hat jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr angebaut ordentlich. Ja. Also der hat die Kapazität der Betten verdoppelt. Ja, vielleicht verkauft er jetzt. Ich glaube nicht. So schnell gibt er nicht auf. Will der keinen Umsatz machen mit seinem Gelände da, oder? Doch, aber falsche Kunden. Achso. Ja, ich sag mal so, der hat dasselbe Problem wie die Stadt Bremerhaven 2015 bei euch. Der glaubt nämlich nicht, wie viele Leute da kommen würden. Ja, das war das eine, aber er hat auch selber gesagt, was natürlich schon ein bisschen schwierig ist, das ist eine Kundschaft, da kommen Leute hin, die wollen absolute Ruhe im Nichts haben. Und wenn da jetzt tatsächlich 2000 Geocacher kommen, oder 1000, oder wie viel auch immer, dann ist das eigentlich fast kontraproduktiv für sein Hotel, das auch noch nicht mal billig ist. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich so gut ausgelastet wäre, keine Ahnung. Aber also jetzt, wo es so groß ist, wird es schon schwierig, ja. Denke ich mal das. Ne? Und er hat natürlich auch das Problem, sagt er, dass er zu so Fixterminen schon Jahre im Voraus quasi Stammkunden hat, die immer wieder kommen, zu Ostern, zu Himmelfahrt und so. Ja, okay. Und dann wird es schon schwierig, ne? Naja, er wollte es dann halt nicht. Aber wir machen jetzt dicht. Ich mache heute keine 3 Stunden voll. Das wird nämlich gleich. Okay, wie gesagt, wenn noch Fragen sind, ich komme auch noch mal gerne wieder. Das ist kein Problem. Kriegen wir hin. Ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Dann sagen wir danke. Genau. Dann schalte ich jetzt mal die Aufnahme schon mal ab. Exakt. Genau. Jetzt. Yeah.